Hallo. Ich habe stark zugenommen in den letzten Monaten. Können wir endlich mal aufhören, mir leckeres Essen zu geben? Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen endlich mal wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen, und dem kommt vor, als wäre es die Monate her, dass wir uns hier zum Aufnahmen getroffen haben. Und der Philipp, das ist so. Ich muss zu meiner eigenen Verteidigung sagen, dass ich auch mit dem Krafttraining angefangen habe. Ja, Stand Anno Domini 2023 kann ich schon 85 Kilo Bank drücken. Du versuchst jetzt nur das mit dem Übergewicht zu relativieren. Ja, es ist eine Kombination aus beiden, das ist schon wirklich furchtbar. Ich bin tatsächlich gewichtsmäßig jetzt wieder auf Null, nachdem ich mich... Du bist auf Null? Na, also im Delta, ja. Nein, ja, endlich. Im Delta, boah. Aber ich habe sehr viel Muskelmasse verloren, also das spricht jetzt auch nicht für mich. Was ist denn passiert, Jürgen? Das, wenn ich wüsste. Ich habe meinen Arzt tatsächlich gefragt, hey, sag mir, was ich falsch gemacht habe, dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Und er hat nur mit den Schultern gezuckt. Also meinst, du bist perfekt. Du hast nichts falsch gemacht. Das wäre ein bisschen creepy, tatsächlich. So flüsternd. Ja, ich glaube, ich erzähle das jetzt einfach mal ganz kurz für die, die es noch nicht mitbekommen haben, auch wenn es jetzt hier eine Wiederholung für einige ist. Ja, ich war im Krankenhaus. Ich habe mich eigentlich relativ leicht beim Klettern verletzt, aber diese Verletzung ist dann über mehrere Wochen hinweg, ist das Knie immer weiter angeschwollen. Und irgendwann nach 3 Wochen saß ich da mit dem Knie so dick wie ungefähr Dominiks Kopf. Dominiks Kopf. Und dann bin ich nochmal zu meiner Orthopädin, und die hat dann eine Spritze in mein Knie gesteckt und einmal aufgezogen, und dann war da ganz viel Eiter drin, und dann hat die gesagt, Herr Kraus, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn Sie jetzt ohne über loszugehen in die Notaufnahme fahren. Direkt einen Schmerzensache-Podcast aufnehmen würden. Und dann habe ich gesagt, ey du, ich würde noch gerne einen Podcast aufnehmen. Vorher hat Kopf geschüttelt, hat gesagt, nee, gehen Sie direkt dorthin. Ja, und dann war ich da. Und dann war ich irgendwie 2 Wochen im Krankenhaus, habe dann irgendwie am Ende des Tages 4 Vollnarkosen gehabt, also 3-mal Kniespülen und 1-mal dann noch Ellenbogen. Das kann mir auch keiner erklären, warum ich mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus gehe und dann am Ellenbogen operiert wäre. Aber es ist so. Und dann haben die mich nach 2 Wochen da wieder heimgeschickt, und am Ende des Tages war ich irgendwie 8 Wochen komplett außer Gefecht. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Diese Flüssigkeit, die aus dem Ellenbogen gezogen oder aus deinem Körper rausgezogen die wird? Die habe ich nicht mehr, nein. Aber hat das jemals jemand aufgehoben? Weil das ist tatsächlich auch meine Frage. Das hat die mir in die Hand gedrückt. Hat gesagt, so, das nehmen Sie jetzt mit in die Notaufnahme, da können die gleich eine Probe machen. Bäh. Philipp, ist es dir besser ergangen? Ja, ich würde sagen, ja, aber es ist jetzt auch nicht sehr schwer. Er hat jetzt lang nachgedacht. Ne. Ja. Warum denkst du so lang nach? Ne, einfach, weil ich immer noch über Jürgens Story, ich wusste das ja alles, aber es ist trotzdem einfach ein, um Gottes Willen, also irgendwie gut, dass das Bein noch dran ist. Ja, das hat noch 2, 3 interessante Facetten, die Geschichte, vielleicht dann die auch noch. Mein Hausarzt hat danach, wenn man aus dem Krankenhaus, ich weiß, wer noch in dem Krankenhaus war, weiß es vielleicht nicht, aber wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, geben die einem einen Brief in die Hand und sagen, so, das Erste, was sie jetzt machen, ist, sie gehen zum Hausarzt, damit der sie dann krank schreibt. So, das kann man nicht im Krankenhaus machen, da muss man zum Hausarzt. Dann gehe ich mit dem Brief zu meinem Hausarzt, und der liest sich das so durch, schaut er mich an, dann liest er ein bisschen weiter, dann schaut er mich nochmal an, dann sagt der Herr Kraus, Mit der Liste an Dingen habe ich schon Leute gar nicht mehr aus dem Krankenhaus kommen sehen oder vielleicht mit einem Bein nur noch. So, okay, das hat mir jetzt keiner gesagt, dass das irgendwie so kritisch beinahe geworden wäre. So, nee, damit ist nicht zu spaßen. Da hat man so ganz schnell eine Blutvergiftung, und das ist überhaupt nicht witzig. Aber hättest du es wissen wollen in dem Moment? Naja, gut. Weil ich glaube, es ist besser, dass ich es dir nicht gesagt habe, ehrlich gesagt. Also zwischen den Zeilen habe ich natürlich schon rausgehört, ja, wenn meine Orthopädin sagt, gehen Sie bitte nicht nach Hause, sondern gehen Sie direkt in den Notaufnahme. Ich rufe auch, direkt. Ihre Frau warten, Taxi bestellen. Sie hat dann noch direkt ihren Mann angerufen, der in der Notaufnahme arbeitet. Also damit die schon mal quasi, also die haben im Prinzip mit dem Bett schon auf mich gewartet. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber ich war in unter 30 Minuten war ich durch die Notaufnahme durch. So, das erzählst du mal den Leuten, die da 4 Stunden sitzen, ne, weil sie sich irgendwie den Finger geschnitten haben. Also die Frau hat dein Leben gerettet, habe ich rausgehört. Ja, und das schreibt sich auch gern meine Frau auf die Fahne, weil die hat mich nämlich zur Orthopädin geschickt. Oh, sehr, sehr gut. Ich sag, du gehst da jetzt hin. Ich habe doch erst nächste Woche einen Termin. Du gehst da jetzt hin. Sehr gut. Die Frauen sind mal wieder die Retter unserer Welt. Die Frauen. Naja, aber das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass ich irgendwie lange, also erst konnte ich tatsächlich wirklich nicht am Rechner stehen, sitzen. Ich hätte natürlich irgendwie lesen können, aber irgendwie war es mir dann auch echt nicht nach irgendwie großer Denkarbeit. Ich habe ganz, ganz viel Rocket League gespielt. Das ist nochmal eine andere Anekdote, die ich vielleicht irgendwann noch einmal anbringe. Aber knapp im Finale gescheitert, habe ich gehört. Knapp im Finale gescheitert. Ich musste mich tatsächlich dann einen Tag gesund schreiben lassen, dass ich zum Rocket League Finale nach Berlin kann. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Habe ich euch die nicht erzählt? Also, dass du einen Tag gesund geschrieben wurdest zwischendrin, das habe ich nicht realisiert, aber das finde ich ziemlich episch. Ich war, also in der Woche, okay, dann erzähle ich es halt. Also erklär doch vielleicht mal kurz, Rocket League ist ein Computerspiel. Ja. Also, da muss ich jetzt wirklich weit ausholen. Aber Fußball mit Autos. Also eines meiner großen Projekte in diesem Jahr war, dass ich hier auf der Arbeit war, dass ich eine Turnierteilnahme an einem Company-E-Sport-Turnier angeleiert habe. Mhm. Der Gag ist, aber für dich oder für ein Team? Oder? Ja, der Gag ist, das hat was mit Recruiting irgendwie zu tun. Es hat so eine Recruiting-Komponente. Irgendwie. Also da melden sich Unternehmen und dann stellen die da halbe Teams mehr oder weniger und die werden dann aufgefüllt mit Talenten. Haben das immer alle genannt. Also mit Leuten, die auf Jobsuche sind im Prinzip, die von der Uni kommen, die von der Schule kommen, die beruflich sich umorientieren wollen. Und so kommt man ganz gut in Kontakt mit den Leuten. Und dann über mehrere Wochen hinweg haben wir dann mit denen hier so im Turniermodus Gruppenphase irgendwie durchgespielt und dann irgendwie auch so nach der Gruppenphase in verschiedenen Brackets und verschiedene Titel, war nicht nur Rocket League, gespielt. Und dann gab es am Ende eben ein großes Finale, wo wir dann nach Berlin, also wir hatten am Ende, ich weiß nicht, wir haben 5 oder 6 Teams angemeldet, was bei der Größe unserer Firma schon echt enorm ist. Ja. Und wir waren dann mit 16 Leuten in Berlin, was Wahnsinn. Komplett absurd ist. Aber dieses Finale in Berlin hast auch du organisiert? Nein, oder also die Organisation war natürlich von einem anderen Unternehmen. Ja. Also da, aber ich habe quasi, ich war die Brücke in unser Unternehmen. Also ja, ich habe das hier angeleiert. Ich hatte natürlich einige Kollegen, die sich super reingekniet haben, um meinen Ausfall dann ein bisschen zu kompensieren. Ich bin dann natürlich genau in der heißen Phase ausgefallen. Aber ich konnte immer noch so ein bisschen irgendwie am Sofa liegen und mit meinem Rocket League Team, ich hatte 2 Talente in einem Rocket League Team und ich hatte großes Losglück, also das waren wirklich Granaten, ja, die haben mich durch das ganze Turnier getragen und wir standen tatsächlich im Finale am Ende, ja, und jetzt konnte ich natürlich nicht mein Team hängen lassen und ich konnte nicht mein anderes Team hängen lassen und dann habe ich zu meiner Ärztin gesagt, also in der Woche, da kam ich gerade, Montag kam ich aus dem Krankenhaus und Freitag war das Finale in Berlin. Ich muss noch Berlin Computer spielen. Ja, habe ich dann mit meiner Ärztin so besprochen. Und da hat gesagt, Herr Kraus, Sie spinnen. Und habe ich gesagt, aber wenn ich jetzt wirklich mich ganz arg schone und im Zug schön das Bein hochlege und abends ins Hotel gehe. Und dann haben wir wirklich so ein bisschen verhandelt. Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn ich so eine Armschiene wenigstens noch tragen würde. Und sie rät mir davon ab, aber sie kann das verstehen. Und okay, dann verlängern wir jetzt diese Krankschreibung nicht. Aber sie kommen dann sofort am Montag wieder und dann schreibe ich sie wieder krank. Und dann habe ich das natürlich auch noch kurz mit meinem Arbeitgeber so besprochen und dann haben wir das ist ja der Vorteil, wenn der Arbeitgeber das Ganze dann haben wir das quasi eh schon backt. So. Ja, die haben auch alle gesagt, ich spinne, aber das war mir einfach es war mir wichtig, das halt zu nehmen. Es war dann super ärgerlich, weil einer meiner Teammates dann krank war und wir das Finale knapp verloren haben, weil wir mit dem Ersatzspieler angetreten sind. Das war dann schade. Dass ihr gewonnen hättet? Wir haben schon ein Rematch gemacht mit der Originalbesetzung und haben die gnadenlos zerlegt. Ach, shit. Also wir hätten das Ding locker gewonnen. Mit einem Preisgeld von? Preisgeld? $5 Millionen. Lächerlich. Nee, es gab da doch, stimmt nicht, es gab tatsächlich Preisgelder, die aber an eine gemeinnützige Einrichtung dann, also der Gewinner durfte sich aussuchen, an welche. Gab es dann so in den einzelnen Brackets. Das haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, der ehemalige Arbeitskollege Klatsch, der macht jetzt diese Saudi-Arabien, aber Dubai, sonst wie E-Sports-Liga. Das sieht ihm ähnlich. Ist er da mit am Start, so, der hat jetzt ständig, tut er irgendwelche Postings machen mit Michael Bay und sonst wie. Ich denke so, ich will das nicht. Filippo. Ja. Möchtest du mit der Runde noch etwas teilen? Ach so, jetzt, ja. Weil du hast nämlich Schönes erlebt. Ja, ich habe sehr Schönes erlebt. Ich darf jetzt mein Leben mit jemandem teilen, mit dem ich es schon länger geteilt habe, aber jetzt habe ich noch meinen Nachnamen geteilt. Heißt du jetzt nur noch Philipp Weiß? Korrekt. Nee, also ich habe meinen Namen behalten und, sie heißt und wir Frau haben das Romantischste gemacht, was man überhaupt tun kann als aufs Deutscher. Amt. Wir sind aufs Amt gegangen, haben ein Dokument unterschrieben, wo mindestens 4 Leute unterschrieben haben, nee, eher 5. Es gab Stempel, es gab Dokumente, also romantischer geht's nicht. Anträge auf vorher wirklich, und so. Wirklich schön. Ja. Aber also auf die Gefahr, dass das jetzt respektlos ist, ich frage es trotzdem frei raus, hast du das Gefühl, dass das geholfen hat, dass du hier Podcaster bist oder hat es damit nichts zu tun? Nö. wir haben uns eher, also ich sag mal so, thematisch haben wir uns eher früh über das Thema Singen unterhalten. Okay. weil sie halt auch singt. Von daher, so in der Kennenlernphase war das eher ein Ding. Ja. Aber du hast nicht auf der Achterrasse kennengelernt. Nein. Ja. Nee. Das wäre die epischste Story. Das wäre echt mega episch. Nee. Ja. Ich überlege, ob sie damals schon gab, die Achterrasse. doch, ich glaube schon. Doch. Aber es war Tinder. Doch, klar. Achso, die Achterrasse. Wie lange gibt es sie? Nee, so ganz sicher bin ich mir gar nicht mehr. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wann, wo, wie. Aber was du damit sagen willst, ist, ihr seid ziemlich da ist in die Ehe gerusht. Total schnell, irre, Wahnsinn, wir sind vorher nicht zusammengezogen. Nein, Quatsch, alles fröhlich, wir sind vorher schon zusammengezogen, wohnen auch schon länger zusammen, von daher. Sehr schön. Das ist jetzt der Moment, wo du in der Post dir selber noch einen richtig schönen Applaus-Audio-Sample machen kannst. So. Ach nee. So, der neue Napoleon-Film läuft ja heute an, ich stelle mir vor, wie Napoleon in Paris wieder ein. Ja. Zieht quasi und das komplette Volk ihm zujubelt. Ungefähr so. Aber das liegt in deiner eigenen bescheidenen Art, was du für eine Art von Applaus noch hinzufügen möchtest. Vielleicht doch gar keinen. Ja. Das Chirpen nein, von Sean. Nein, das Leben dieser Frau ist mir Applaus genug. Der Sean hat mich komplett verwirrt, weil er in der letzten Podcast-Brause live war und er hat dann gechirpt und ich habe gedacht, wir hatten jetzt diesen blöden Einspieler hier am Start und dann ist mir klar geworden, Sean ist tatsächlich wahrhaftig am Mikrofon. Ja. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich noch eine wahnsinnige Überleitung baue von Dingen, die zusammenkommen und Dinge, die auseinandergehen. Aber für was hast du dich entschieden? Ja, ich hab's jetzt hintenrum quasi die Überleitung gebaut. Nee. Ja, es ist gar nicht so leicht, das, glaube ich, in Worte zu fassen, aber ich werde auch heiraten. Ich werde nochmal heiraten, nein. Ich hatte relativ viel Zeit in den letzten Wochen, wie ich jetzt gerade schon erklärt habe. Also außer meine Reise nach Berlin war bei mir nicht so viel los in den letzten Wochen. Und mir ist klar geworden, dass tatsächlich die Einschätzung von, was ich zu leisten imstande bin und was ich gerne zu leisten imstande wäre, dass das nicht immer zusammenpasst. So, das war eine relativ harte Bremse, wo man natürlich jetzt immer nicht so genau sagen kann, was die Ursache ist, aber so in der Retrospektive habe ich doch das Gefühl, dass da irgendwie mehr auch dahinter steckt und dass ich ein bisschen ausbeuterisch vielleicht auch unterwegs bin und unterwegs war. Und das hat mich jetzt dann ultimativ nach vielen, vielen Schleifen, die ich in meinem Kopf gedreht habe, an den Punkt gebracht, dass ich sage, hey, wahrscheinlich ist für Ach auch irgendwann mal dieser Moment gekommen, wo wir sagen müssen, hey, vielleicht gibt es nicht mehr unendlich viele Folgen Ach. Und dir ist klar geworden, dass deine eigene Frau super ist. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr vorsichtig formuliert, aber jetzt gerade im Moment bin ich nicht zum Scherzen aufgelegt, Dominik, aber gleich wieder. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich eher so ein bisschen einen eher mellow Einstieg gefunden habe und irgendwie jetzt auch nicht ganz so schnell darauf reagiere, weil klar haben wir da vorher jetzt auch drüber gesprochen und diskutiert. Geredet. Und auch nicht nur einmal. Und das ist natürlich, es ist ein Bummer. So, ich finde es natürlich, finden wir das alle kacke, weil wir lieben dieses Projekt und es ist geil und die Community ist geil und wir würden uns wünschen in einer idealen Welt, dass das alles immer schön weitergeht und dass das Spaß macht und motiviert. Aber tatsächlich steht es halt für mich ganz stark zeitlich in Konkurrenz zu vielen anderen Dingen, zu meiner Gesundheit, zu anderen Projekten, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich meine, ich könnte wahrscheinlich andere Hobbyprojekte komplett runterfahren. Jetzt ist mit Rocket League ist noch eins dazugekommen. Nein, okay, ich wollte jetzt nicht scherzen. Es steht zur Konkurrenz zur Familie, zum Hund, zur eigenen Gesundheit, zum Arbeitsleben, zum Leben als Freiberufler, zu vielen, vielen anderen Dingen. Und ich glaube, wir steuern jetzt aufs siebte Jahr, wir steuern aufs achte Jahr, wir sind schon im siebten Jahr. Nee, wir haben 2017 angefangen und wir sind jetzt im siebten Jahr. Genau, wir steuern aufs achte Jahr zu. Ist quasi das siebte Jahr vorbei. Und das ist tatsächlich jetzt so ein Punkt, wo wir lange jetzt überlegt haben, ob wir einen Modus finden, der immer noch Ach ist, aber vielleicht irgendwie sich anders anfühlt, nicht mehr so stresst, vielleicht an der Motivation nochmal was ändert und irgendwie sind uns aber keine guten Ideen gekommen, außer eine, die ich eigentlich gar nicht ansprechen wollte, solange sie nicht reif ist, aber der Dominik zwingt mich. Ich zwing dich. Der Dominik zwingt mich, sie anzusprechen. Also tatsächlich ist natürlich die Frage, ob man das irgendwie so aufbauen kann, dass man, oder dass hauptsächlich ich, weil ich ja da jetzt sicherlich der limitierende Faktor bin, was die Zeit angeht, ob sich das finanziell einfach rechnen kann, sodass ich Erwerbsarbeit runterfahren kann und dafür mehr Podcasts machen kann. Also wäre natürlich in einer idealen Welt würde ich auch außer Podcasten nichts machen und wäre reich und berühmt und sexy. So bin ich nur berühmt. Ich darf keine Witze machen während des gesamten Segments, das finde ich echt. Doch, unfair. Jetzt darfst du wieder. Du bist jetzt auch verdammt jetzt sexy. Darfst du wieder. So, ich deswegen. Kann das auch total verstehen. Also ganz ehrlich, wenn mir Menschen genauso viel Geld geben würden wie für jetzt für meine Erwerbsarbeit und die Dinge, die ich tue, kann ich sehr den, keine Ahnung, Traum klingt falsch. Ja, aber die Sache doch, total verstehen. Schon auch. Ich meine, das klingt natürlich super schäbig, wenn man sagt, hey, ich will den Podcast aufhören, weil es finanziell nicht stimmt, so, weil sich der nicht lohnt, weil zu wenig Geld drum ist. Das ist natürlich, das fühlt sich unfassbar schäbig an. Aber ja, es steht tatsächlich ganz stark zeitlich in Konkurrenz zu anderen Dingen, die ich halt auch machen muss, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ich würde mir wünschen, ich könnte mehr podcasten und weniger arbeiten. Das fände ich großartig. So, und ich sehe aber tatsächlich nicht und ich will auch nicht jetzt dieses Projekt verkaufen und ich will keine, haben wir gerade auch nochmal drüber diskutiert, wir wollen keine Paywalls oder irgendwas einziehen oder irgendwie so ein Schmarrn machen und ich will jetzt auch nicht irgendwie auf die Tränendrüse drücken und Spendenaufrufe starten. Das ist irgendwie auch nichts. Das Einzige, wo wir wirklich jetzt ein Licht sehen oder eine Möglichkeit, ne, Licht ist jetzt falsch, das klingt so nach Hoffnung, wo wir eine Möglichkeit sehen, dass es vielleicht eventuell funktionieren könnte, wäre, wenn man Staffeln in einem Crowdfunding vielleicht plant und finanziert. So, das könnte ich mir vorstellen, dass man das so aufsetzt, dass man das einmal sauber durchkalkuliert, dass das sich am Ende für uns so weit rechnet, dass es irgendwie weiter locker und lustig und spaßig bleibt, jetzt aber auch nicht nur ein komplettes Minusgeschäft wird, wenn wir an Arbeitsstunden denken. Und der Gedanke ist, weil das ist nämlich tatsächlich was ich auch ganz versucht habe zu verstehen, wo da die Grenzen sind und dergleichen für diejenigen, die mit Kickstarter und Co. Und Patreon und all diesen Finanzierungen nicht so bewandelt sind. Der Gedanke ist, dass wir quasi einen gewissen Betrag zusammenbekommen und dann aber alle kostenlos den Podcast eine Staffel lang, die zu definieren ist, zum Beispiel in 9 Folgen, bekommen würden. Also es ist so, dass auch, du hast ja gerade gesagt, Paywall wollen wir nicht. Das heißt, du musst nicht zahlen, um es zu bekommen, aber es muss ein gewisser Betrag aufgekommen sein. Es ist schwierig, darüber jetzt tatsächlich schon so konkret zu reden, weil wir noch kein Konzept haben, sondern das ist jetzt irgendwie relativ spontan auch irgendwie so entstanden. Aber es gibt ein ganz klares Kriterium und das ist nach wie vor, das war immer so und das wird so bleiben. Wir wollen keine Paywall für unseren Content. Also es soll frei sein, es soll ein Podcast sein, das soll in allen Verzeichnissen stehen. Aber natürlich müssten wir uns was einfallen lassen, ne? Dass es irgendwie schöne Perks gibt, dass es auch Spaß macht, dafür Geld zu zahlen. Wir müssen uns natürlich auch was überlegen, was ist mit unseren guten Freunden auf der Achterrasse, die schon lange auch uns teilweise wirklich über Jahre hinweg finanziell unterstützen. So, denen würden wir. Und moralisch, ganz wichtig. So, die werden da natürlich auch irgendwie berücksichtigt in irgendeiner Form. So, das wäre uns auch wichtig. Es ist super schwer, jetzt so einen Pitch hier runterzureißen, während er eigentlich noch gar nicht spruchreif ist. Aber wie gesagt, das könnte tatsächlich was sein, was uns irgendwie motiviert oder was sich finanziell für uns auch dann sinnvoll anfühlt. So könnten wir es uns vorstellen. Und jetzt möchte Dominik dazu noch was Konkretes sagen. Wie immer, wenn es wirklich wichtig wird, kommt der Imbiss-Kerscher in Nürnberg zur Sprache. Nein, also tatsächlich würden wir euch deutlich aufrufen, dass wenn ihr sagt, das ist was ihr euch to be defined, was die Details sind, vorstellen könnt, dass ihr uns unterstützen könntet und wolltet und würdet, dass ihr uns wirklich das wissen lasst, weil wir haben hier sehr unterschiedliche Meinungen in dieser Dreiergruppe. Oder besser Einschätzungen würde ich es nennen in dem Fall, ne? Ja, wo ist da der Unterschied? Ja. Weiß ich nicht, aber letztendlich ist es so, dass sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen gedacht wird, was da möglich ist, ob das möglich ist und in welche Richtung das geht. Und bitte lasst uns das wissen. Wie denkt ihr prinzipiell darüber? Ist das was ihr ablehnt prinzipiell? Ist das was ihr euch für uns vorstellen könnt? Ist das was ihr sagt, ihr würdet, ich glaube, du hast eine Formulierung schon vorbereitet, was du gesagt hast. Wofür? Ich unterstütze Ach mit Summe X, ja. Je konkreter und je mehr ihr quasi eure Meinung kundtut, desto mehr hilft uns das, aber es ist in keiner Art und Weise bindend. Also ja, wir wollen also einfach nur ein Gefühl kriegen, ihr könnt uns das per E-Mail, per Social, per Achterrasse, per WhatsApp, wenn ihr unsere Telefonnummer habt, egal wie, aber wir wollen ein bisschen Gefühl dafür kriegen, bevor wir sehr viel Zeit und Energie in etwas stecken, was letztendlich dann komplett. Bitte nicht faxen. Ja, hast du ein Fax überhaupt? Nein. Hast du ein Fax? Ich habe gestern ein Fax versendet. Aber Brieftaube finde ich geil. Boah, wäre das geil. Wenn ich eine Brieftaube faxen, bekäme. Eine Brieftaube faxen, das geht auch. Ja, nein, aber jetzt nochmal kurz zurückrudern, ne? Das klingt jetzt so wie, und das wollte ich tatsächlich vermeiden, jetzt sind wir aber irgendwie in diese Sackgasse geraten. Leute, wir hören auf, außer ihr versprecht uns ganz viel Geld. Das ist irgendwie, das ist jetzt eigentlich auch nicht die schöne Situation. So, tatsächlich haben wir den Entschluss gefasst, also ganz stark auch ich so. Es gibt andere Stimmen im Team, die sagen, die würden auf jeden Fall gerne unter allen Umständen das weitermachen. Aber ich habe für mich beschlossen, es kann so in der Form, wie wir es gerade machen, nicht weitergehen. Aber ich hatte immer so eine Vorstellung oder auch so eine Horrorvorstellung von irgendwann endet dieser Podcast und er diffundiert so langsam weg und dann sind wir einfach irgendwann verschwunden. Und das wollte ich immer vermeiden und ich hatte schon wirklich tierische Angst, dass Leute jetzt das Gefühl kriegen, weil wir so lange Pause gemacht haben, dass wir langsam hier wegbröseln. Aber es wird auf jeden Fall Minimum 3 Folgen jetzt geben. Ich sage jetzt nicht, in welchem Zeitfenster. Es wird ein halbwegs normaler Rhythmus, weil der war ja auch schon nie so richtig konsistent. Also das wäre mein Minimum. Drunter mache ich es nicht. Es gibt jetzt hier eine Folge, die wird auch nicht kurz. Es gibt dann auf jeden Fall nochmal 2 Folgen. Und alles, was aber dann unterwegs passiert, kann schon nochmal sein, dass wir uns irgendwie, dass ein Wunder geschieht, dass uns irgendwie was, keine Ahnung, dass uns ein reicher Gönner nochmal in das französische Chateau einlädt und uns da in Zukunft mit unseren Familien beherbergt. Nee, wir wurden da ja schon eingeladen, aber... Ja, wenn er es ernst meint, muss er die Flüge eigentlich schon zahlen. Aber da ging es, glaube ich, nur um zeitlich begrenzt. Mir ging es jetzt eher so um auf ewig. So, aber jetzt müssen wir doch nochmal die Zahl festnageln, Dominik, mit der du mit Jürgen jetzt eine Wette am Laufen hast. Na, die Zahl wollten wir ja, wir wollten die Leute nicht zu stark beeinflussen. Ne? Genau. Ah ja. Aber wollten wir eben nicht machen. Okay, aber die Wette selber. Den Wert, den Einsatz. Könnt ihr benennen, ach so, um was es geht. Der Kollege Kraus und ich haben eine Wette am Start, wie viele von euch sich melden werden. Und die Rückmeldung kann auch sein, ich zahle da gar nichts dafür. So, das zählt auch als Rückmeldung. Und diese Zahl wollen wir explizit nicht nennen, um niemanden zu beeinflussen. Aber ich habe ein... Was auch erlaubt ist, ich würde X bezahlen, damit ihr aufhört zu podcasten. Das wär auch erlaubt. Eine der schönen Ideen, die ich die letzten Jahre hatte. So wie so ein schlechter Straßenmusikant, hier haben Sie 20 Euro, hören Sie bitte auf. Der Kollege Kraus bekommt von mir nicht weniger als ein Abendessen beim Kärcher. Ah, du weißt schon, dass ich gewinne, okay. Also ein großes Schnitzel-Sandwich. Ein großes Schnitzel-Sandwich. Ihr könnt euch die Mails sparen. Dominik weiß schon, dass er nicht gewinnen Nein, wird. Und vice versa. So, ja. Wenn Jürgen gewinnt. Genau, und der Punkt ist, Dominik, du sagst, dass es über eine Menge X an Feedback geben wird. Ja. Maßloser Optimist, wie jetzt weißt du auch schon, in welche Richtung das dann ausschlägt. Es war jetzt schon mehr Information, als ich eigentlich rausgekommen habe. Können wir das piepen? Ja. Wollen wir das piepen? Na, egal. Das wird super. Jetzt bin ich der Pessimist. Ja, also so schnell geht das nicht, gell? Aber du gibst mir ja jetzt schon, du hast mir ja jetzt schon quasi, du hast das Geld schon abgeschrieben, im Prinzip. Ich könnte es eigentlich mal zur Seite legen. Ich habe nämlich noch 15 Euro im Geldbeutel. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Damit lebt in Reichtum. Ja, genau. Ja. La. Mit 15 Euro, kommen wir weit mit Geld 15 Euro? Ja, oder? Was kostet das Schnitzel-Sandwich? 8,90. Ja, okay. Also diese 15 Euro werde ich jetzt quasi zur Seite legen. Hast du hier jemanden Stift, dann schreibe ich drauf. Oh, mach das. Ja. Nee, ich habe keinen, aber gut. Ablecken tut es vielleicht auch. Dann lege ich es jetzt dabei mal hier hin. Auf sein Telefon. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, über Hans Meiser zu sprechen? Stopp, wir brauchen eine Deadline für die Einsendung. Oh, das ist jetzt makaber. Ja, ich weiß, aber dass, ist so. Dass du jetzt über Deadlines sprichst, wenn es um Hans Meiser geht. Da haben wir nämlich nicht drüber geredet. Eine Deadline für die Einsendung? Vor der nächsten Aufnahme. Ja, die Deadline ist dann erreicht, bevor die x-te Einsendung eintrifft. Das ist der ideale Zeitpunkt. Mhm. Das war jetzt sehr verkopft. Tatsächlich. Ich habe es nicht kapiert. Naja, sozusagen sein Gag ist, wenn x-1 Stück da sind, ist die Deadline erreicht und Jürgen hat gewonnen. Ah, ich verstehe. Aber also wir würden ja wahrscheinlich im Dezember nochmal aufnehmen. Das heißt, es wäre vor Weihnachten wäre gut. Ja, also im Wesentlichen müsst ihr innerhalb von 2 Wochen antworten, 3. Wenn ihr diese Folge hört. Mehr als 3. Ja. Gut. Ihr habt Zeit. Aber Jürgen, Hans Meiser, hat ein langes, erfolgreiches und schönes Leben geführt und ist im hohen Alter friedlich eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob du jetzt verdrängst, dass er zu seinem Lebensende nochmal ein bisschen falsch abgebogen ist, aber... Der hat ein bisschen hier so QAnon-Zeug gemacht, oder? Wie war das? Ja, der hat Werbung auch für dubiose Finanzscams und so, glaube ich, gemacht. Aber ich habe tatsächlich, ich habe es neulich schon auf LinkedIn gepostet, ich habe eine ganz wichtige Lektion in meinem Leben von Hans Meiser gelernt. Und dafür werde ich ihn in Erinnerung behalten. Und ich meine, dazu kann ich auch direkt nochmal den passenden Einspieler. Wer sind Sie denn bitte? Jawohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das soll die 300.000 Mark fordern, Handschellen fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geisel nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? Das ist so scharfsinnig. Wo wollen Sie denn hinfahren? Das will ich nur sagen. Na gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Also dafür würde mir echt immer in Erinnerung bleiben. Und da habe ich gelernt, dass du, ja, du kannst dich wie alle anderen Journalisten irgendwie in deine Redaktion setzen und auf den DBA-Ticker warten. Oder du kannst aber auch einfach was anderes machen und den Hörer in die Hand nehmen und in der Bank anrufen. Großartig. Wolltest du gerade? Du hast gerade angesetzt. Der Gedanke ist gerade nur, du stellst einen Kickstarter in Aussicht und nimmst dann Bankräuber als Überleitung. Das ist natürlich auch. Ja, ich muss ja irgendwie jetzt auch dieses sehr traurige Thema dann irgendwie auch wieder zur Seite schieben, denn ich habe tatsächlich, ich freue mich wirklich mega auf diese Folge. Das ist so eine geile Geschichte und da ist so viel drin. Hans Meiser. Über das wir noch nie geredet haben und das sind so viele tolle Sachen drin. Ich freue mich echt schon sehr lange auf diese Folge. Der Staat Israel wird gegründet. Oh, das ist erstaunlich nah. Oh mein Gott. Nein, ist nicht Israel. Moment, jetzt habe ich hier so. Der Iran. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe hier Aussprachen schon mal mir aufgeschrieben und ich werde es garantiert versauen. Oh, aber die Geschichte Frankreichs. Seid ihr jetzt soweit? Sollen wir denn ins Thema starten? I was born ready. Shin Sang-ok. Habt ihr den schon mal gehört? Nee. Der wird geboren am 11. Oktober 1926 als Shin Tae-seo in Chongqing in Korea, im Nordosten der koreanischen Halbinsel. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ihr in koreanischer Geschichte seid, aber ich helfe euch natürlich gerne ein bisschen aus. Philipp hat Vorwissen, lese ich ihm an Stirnrunden vielleicht. Ich warte mal ab. Korea ist seit ungefähr 1900 von den Japanern besetzt. Also man könnte auch fast sagen unterwandert oder brutal assimiliert und ausgenutzt. Wäre vielleicht auch eine Beschreibung. Japaner haben auch nicht alles gut gemacht. 170.000 japanische Siedler leben aktuell in Korea und im Prinzip hat die japanische Militärpolizei hat das Sagen im Land. Von 1910 bis 1945 ist Korea dann auch offiziell Teil des Empire of Japan unter dem Namen Joseon. Ich hoffe, dass man das so ausspricht. Und ja, Shins Vater ist ein berühmter Arzt und seine Mutter ist auch da. Das vielleicht noch dazu. Existiert. Wir skippen mal auch, wir lassen jetzt mal die ganz jungen Jahre weg, weil sonst wird es auch wirklich zu lange und in die Irre führen. Im Alter von 17 steige ich wieder ein, als Shin dann nämlich für 3 Jahre nach Tokio geht an die Hochschule der Feinen Künste. Was schon mal auch merkwürdig ist, finde ich, ne? Also Klingt so, als wenn er aus besserem Hause wäre, wenn er dahin darf. Ja, gut, aber wenn der Papa Arzt ist. Aber gerade so, weißt du, die brutalen Unterdrücker, ja, und da fahre ich jetzt aber dann mal hin und studiere, fand ich interessant. Aber er ist dann natürlich auch in der spannenden Zeit, denn er kommt im Jahr 1945 wieder zurück und dann erkennt er sein Land quasi nicht wieder. Also es ist gerade kurz vorher die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen worden, hat den Zweiten Weltkrieg beendet, hat die Japaner zur Aufgabe bezwungen und tatsächlich musste der japanische Führer Hirohito einen Vertrag unterschreiben, in dem er zugibt, dass er keinen Gottstatus hat. Da habe ich einen unglaublich spannenden Film auf der Berlinale gesehen. Da habe ich schon mal drüber berichtet, glaube ich. Ich war einmal 10 Tage, die vollen 10 Tage auf der Berlinale und habe da wirklich sehr viele sehr besondere Filme gesehen. Unter anderem auch stinklangweilige. Und einer dieser Filme, der wirklich unfassbar stinklangweilig war, hatte genau diese Synopsis, dass die Japaner quasi den Krieg schon verloren haben. Und der gottgleiche, der sich für Gott haltende und ausgegebene Tenno quasi auf die Festnahme der Alliierten wartet. Also durch die Alliierten wartet. Durch die Alliierten, so. Und der gute Mann ist unvorstellbar langweilig gewesen anscheinend. So, der ganze Film war, dass er irgendwie eine Woche lang Käfer züchtet und am Schluss kommen die Alliierten und nehmen ihn mit. Ich hätte mehr auf Schusswechsel und dergleichen gehofft. Und dann musste er hoffentlich aber dann das noch unterschreiben, oder war das dann nicht mehr im Film? Also das ist wirklich was, ich meine, du hast es ja schon gesagt, aber das habe ich mich dann später auch noch damit beschäftigt. Die Japaner haben gedacht, das wäre noch ein Gott auf Erden. Also das ist auch wirklich unfassbar, was die Bevölkerung in den Grundlagen geschockt hat. Also wirklich so was Europa ja schon sehr früh abgelegt hat, oder keine Ahnung, mit Französischer Revolution und dergleichen, hat es natürlich ein bisschen noch gedauert. Aber der japanische Tenno war noch ein Gott. Es gab ja auch mindestens einen Japaner, der sehr lange noch dran geglaubt hat, dass der Krieg weitergeht. Das ist auch einer, der noch so auf meiner möglichen Themenliste steht, aber das kann ich ja jetzt etwas freier drüber reden. Die Story. Da gab es einen, der sich sehr lange in den Wäldern versteckt hat und Leute erschossen hat und dem haben sie dann Flugblätter in den Wald geworfen, dass der Krieg vorbei ist. Auf. Und er hat, Propaganda. Er hat Propaganda. Er hat das missachtet. Also auch eine krasse Geschichte. Wenn die Befehlskette vorbei ist, unterbrochen ist, ist halt schwierig. Und das ist doch auch dieser Moment oder dieses berühmte Bild, wo dieser, ich überlege gerade, das ist glaube ich ein General, oder? Der dann neben ihm steht. Und bei wem? Bei der Kapitulation. Achso, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz dünnes Wissen. Ich glaube, da gab es zu dem Moment der Kapitulation ein Bild mit dem General neben ihm. Und dieser General war halt jetzt nicht gerade klein. Und es wurde angeordnet, dass dann die Zeitungen dieses Bild überall verbreiten müssen. Um zu zeigen, dass er menschlich ist. Dass er A, menschlich ist und B, der ist gar nicht so groß. Also auch einfach körperlich. Mhm. Und er kapituliert hier gerade. Mhm. Naja. Aber das kann nicht sein, dass ich mich falsch erinnere. Ach, du redest jetzt aber nicht von dem Typen im Wald, sondern von dem. Ich war thematisch auch erst bei dem Typen im Wald und habe aus dem Kontext. Das klingt schlüssig, ja. Okay, in Korea jubeln natürlich auch alle. So, sie holen jetzt die russischen Flaggen raus und die amerikanischen, weil sie sich nicht so ganz sicher sind, wem sie eigentlich jetzt genau danken müssen. Und am Ende stellt sich raus, naja, keinem von beiden. Denn genau das sind jetzt die Staaten, die das Land in zwei Teile reißen, mehr oder weniger. Ne? Also Japan wurde jetzt gerade aus dem Land vertrieben und jetzt wird es aufgeteilt in Süd- und Nordkorea, also im Prinzip zwischen Russland und den USA oder den Alliierten. Aber wird es um den Koreakrieg gehen? Kommt auch noch, ja. Die Grenze verläuft quer entlang des 38. Breitengrads und Korea ist jetzt aber nicht nur geografisch gespalten, sondern sehr schnell auch ideologisch. Ja, also es gibt sehr schnell dann große Unterschiede zwischen den Denkweisen und den Weltanschauungen im Norden und im Süden. Und für Shin stellt sich das ganz praktische Problem, er kann nicht in seine Heimat zurück, weil das plötzlich ein ganz fremdes Land ist. Und er wendet sich nach Süden und geht nach Seoul. Und aber auch da merkt er, es ist irgendwie alles jetzt gerade schwarz und weiß. Entweder bist du Kommunist oder rechtsextrem, entweder bist du Patriot oder Terrorist. Es gibt ständig Unruhen, es gibt im Norden auch blutige Auseinandersetzungen. Im Süden sind überall Amerikaner, die zwar viel Geld mitbringen, aber die im Prinzip auch so eine ganze Generation von jungen Koreanerinnen verderben, ne? Die dann irgendwie in die Sexarbeit zwingen. Und das ist gerade keine so richtig geile Zeit. Du hast jetzt gerade ganz kurz diesen 38. Breitengrad erwähnt. Ja. Der ist in den USA, glaube ich, ein ganz stehender Begriff, ne? Ist das in Deutschland auch? Ich kann es tatsächlich so weil in der ich jetzt Form nicht. Sofort, es gibt einen Song von Billy Joel, da kommt das eben genau vor. Naja, gut, das ist in der amerikanischen Geschichte natürlich ganz anders. Klar, mit dem Vietnamkrieg. Ganz anders aber, verwurzelt. Ja, ja. Nee, mit dem Koreakrieg. Korea. Ja, aber mir war es tatsächlich kein so ein Begriff. Also jetzt ist es einfach nur der Breitengrad. Später ist es da dann wirklich irgendwie auf beiden Seiten Schießscharten so ungefähr, ne? Und teilweise Tunnel drunter und Panzersperren und alles mögliche. Vor allem eine riesige demilitarisierte Zone. Genau. Heutzutage, ja. Shin arbeitet jetzt im Süden als Posterkleber für die Amerikaner und für die nur beinahe toten hiesigen Filmstudios, also gibt da noch so ein, zwei in Südkorea, wo er dann schließlich auch als Lehrling irgendwie landet in so einem Independent-Filmstudio und da steigt er auch sehr schnell zum Assistant Production Designer auf bei dem Film Viva Freedom. Ich weiß nicht, wie der Originaltitel ist, aber ich bin jetzt mal hauptsächlich bei den englischen Titeln. Der erscheint im Jahr 1946, also wundert mich tatsächlich, dass das an dir vorbeiging, Dominik. Ja, hätten wir schon kennen können. Wie der Titel nämlich andeutet, ist das der erste Film, das ist ein sehr wichtiger Film in der Landesgeschichte, das ist der erste Film, der im Land in der Zeit nach der japanischen Herrschaft produziert wird. Also läutet jetzt vielleicht nicht direkt das Golden Age of Korean Cinema ein, aber es ist ein bisschen sowas wie der Vorbote. Also. Im Jahr 1950 rollen dann halbwegs überraschend russische Panzer unter dem Kommando von Kim Il-sung aus dem Norden in den Süden. Und ja, naja, wir hatten es ja gerade schon gesagt, ne, dann bricht irgendwie der Koreakrieg aus. der Koreakrieg ist neben dem in Afghanistan, der dann irgendwann später kam, ist der größte Stellvertreterkrieg der Menschheitsgeschichte. Also die beiden Kriege sind da immer die. Was uns in Deutschland erspart geblieben ist. Was uns in Deutschland erspart geblieben tatsächlich ist. Tatsächlich ist es ja die Ausgangslage nahezu identisch. Hätte in Deutschland auch in ähnlicher Form. West, Nord, Süd und einmal Sowjetunion und einmal USA. Hätte sein können, genau. Das ist immer noch was für ein Glück wir hatten. Das ist unglaublich. Auf der einen Seite Nordkorea natürlich unterstützt von Russland vor allem, aber auch von China. Auf der anderen Seite Südkorea mit den Vereinten Nationen im Hintergrund, vor allem aber ganz stark USA. Innerhalb eines Jahres wechselt in Seoul allein 4-mal die Besatzungsmacht. Also da war auch ordentlich Action drin. Der ganze Krieg ging gar nicht so lang. 1953 kann die UN dann den Zustand von vor dem Krieg wiederherstellen, aber halt wirklich nur mit Stacheldraht und Geschützturm entlang von diesem Breitengrad. Da gehst du da noch genau drauf ein, weil da habe ich eine Sache, die habe ich die Tage erst erzählt. Das kann ich unmöglich jetzt antizipieren, was du genau. Naja, aber gehst du noch auf den Verlauf des Krieges ein oder gehst du jetzt von der Story aus hier weiter? Ich gehe jetzt ein bisschen auf die Auswirkungen, aber nicht dramatisch. Du hast ja gesagt, dass quasi der Norden den Süden angegriffen hat. Und es ist so, dass wenn man sich das vorstellt, Korea, dass der Norden hatte nahezu 90% der Landmasse schon erobert. Also von Südkorea ist quasi nur noch 10% übrig gewesen und dann sind die Amerikaner erst gekommen. Okay. Also tatsächlich. Haben wir das gleiche Video zufällig gesehen? Das kann sehr gut sein, weil ich habe es euch garantiert. Habt ihr es zusammen gesehen? Es ist auch historischer Fakt. Also ja. Nein. Aber mir ist es irgendwo ich weiß nicht, auf YouTube oder irgendwo. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Johnny Harris war. Ich bin ja ein Riesenfan. Ja. Aber also, und das ist jetzt wirklich was, das habe ich vor diesem Video, das wir wahrscheinlich beide gesehen haben, nicht realisiert, dass die Amerikaner dann den unvorstellbar bombardiert haben. Also die haben quasi die Nordkoreaner zurückgeworfen quasi aus der Grenze, aber sie haben dann, als sie über die Grenze drüber waren, haben sie alles, was nicht bis 3 auf dem Baum war, in Nordkorea kaputt gemacht. Also die haben wirklich auch großflächig Infrastruktur zerstört und haben dann wirklich ein Exempel statuiert und das ist auch tatsächlich hauptsächlich der Grund, warum Nordkorea so behind ist heutzutage und warum die so einen krassen Hass haben. Das ist jetzt spannend, weil tatsächlich ist der Norden, nach den Quellen, die ich gelesen habe, wirtschaftlich eigentlich stärker aufgestellt als der Süden. Hat mehr Bodenschätze, hat mehr Industrie, hat mehr auch dann später noch. Aber zur Wirtschaft, da möchte ich gerne später noch mit dir drüber reden, denn da muss man noch ein bisschen ausholen, glaube ich, um das nochmal genauer zu eruieren. Aber der Krieg ist auch eigentlich damit nicht so richtig zu Ende. Also Nordkorea entführt 1958 ein südkoreanisches Passagierflugzeug. 1965 eröffnen Kampfjets das Feuer auf ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug. 1962 tritt Präsident Park im Süden an. Auf den werden 2 Attentate ausgeübt. Beim zweiten wird seine Frau erschossen und so. Also man könnte jetzt sagen, die stichen ein bisschen, ja, aber irgendwie geht da einfach dieser Krieg so, es ist kalter Kriegmäßig halt immer weiter. Im Süden ist die Lage aber jetzt dann auch nicht total rosig. Ne? Südkoreanische Kinder wachsen mit Schulbüchern auf, wo Angst vor den Reds aus dem Norden, also den Kommunisten aus dem Norden geschürt wird. Angeblich sollen schon wenige Stunden Kontakt mit dem Kommunismus dich äußerlich rot werden lassen. So, das ist das Wissen, das denen eingetrichtert wird. Wer mit dem Norden sympathisiert, kann per Gesetz mit dem Tod bestraft werden. So, also in einem unfassbar kurzen Zeitfenster wird hier ein ganz, ganz großer Keil mitten ins Land getrieben. Das ist schon krass. Das war mir so nicht klar. Also ja, ich habe grob mitgekriegt, was da abging, aber vor allem ja auch überleg mal, keine Ahnung, noch vor 5 Jahren hast du gesagt, naja, mein einer Onkel, der wohnt halt ganz im Norden des Landes. Familien wurden auseinandergerissen. Ja, eben. Plötzlich ist es der Feind. Genau. Und naja, Shin Sang-ok ist ja da irgendwie auch so mittendrin, ne? Kommt eigentlich aus Nordkorea, landet jetzt in Südkorea, ist tatsächlich während des Kriegs auch im Militär von Südkorea unterwegs, allerdings nicht an der Waffe, sondern im Propagandaministerium, wo er Kriegsdokumentationen mitproduziert. Er kommt aus dem Norden Koreas. Ja, da war es so, noch nicht Nordkorea. Ja, ich weiß, aber das ist halt auch das, was halt viele Leute auch nicht realisieren, dass das halt eine Trennung wie Ost- und Westdeutschland so, das war vorher eins so. Ja. Er leiht sich dort auch regelmäßig Kameras und Filmmaterial aus, was natürlich jetzt in Anführungszeichen zu verstehen ist, also er lässt es mitgehen und dreht in seiner Freizeit eigene Filme, Also zum Beispiel The Evil Knight ist so ein Film, der von einem Young Buin-Mädchen handelt. Das sind so die Prostituierten, die sich ausschließlich den amerikanischen GIs anbieten. Mhm. So, der hat so eine als Mitbewohnerin und darüber macht er einen Film. Und das ist natürlich ein ganz heißes Thema. So, ne? Das ist allgegenwärtig, alle wissen, dass es passiert. Prostitution, eigentlich illegal im Land. Aber das ist so omnipräsent, ne, dass das irgendwie ein großes Problem im Aber das ist genau Land das, was man vom Vietnamkrieg auch so als Klischee hat, klar, wenn man Full Metal Jacket sich anschaut, klar, und dergleichen. Genau. Der Film findet bei Erscheinen im Jahr 1952 Anklang, aber er ist so richtig wirtschaftlich erfolgreich ist er nicht. Kurz nach Kriegsende im Jahr 1953 sitzt Chin dann eines Abends in einem Theater, um die Hauptdarstellerin spielen zu sehen. Denn er hat irgendwie so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen als mögliche Hauptrolle für seinen nächsten Film. Die heißt Choi Eun-hee und bitte korrigiert mich, wenn ich Choi oder irgendwas sage. Ich habe es mir extra angehört, wie man es ausspricht. Choi, glaube ich, müsste es sein. Und also er guckt ihr da in der Vorstellung zu und sie bricht aber mitten in der Vorstellung regungslos zusammen. Das Publikum hält den Atem an, aber Shin zögert keine Sekunde. Er sprintet auf die Bühne, kniet sich neben Choi nieder und als sie nicht reagiert, schultert er sie und er läuft sie ins nächste Krankenhaus. Mhm. Was für ein Mann. Sie ist aufgrund von Erschöpfung zusammengebrochen, was wohl daran liegt, dass sie unterernährt ist. Und woran das liegt, dazu muss ich da auch nochmal ganz kurz in ihre Hintergrundgeschichte ausholen. Die letzten 27 Jahre, also bevor die aufeinandertreffen, die waren jetzt nicht so leicht für Choi. Die ist mit 17 von zu Hause weggelaufen, weil sie unbedingt Schauspielerin werden wollte. Ein super wenig respektierter Beruf in der Zeit in dem Land. Und sie lernt dann aber zufällig bei so einer Luftschutzbunkerübung eine Schauspielerin kennen, also spricht sie dann einfach an und das führt sie dann über kleine Umwege, wirklich Handlangerarbeiten im Theater, schließlich auf die Theaterbühne und mit 21 wird sie dann auch für ihren ersten Film gecastet. Mhm. Kurz darauf heiratet sie den Kameramann Kim Hak-sung, der ist 20 Jahre älter und gelinde gesagt ein richtiges Arschloch. Also der verprügelt seine Frau, verlangt von ihr, dass sie den Haushalt schmeißt und dass sie das Haupteinkommen stemmt, weil er ist eigentlich mit seiner Karriere fast schon durch und ihre startet gerade. Ja, also richtig. Aber er glaubt wenigstens an sie. Richtig guter Typ. Was Positives sagen, ne? Richtig guter Typ. Während des Kriegs schaffen die es dann tatsächlich nicht rechtzeitig vom Norden in den Süden. Also die sitzen in Nordkorea fest, wo sie dann bald von der Armee quasi aufgegriffen und als Unterhalterin zwangsverpflichtet wird. Das macht sie ein Jahr lang, bis sie dann irgendwann im Tummel des Kriegs die Chance kriegt, zu fliehen und in den Süden fliehen kann, wo sie dann ihrerseits von der südkoreanischen Armee aufgegriffen wird und auch zur Unterhalterin zwangsverpflichtet wird. Das ist der Moment, wo du ihre Schönheit preist. Sie ist schön. Ich würde aber gerne noch den größten Unterschied jetzt zwischen diesen beiden, nennen wir es mal Engagements, gerne erklären, denn die Manieren der Soldaten sind grundsätzlich verschieden. Okay. Im Norden, die sind gewissenhaft, pflichtbewusst, geradezu umgänglich. Die Südkoreaner sind versoffen, pflegend und undiszipliniert. Also nicht so, wie es die moderne Propaganda uns glauben lässt? Zwei Jahre lang geht Choi hier durch die Hölle. Also tatsächlich inklusive brutaler körperlicher Misshandlung, mindestens eine Vergewaltigung. Mhm. Und es wird nicht besser für sie, als der Krieg vorbei ist und sie nach Hause gehen darf. Ihr Ehemann wurde im Krieg verwundet und hat jetzt immer einen Gehstock parat, den er auch einsetzt, um sie irgendwie zu verprügeln. Er vergewaltigt sie auch immer wieder. Und es ist tatsächlich im Land gerade so, den Straftatbestand der Vergewaltigung, den gibt es nicht, weil nie jemand über sowas spricht. Ja, und vor allem in der Ehe gibt es ja eh nicht in der Zeit. In der Ehe ist nochmal anders. Naja, guck mal an, wie lange es den Paragraph in Deutschland noch ewig nicht und gab, drei Tage. Gab. Ja. Also man kann nur sagen, sie erduldet. Ja? Weglaufen ist für sie keine Option, weil sie weiß überhaupt nicht, wohin. Ja? Wohin willst du dich grausig retten? Das ist schon relativ brutal. So, das ist so ihr Werdegang. Und jetzt liegt sie so im Krankenhausbett ihrem heroischen Retter quasi gegenüber. Und es ist für ihn jetzt relativ leicht, sie in diese Rolle zu überreden, ne? Also ihr die Hauptrolle aufzuquatschen, muss sich nicht arg anstrengen. Sie kann das Geld eh gut brauchen und er bezahlt sie tatsächlich so gut, wie es das Budget irgendwie hergibt. Ich meine, er ist jetzt nicht der etablierte Regisseur, also er hat jetzt nicht die dicken Dollars, die er verteilen kann. Aber eine Sekunde, warum war sie dann jetzt so wahnsinnig schlecht ernährt, weil er alles eingesteckt hat? Naja, weil diese ganze Situation für die natürlich, die hatte wahnsinnig zu kämpfen und sicherlich psychisch auch jetzt nicht war das kein Zuckerschlecken. Also da ist es, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, genau deswegen war sie jetzt unterernährt, aber das ist für mich plausibel in so einer Situation, dass jemand dann sich auch vielleicht schlecht ernährt, unzureichend ernährt oder einfach keinen Bock hat auf Essen. Shin wartet jetzt jeden Abend am Theaterausgang, damit er sie nach Hause laufen kann. Er verspricht ihr, dass er sie in jeden Film, den er in seinem Leben machen wird, reinschreiben will. Aber jetzt unterstelle ich, dass er verliebt ist. Meinst du? Ja. Yeah. Er bietet ihr Lucky Strikes an, obwohl er selber gar nicht raucht. Okay, jetzt bin ich safe. Er umgarnt sie, könnte man sagen. Naja, die beiden verlieben sich, also es ist nicht nur er, sie erwidert das recht schnell und das findet natürlich der kriegsgeschädigte Noch-Ehemann ziemlich uncool, der jetzt aber sie nicht etwa noch mehr verprügelt, sondern er geht damit zur Presse. Also er liegt die Untreue an die Presse. Sie ist mittlerweile eine bekannte Schauspielerin und das ist jetzt, ja, irgendwie ist sie jetzt die Hauptfigur in so einem richtigen Promi-Skandal. Mhm. Aber Untreue ist denn bis jetzt passiert mehr als Geflirte? Ja, das steigert sich natürlich. Ich gehe sehr schnell durch, weil wir noch sehr viel vor uns haben. Merkt ihr vielleicht. Aber das ist natürlich jetzt auch was, das ist, man redet da zwar drüber, Untreue ist jetzt eher ein Tatbestand, naja, über den man redet, aber das wirft jetzt nicht das beste Licht auf dich und natürlich auch nicht auf den, mit dem du untreu bist, denn der hat jetzt wirklich beruflich da auch Probleme dadurch. Ja, klar. Tut sich schwerer, irgendwie Leute zu verpflichten für seine Filme, Aufträge zu kriegen und so weiter. Aber die stellen fest, naja gut, jetzt ist das Geheimnis irgendwie gelüftet, jetzt können wir auch damit in die Offensive gehen. Also Chue klagt jetzt tatsächlich auf Scheidung, gewinnt, was auch, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich ist. Und naja, stützt sich dann halt sofort in die Arme von Shin. Der Skandal ist dann auch relativ schnell vergessen. Ja? Ich meine, die sind zwar irgendwie echt im Rampenlicht, aber Shins Karriere kommt dann doch irgendwie auch langsam in Schwung. Er führt Regie in vielen eigenen Filmen. Meistens macht er gleich zwei oder mehr pro Jahr. Von daher wundert es mich fast, Dominik, dass du den Namen vielleicht... Nee, sagt man nicht. Kommt er dir dann noch? Viele davon sind super erfolgreich. Einige dauern 5 Stunden und fast alle haben Chue Eun-hee in der Hauptrolle. Also wie eine Folge 8. Haben die auch alle Chue Eun-hee in der Hauptrolle? Unser koreanisches Pendant. Ich überlege gerade, ob ich gerne einen koreanischen Namen hätte, aber ich würde mir so einen abbrechen jedes Mal. Ich glaube, das R in Jürgen ist schwierig genug für mich. Also ich würde voll gerne mal wissen, wie mein Name in Koreanisch geschrieben wird, weil das ist einfach extrem pleasing, immer diese ganzen Schriftzeichen zu sehen von sämtlichen asiatischen. Vielleicht können wir uns aber auch auf Spitznamen einigen, denn Shin hat den Spitznamen Prinz des südkoreanischen Kinos. Nice. Er steht jetzt voll im Rampenlicht, ja, und seine Lieblingshauptrollendarstellerin sowieso, er gibt ja jetzt auch noch die Hauptrolle in seinem Leben. Die beiden heiraten am 7. März 1954, zwar nicht kirchlich, aber sie geben sich das Eheversprechen und nehmen das auch sehr ernst. Jetzt wirklich? Für eine Weile. Shin gründet jetzt seine eigene große Produktionsfirma und wir sind jetzt dann schon in den 1960ern, produziert innerhalb von zehn Jahren rund 300 Filme. Da führt er nicht überall Regie, sondern er produziert jetzt, das ist ja ein Unterschied. So. Genau, er macht alles. Er führt nicht überall Regie, aber er ist der Produzent, seine Produktionsfirma produziert die. Das sind auch mitunter teilweise eingekaufte Dinge dann dabei, die in seinem Namen dann irgendwie erscheinen und so weiter. Aber er macht wirklich, er ist sehr umtriebig. Sein Werk Prinz Yeosan gewinnt sogar den Bester Film Award in den Grand Bell Awards, was wohl die Auszeichnung im koreanischen Kino ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ja, es läuft bei ihm. Im Jahr 1960 verfilmt er dann so eine Folklore-Geschichte, auch mit seiner Frau in der Hauptrolle. Und witzigerweise gibt es zeitgleich einen ebenfalls sehr bekannten südkoreanischen Regisseur, der genau die gleiche Geschichte verfilmt, auch mit der jeweiligen Ehefrau in der Hauptrolle. Mhm. Super merkwürdiger Zufall. Das passiert ja häufig, dass du irgendwie zwei verschiedene Tornado-Filme hast, zwei verschiedene Asteroiden kommen. Genau. Die kommen innerhalb von 10 Tagen ins Kino. Das ist wirklich extrem nah beieinander. Sehr nahe beieinander. Und er lässt tatsächlich dem anderen Film den Vortritt und der stinkt ziemlich ab und sein Film bricht alle Rekorde. 74 Tage am Stück sind die Kinos ausverkauft. 400.000 Menschen sehen den Film allein in Seoul, was 15% der städtischen Population sind. Also immens, ja, was das für ein Erfolg ist. 14 Tage lang, der andere läuft insgesamt 14 Tage, bevor er wieder abgesetzt wird. We have a winner. Also Shin und Trey schwimmen jetzt im Geld. Alles, was er anfasst, ist ein Instant-Erfolg. Ob er Melodrama produziert, ein Spaghetti-Western, ob er Vampirkatzen in seinen Filmen hat, Gestaltenwandlerschlangen, ob schwarz-weiß, ob ruhig und schwer, alles. Ich möchte es sehen. Alles dabei. Bei dem südkoreanischen Spaghetti-Western war ich schon interessiert, aber Vampirkatzen ist schon ein bisschen geil. Er macht alles. Wenn wir hier übrigens gerade über Dinge, die wir gerne möchten, schon sprechen, ich möchte gerne einen Appell hier an die Firma Seitenbacher raushauen. Seitenbacher? Ja, genau die. Nein, das ist keine Werbung. Aber ich habe ja tatsächlich in dem Eck mal gearbeitet, also im schönen Schwabenbergländle. Und da war selbst in der Firma, in der ich gearbeitet habe, die komplette Süßwaren-Ecke, also da gab es halt so einen Kiosk in der Firma. Also ein, oder ja. Halt so ein, kennt ihr ja super in der Kantine. So, hatten so die da Müsli-Spender? Nicht Müsli-Spender, aber sonst die Snacksachen waren alle von Seitenbacher. Okay. Und die hatten, und ich liebe auch diese Werbungen von damals, die hatten nämlich lauter Alliterationen als gummibärchenartige Dinge. Unter anderem, ich gucke, ob ich es noch zusammenkriege, Vanilleäffle, Holunderhexen und Schmuselöwen. Wo ist da jetzt die Alliteration? Habe ich jetzt die? Aber Holunderhexe. Ach, Holunder, ja. Aber Schmuselöwe. Ja. Ja, da ist keiner. Aber und da gab es ganz viele absurde Sorten, wo du auch denkst, so, warum ist jetzt das mit dem Geschmack kombiniert? Egal. Gab es da Vampirkatzen? Leider nein. Schade. Aber ich glaube, es gab Vampirschmaus. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich appelliere, bitte macht wieder diesen weirden Kram statt diese, ja, Himbeerhütchen, die jetzt irgendwie so super generisch sind. Geht wieder bitte auf die Weirdness zurück. Das wäre besser. Ich stehe auch auf weirden Kram bei Gummibärchen. Bin ich dabei. Shins Produktionsfirma beschäftigt im Jahr 1965 300 Menschen. Er gründet außerdem eine Schallplattenfirma, Theatergruppen und eine Schauspielschule und irgendwie hat überall auch seine Frau die Finger mit drin. Die produziert in den 60ern sogar 3 eigene Filme und ist damit die 3. Frau in Korea, die überhaupt Filme produziert. Alle 3 Filme sind super erfolgreich. Sie ist Sexsymbol, Powerfrau, Emanze, aber auch Hausfrau, Stütze für den Ehemann und irgendwie alles gleichzeitig. Ganz schön hart, auch diese Dinge alle unter einen Hut zu kriegen. Hart. Genau. Zu Lee oder wie auch immer. Du hast jetzt die klassische Tragödie, wo du die Fallhöhe jetzt quasi sehr hoch hast. Meinst du etwa, das wird nicht so weitergehen? The perfect life. Ja, also sie sind das südkoreanische Promi-Vorzeigepärchen. So wie Slatko und Jürgen. Nein. Marianne und Michael. Klaus und Klaus. Die 3 Fragezeichen. Wieso 3? Warum nicht? Von der Scheidung redet niemand mehr, also sie ist ja geschieden, ne? Weißt du, den Schandfleck redet keiner mehr darüber. Shin sagt man allerdings nach, dass er wahrscheinlich seine Frau verkaufen würde, um den guten Film zu produzieren. Immer noch. Also er ist ja schon sehr erfolgreich gewesen. Ja, aber dass er so seine Arbeit so sehr lebt, ja, dass ihm das wichtiger wäre als seine Frau. So, das sagt man ihm nach. Sie kaufen sich ein Haus in Seoul und Trey richtet es nach und nach mit extravaganten Möbeln ein. Jetzt möchte ich dich da nochmal drauf festnageln. Habe ich falsch ausgegangen? Nein, hält er denn sein Versprechen ein mit, ich schreibe dich in jeden Film rein? Nicht in jeden, aber tatsächlich bei dem Ausmaß. Ja, eben. Ist ja völlig unmöglich. Ja, aber hätte ja wirklich so sein können, dass sie dann so Hitchcock-mäßig in jedem irgendeinen blöden Cameo hat. Aber man muss, also es sind wirklich in auffallend vielen, selbst mit dem Versprechen denkt man sich, wow, krass. Die Tage ging das im Internet rum, dass bei Pearl Harbor dem Film oder dem Ereignis? Nein, bei dem Film scheinbar Bruce Willis aus Die Hard, aus Stirb langsam im Hintergrund vorbeiläuft. Und ich frage mich, ob das ein Hoax ist, weil das habe ich noch nie vorher gehört. Aber das geht gerade rum, dass James Cameron scheinbar sich da einen Scherz gemacht hat oder so. Also du siehst eine Massenszene und im Hintergrund, wenn du drauf achtest, läuft quasi der McLean durch. Ja, ich kenne bloß als von der Stand-Up-Nummer, auch da, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, ich habe das ja nicht gesehen, bei der Red Wedding Folge von Game of Thrones, dass jemand, der so Trommeln spielt, das ist einfach der Drummer von Coldplay. Das soll so sein und dass dann halt auch Leute sagen so ein, ja, der Typ hat eigentlich mega viel Kohle, aber niemand kennt den Drummer von Coldplay und dass das wie so eine Art seltsame Superpower ist, so du bist gleichzeitig total populär, aber gleichzeitig kenne ich niemand. Bei Game of Thrones wurde auch Ed Sheeran auch mal am Feuer gesessen, oder? Weiß ich nicht, aber ich musste meiner Tochter neulich erzählen, dass sie, hilf mir mal kurz, wie heißt der Darsteller von Snape in Harry Potter, der gestorben ist? Ja. Ich habe ihr erklärt, dass er in einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme den deutschen Terroristen spielt. Das fand sie irgendwie merkwürdig. Ich glaube, du verwechselst die aber. Nee. Also Gary Oldman? Nein. Ich habe es neulich erst nachgeschaut, aber ich vergesse sowas leider immer. Soll ich nachschauen? Ja, ja, ich glaube, ich habe den Namen auch schon mal gehört. Aber ich bin kein Potterhead von daher. Ich werde mich zu Tode grämen, wenn du den Namen nennst. Die werden jetzt alle sich an die Stirn klopfen. Nee. Alan Rickman. Ja. Und wo täusche ich mich da? Nee. Nein. Das ist der Bruder von Klaus. Oder Klaus, ne, heißt der Klaus? Ist der Bruder von dem Lead-Terroristen in Stirb langsam. Oder? Nein, Alan Rickman? Oder ist es der Lead-Terrorist? Ich dachte, der wäre der Bruder von dem. Okay, egal. Aber er ist auf jeden Fall ein Terrorist in Stirb langsam. Meinem Lieblingsweihnachtsfilm. Ich war gerade bei Möbeln. Ihr habt mich mitten im Satz unterbrochen, ihr Schelme. Die Möbel kommen nämlich immer wieder abhanden. Weil immer, wenn Shin irgendwas Cooles sieht, dann nimmt das mit ans Filmset. Mhm. Also von daher ist das mit dem Frauverkaufen vielleicht tatsächlich auch gar nicht so weit hergeholt. Der einzige Bummer in diesem annähernd perfekten Leben ist, Chuck kann keine Kinder bekommen. Was auch wieder so ein super Schande-Ding ist in Korea. Aber sie hätte auch gern welche. Shin stört es nicht weiter. Sie hätten beide gern Kinder, sie adoptieren dann. Tatsächlich im Jahr 1971 die kleine Myung Im und kurz darauf den kleinen Jung Kyun. Also sie adoptieren zwei Kinder. Cool. Und Dominik hat ja gerade jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Dieser gute Lauf, ja, der kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Also die haben schon echt einige Jahre, wo es läuft, aber in den 70ern ist es dann so, dass dann langsam TV-Geräte in die meisten Haushalte kommen in Südkorea und in dem Zug die Bedeutung des hiesigen Kinos geringer wird. Ich meine, es ist ein langsames Sterben, aber es wird auf jeden Fall weniger. Und aber auch politisch wird die Lage finsterer. Also über die Provokationen aus dem Norden haben wir schon geredet, Attentatsversuche. Die südkoreanische Regierung wird daraufhin relativ paranoid. Sie erlassen immer absurdere Gesetze und eigentlich sind wir da auch schon in einer full-blown Diktatur. Eines dieser absurden Gesetze ist, Filmemacher werden verpflichtet, in einem Jahr 15 Filme zu produzieren, per Gesetz. Das ist mehr als einer pro Monat. Im nächsten Jahr sind es dann nicht mehr als 5. Also es ist ganz weird. Dürfen sie mehr produzieren oder müssen sie mindestens so viel abliefern? Sie müssen, genau, es ist eine genau vorgeschriebene Quote. Okay. 100% 15. Ja. Also egal, wie viel, aber Sekunde, ist ich habe es nicht gelesen, das Gesetz, aber es ist ja, total, ja, es ist einfach weird. Ja, da frage ich mich ein bisschen, ob das dann ein bisschen ist wie, Nintendo hatte ja zu Zeiten vom NES auch so eine Sache, dass sie gesagt haben, um die Qualität der Spiele hochzuhalten, dürfen Firmen nur so und so viele Spiele veröffentlichen. Mhm. Und deswegen gab es von ganz vielen Firmen, die haben ganz seltsame Töchterfirmen gegründet oder halt einfach Spiele produziert, sie an eine andere Firma übertragen. Die haben sie dann bei Nintendo eingereicht und zack, war das System umgangen. Und da gab es halt so weirde Firmen, die halt eigentlich nur so als, ich sag jetzt mal, Spielefußabtreter dienten, wo halt echt ein bisschen so die B-Ware, die man vielleicht selber veröffentlicht hätte, aber sagt, naja gut, wenn wir bloß, keine Ahnung, 20 rausbringen dürfen, dann nehmen wir halt lieber diese Titel hier und geben die über diese, blöd gesagt, eigentlich eher fast schon Scheinfirma da rein. Aber ich habe nicht so verstanden, dass die Anzahl exakt eingehalten werden muss. Also so habe ich es auch verstanden. Ja, weil das wäre das eigentlich Absurde. Das ist ja, also das ist so oder so, es ist in beiden Richtungen weird und vor allem der krasse Wechsel ist halt brutal. Ne? So, ja. Der Gag dran ist, ich meine, die sehen das natürlich so als Propaganda-Instrument, das Medium Film, deswegen wird auch die Redefreiheit dann immer stärker eingeschränkt, also gibt ganz klare Vorgaben und die dürfen dann nur nach vorherigem Sichten durch die Regierung und so veröffentlicht werden. Also es wird einfach immer schwieriger. Und Philipp, was du gerade beschrieben hast, das ist so ein bisschen Shins Ausweg, sich da ein bisschen durchzumogeln. Mhm. Ne? Mhm. Aber seine Firma bewegt sich in Wellen jetzt so zwischen unfassbarem Erfolg und beinahe Bankrott. Ja. Apropos, das wäre etwas, was dich bestimmt erfreut, Dominik. Es gab einen Kickstarter von einem, ich würde sagen, Kunst-Filmproduzenten. Der Dominik Schmidt heißt. Nee, der hat einen Film gemacht mit dem Namen Watching Paint Dry. Mhm. Und er hat Geld eingesammelt. Und desto mehr Geld zusammenkam, desto länger wurde der Film. Kennst du nein, den? Nein, aber der hat dann immer wieder eine neue Farbe erleben. Irgendwann hat die Farbe ja trocken. Der hat nur einmal die Farbe aufgetragen und der Film war einfach nur, dass die Farbe an der Wand trocknet. Okay. Also sozusagen, der Punkt ist auch, dass das war kein teurer Film oder so. Offensichtlich. Aber es war eine Protestaktion, weil jeder Film, selbst wenn du ihn nur als ein Kunstobjekt einreichst, muss in, lass mich rücken, Großbritannien, glaube ich, war es, durch so eine Ratingagentur durch. Mhm. Selbst wenn es die ab 18 sind oder irgendwas, ist es egal. Und er hat halt gesagt, alles klar, dann spielen wir dieses Spiel mal. Hat gesagt, okay, wie viel Geld kriegen wir zusammen, wenn Leute hier Geld in den Hut werfen? Weil du musst die Ratingagentur nämlich zahlen, und zwar pro Filmminute. Okay. Und jetzt sammelt er Geld ein, einen möglichst langen Film damit zu finanzieren, in dem nichts passiert, den aber irgendeine arme Seele in dieser Agentur wirklich komplett angucken muss, um ihn zu raten. Ja, das haben wir doch mit dem Krimi-Institut gemacht, oder? Weil als wir da uns mal für den Online-Krimi-Award beworben haben. Aber wenn drei Frames quasi ein ultra brutaler Sexualmord ist, richtig, so dass sie das gesehen richtig würden. So. Korrekt. Okay. Ja, korrekt. Das wäre echt ganz schön gemein. Mhm. Ja. Und dann haben wir den eigentlich gewonnen? Nein. Also im Herzen. Gut, ist jetzt ja aber, wäre ja so im Spam-Ordner. So im Herzen, aber einer der Hennings war ja da irgendwie im Komitee und hat dann mal so ein bisschen auch erzählt, wie das da so läuft. Das fand ich ganz spannend tatsächlich. Es war einer der vielen Hennings. Wie krass die Diskussion war, ob wir es bekommen sollten. Ja, also er hätte uns, glaube ich, er wäre dafür gewesen, dass wir das. Danke, Henning. Schin wird jetzt, also er überhebt sich finanziell jetzt das ein oder andere Mal und dann wird er irgendwie dummerweise dabei erwischt, wie er Filme aus Hongkong importiert, einfach nur ein, zwei neue Szenen reinschneidet und eine koreanische Tonspur macht und sie dann als seine Filme verkauft. Aber das fällt doch auf. Ja. Aber er hat in der Vergangenheit auch schon andere Filme published. Er hat es auch schon so ähnlich gemacht und es fiel nicht auf, aber es fällt jetzt dann in dem Fall auf, vor allem, weil er immer mehr so Dinge macht. Also er biegt sich die Gesetze dann so ein bisschen hin, was lange funktioniert, weil er gut mit dem General Park, der quasi der Diktator in Südkorea ist, weil er mit dem ganz gut kann. Ja, die Freunde wäre jetzt zu weit gegriffen, aber gegenseitiger Respekt. Deswegen geht ihm vieles durch, aber eben nicht alles. Ja? Und einmal steht er dann mit einem Bein im Gefängnis, irgendwann dann auch mal mit beiden. Und da hilft es auch nicht, dass er eine Affäre mit einer jüngeren Schauspielerin beginnt und der dann sogar ein Kind anhängt, was dann seine Frau aus einer Zeitschrift erfährt, was irgendwie dreifach Blödes. Wow. Sie findet es doof. Sie besucht ihn aber trotzdem im Gefängnis, wortlos, und schneidet ihm die Haare. Das fand ich einen sehr schönen random Fact. Aber ist das ein symbolischer Akt? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, es war einfach nur, sie hat das Gefühl, als Ehefrau ist das vielleicht ihre Pflicht, aber ihr Protest war das eben wortlos zu tun. Und das ist aber jetzt tatsächlich sehr schnell, sehr tief gefallen. Ich springe jetzt sehr schnell durch die Jahre, aber der Sturz kam dann schon auch, also er war sehr, sehr hoch, dafür ist der Sturz dann halt auch relativ brutal. Er ist dann wieder auf freiem Fuß, hängt seine Affäre noch ein Kind an. Das ist dann ist der dann Punkt. Noch eine Affäre? Das ist dann der Punkt, wo Choi auch sagt, ja, vielleicht ist das jetzt doch mehr und sie weiß ja, wie das mit dem Scheiden funktioniert. Ja. Ist zwar auch wieder ein gesellschaftliches Unding, aber der hat ja jetzt ja auch schon ein paar Kerben an ihr Bettpfosten. Ich glaube, noch eine Scheidung macht jetzt da auch nicht. Das graut nicht fett. Sekunde, aber warum hat sie jetzt noch Kerben an dem Bettpfosten? Naja, du weißt doch, wie das mit diesen moralischen Dingen so ist, ne? Das ist nicht immer gerechtfertigt, aber so. Nö, null. Genau, aber wenn die Gesellschaft sagt, ohne Scheidung, so, das betrifft natürlich sie auch, ja. Also, aber, ich sag mal, Kerben am Bett klingt nach, als hätte sie noch Affären gehabt. Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte tatsächlich Kerben für jedes gesellschaftliche Unding eine Kerbe. Ah, okay. Aber dass sie in der Rolle. Bett hat dich irritiert. Dass sie in der Rolle eigentlich bei allen Dingen, muss ich kurz überlegen, aber bei allen in der passiven oder in der Opferrolle sogar war, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Das ist so. Das ist ja das. Aber sie ist dran. Unschuldig und rein. Ja, aber jetzt mal andersrum. Dass sie da von ihrem ersten Mann geprügelt wurde und alles geschenkt, aber dass sie währenddessen, also dass sie dann mit ihm das Flirten anfängt und sowas, da können schon zwei dazu. Aber dass sie sich da scheiden lässt, gar keine Frage. Ja, stimmt, dass das stimmt, aber natürlich, wenn man die Beziehung mit einbezieht, dann ist das mit dieser Scheidung und mit dem jemand anders sich suchen irgendwie auch nachvollziehbar, finde ich. Ich würde die Punkte eher ihr geben als den anderen. Total. Gar keine Frage. Und tatsächlich, die Öffentlichkeit sieht es, glaube ich, auch so. Also Shin wird so langsam, steigt er auch ein bisschen ab. Sein Stern sinkt etwas, geht fast unter. Und den Erfolg ist er dann ja auch irgendwie eine ganze Weile los. Er schwenkt dann nochmal um in Richtung Erotik und Softporno, was aber den Niedergang eher noch beschleunigt. Ja? Da habe ich einiges gesehen davon. Ah ja, okay. Das ist ja, vielleicht kannst du mir dann auch sagen, aus welcher Szene der Film ist. Aus welchem Film diese Szene ist. Er hat einen Film eingereicht bei der Regierung zur irgendwie Freigabe und da war eine oben ohne Kuss-Szene drin. Und kam zurück mit der Anmerkung, dass das auf keinen Fall drin bleiben kann und er veröffentlicht den Film, ohne diese Szene rauszuschneiden. Und das kostet ihn jetzt letztendlich dann auch die Gunst des Präsidenten und ultimativ entziehen sie ihm dann die Lizenz zum Filmemachen. Und VHS ist noch nicht erfunden, dass er unkompliziert den Markt mit seinen eigenen Dingen überschwemmen kann. Mit Piratenfilmen meinst du so? Also das ist ja das Ding, also er macht ja Pornografie im Kino. Das ist auch was ich lange Zeit erst realisiert habe. Ich glaube wahrscheinlich Pornografie ist ein bisschen weit gegriffen. Ja, Also auf besagter Berlinale habe ich meine Dokumentation gesehen, das habe ich ja schon mal erzählt, Inside Deep Throat, wo es darum ging, als Star Wars groß war, ist gleichzeitig ein zweiter Blockbuster im Kino gelaufen und das war ein Porno. Ein Ballbuster, ja, sozusagen. Da haben wir tatsächlich, die Story ist, dass die Frau hat ihre Klitoris im Rachen. Mhm. So. Ich kenne das. War auch, also da haben, ich weiß, dass er existiert. Und der lief nicht. Auch mit sehr, sehr, sehr viel Erfolg im Kino. Ja, naja, ja, es gab ein paar wilde Jahre, glaube ich, was sowas angeht. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, ein Programmkino, das ich in Bamberg häufig besucht habe, das war früher mal ein Pornokino. Ja, mal, aber wenn du dich mal erinnerst, was anders, ob es ein Pornokino ist, ja, oder ob es im Kino läuft. Ja, also ja, wir hatten hier ja auch schon mal Peter Steiner, ne? Wenn du überlegst, was, mal, Gast, was mal hier so im Free TV lief auch, ja, ne? Also das war, es gab da schon wilde Jahre irgendwie. Ich wollte jetzt damit nur sagen, ja, General Park unfriended him sozusagen. Also der hat ihm jetzt die Freundschaft entzogen und es ist natürlich für ihn jetzt auch nicht so, also es macht es für ihn schwierig in diesem Land überhaupt groß. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo diese Story hinführen könnte. Für echt, das freut mich. Vor allem, wenn das der Anfang ist, das Ganze. So, also ja. Denn wir nehmen jetzt langsam Fahrt auf. Bis 1975 schrumpft jetzt das Studio auf weniger als 10 Angestellte und Trey versucht derweil die Schauspielschule am Leben zu halten, was auch immer schwieriger wird. Shin chattet jetzt um die Welt und versucht irgendwo als Regisseur neu anzufangen. Also er versucht es jetzt in anderen Ländern. Und für Chue aber taucht dann unvermittelt ein Silberstreif am Horizont auf. Also sie wird nach Hongkong eingeladen, weil da jemand auf sie aufmerksam geworden ist und die wollen sich über das Thema Schauspielschule irgendwie austauschen. Die soll sich da so eine Schule anschauen. Und es steht noch ein Film im Raum, in dem sie nicht die Hauptrolle spielen soll, sondern Regie führen. Mhm. Die Umstände sind ungewöhnlich, ja. Deswegen ruft sie jetzt dann auch mal ihren jetzt Ex-Mann an, um seine Meinung zu bitten. Also die, man schätzt sich noch, sprechen noch miteinander. Und der sagt ihr so am Telefon, ja, irgendwie skeptisch, Hongkong hat viele namenhafte Regisseure. Warum sollten die jetzt eine Südkoreanerin ohne große Regieerfahrung da verpflichten? Das findet er irgendwie komisch. It's a trap. Sie meint jetzt aber, ja, der ist nur neidisch. Und sie beschließt jetzt, ihm zu beweisen, so viel zu, ne? Man schätzt noch seine Meinung. Sie fragt nach seiner Meinung und macht dann genau das Gegenteil. Sie fliegt nach Hongkong, lässt sich dort 2 Tage lang durch die Megacity irgendwie chauffieren, in feine Restaurants ausführen und dann soll dieses Treffen mit diesem Gönner mehr oder weniger stattfinden. Und naja, was soll ich sagen? Da verliert sich ihre Spur. Sie war nie mehr gesehen? Das würde ich so nicht sagen. Aber ich wechsle mal wieder die Perspektive zurück zu Shin. Nachdem jetzt Trev für eine Weile nicht mehr erreichen kann, wird er jetzt sehr unruhig und misstrauisch und fängt an, natürlich nach ihr zu suchen. Ja, also er weiß, okay, da war irgendwie was mit Hongkong. Was sag ich mit den Kindern zu dem Zeitpunkt? Boah, das ist eine gute Frage. Also die sind, glaube ich, da schon auch ein bisschen größer. Aber ich meine, dass er auch irgendwie da ein Stück weit Verantwortung übernommen hat oder die sich das geteilt haben. Und die hatten dann auch irgendwie Bedienstete, die das irgendwie teilweise gemacht haben, glaube ich. Schlecht ist ihre Beziehung jetzt nicht, weil es könnte mir auch sowas von wurscht sein. Es könnte ihm scheißegal sein. Gut, aber wenn sie gemeinsam Kinder adoptiert haben. Ich weiß auch nicht, wie es noch. Nicht ganz andere Story. Also ich meine, in der Zeit hat er jetzt keine Filme mehr gemacht. Aber ich weiß nicht, ob er nicht sie sogar auch wieder gebucht hätte in dem Film zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, ne? Dass er, dass sie sogar noch zusammenarbeiten würden. Yeah. Das kann schon sein. Also, er fängt jetzt an, natürlich sie zu suchen, hat aber gleichzeitig das Problem, dass er irgendwie ziemlich pleite ist und nach eigentlich Hongkong muss. Gerade irgendwie versucht, in den USA ein Visum als Regisseur zu bekommen, damit er da irgendwie anfangen kann. Also, er ist so ein bisschen auf mehreren, tanzt auf mehreren Hochzeiten auch gleichzeitig. Er hat eigentlich gerade eine Schneewittchen-Neuinterpretation, die er verfilmen will. Das ist so sein Projekt. Und nebenher versucht aber in Korea? Nee, irgendwo gerade. Also er ist gerade sehr offen, weil in Korea darf er ja nicht mehr. Ach so. Mit Indern. Okay. Und er versucht gleichzeitig die Filmrechte an der Buchvorlage von Rambo zu kaufen, was ich auch irgendwie cool finde. What? Aber da sind wir jetzt dann schon Ende der 70er. Da sind wir jetzt schon, das müsste 78 sein. Ich habe heute 75, 78. Ich habe heute der Julia geschickt, dass ich etwas gesehen habe, was im Titel Kaufmännisches und Julia heißt. Kennt ihr das? Romeo und Julia? Ja, ja. Was? Aber also es kommt jetzt ein Musical nach Deutschland, was 2019 anscheinend schon in den USA lief. Und es heißt Kaufmännisches und Julia. Kaufmännisches und Julia. So. Aha. Und das ist quasi die Story von, was wäre gewesen mit Julia, wenn sie sich nicht umgebracht hätte zusammen mit Romeo. Ah, okay. Habt ihr davon jemals gehört? Nein. Kennt ihr irgendwelche andere Titel, die mit einem kaufmännischen Und anfangen? Nein, aber weißt du, was das bei mir triggert? Nein. Ich habe tatsächlich live und in Farbe stand ich vor einem Friseurladen, der da hieß Harlekin. Witzigerweise war das in Bad Nauburg, Nauheim heißt es, glaube ich, ne? Da, wo Elvis mal stationiert war. Und da gibt es nur Läden, die mit einem besitzanzeigenden Apostroph S irgendwie im Titel haben. Da gibt es irgendwie ein Nest. Ich würde es nicht sagen Deppen-Apostroph, weil es ist die eine Ausnahmeregel, wo man es im Deutschen auch verwenden darf. Da gibt es eine unmögliche Häufung an. Ist das so? Ja, das sind immer diese Regeln, die eingeführt werden, weil so lange alle falsch machen, dass man es irgendwann erlaubt. Ich wusste, dass das eingeführt wurde. Das ist jetzt dünnes Eis, aber ich meine, du darfst, wenn das vordere wirklich ein Eigenname ist und es eine Geschäftsbezeichnung ist, sowas wie Andreas Bistro, Schmarrn. Dann darfst du Apostroph S. Steffi, hörst du das gerade hier? Dann ist das meiner Meinung nach korrekt. Das ändert alles. Lasst uns darüber im Zweifelsfall nochmal verhandeln, ja, ob das gut ist oder nicht, ob man das machen sollte oder nicht. Aber ich meine, es ist die Ausnahmeregel, die erlaubt ist. Egal. Dre verschwindet. So, das ist natürlich was auch in den Medien irgendwann ankommt. Also das wird jetzt so, es sind auch mysteriöse Umstände, ne? Also sie auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Von wie lange reden wir jetzt? Jetzt sind wir gerade mal noch so im Wochenbereich, würde ich sagen. Aber man weiß doch auch, mit wem sie Gespräche geführt hat. Das scheint mir jetzt gerade ziemlich unglücklich zu sein. Naja, das arbeiten jetzt die da nach ihr suchen, so nach und nach auf. Es tauchen jetzt zum Beispiel Reporter bei Shin auf, ja. Die gehen nämlich davon aus, dass er irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Ja, das ist so, weißt du, super in der Öffentlichkeit, das Ehepaar, und dann scheiden sie sich und sie verschwindet. Das ist doch merkwürdig. Noch ein Grund mehr für ihn allerdings, der Sache auf den Grund zu gehen. Ne? Also er geht zur Polizei, ist gut ausgedrückt. Er fliegt nach Hongkong und da wartet mehr oder weniger die Polizei schon auf ihn. Und die verhören ihn natürlich und er gibt dann auch sofort nach dem Verhör eine Pressekonferenz, wo er dann so ein bisschen versucht, ne, von sich die Schuld fernzuweisen. Also er sagt, er hat den Verdacht, dass die Nordkoreaner da irgendwie in der Sache drinstecken. Er hat aber null Beweise dafür. Und dann kommt Shins Manager, den er irgendwie auch einmal zu einem Verhör zur Polizei mitschleppt. Und der gibt dann irgendwann im Verhör so ein bisschen zu, naja, er hat irgendwie Kohle bekommen dafür, dass er Dre nach Hongkong schickt. Nein. Was? Da. Ja, also er war so der Übermittler dieser Einladung und es war wohl aber auch klar, dass das irgendwie ein bisschen irgendwie dubios ist. Und naja, wahrscheinlich stammt das Geld tatsächlich aus Nordkorea. Damit ist die Sache für Shin jetzt super klar, aber seine nächsten Schritte irgendwie nicht. Er muss jetzt auch, ich habe ja gerade schon gesagt, er jongliert gerade sehr viele Bälle. Also er muss wieder weiterfliegen, weil er irgendwie Asyl und Arbeitsvisum und sonst was irgendwo beantragt, unter anderem in Frankreich, aber auch in Westdeutschland. Also er ist ganz viel unterwegs, versucht aber gleichzeitig irgendwie seine Frau zu finden. Ex-Frau. Ist eine Ex-Frau, danke. Ihm wird jetzt ein Deal angeboten, dass er einen gefälschten Pass aus Südamerika kriegt, womit er dann irgendwie leichter in manchen Ländern wieder an ein Arbeitsvisum käme. Für schlappe $10,000 und er überlegt sich das gut, aber er ist so verzweifelt, dass er sich auf diesen Deal einlassen will. Aber Interpol gibt's nicht. Also keine Ahnung, warum muss denn diese Privatperson das jetzt aufklären? Naja, ich glaube, zwischen den Systemen wird er nicht kooperiert. Ja, aber das ist ja meine Frage, weil wenn das ja eine südkoreanische Berühmtheit ist und Südkorea ist ja zu der Zeit, du hast ja jetzt als Diktatur oder dergleichen bedingst, aber es ist ja eine Weltmacht trotzdem. Es ist ja nicht ein Furzland. Ja, also das wundert mich schon ein bisschen jetzt gerade. Aber das ist jetzt auch jetzt nicht so super international. Das Standing von Südkorea ist, glaube ich, jetzt auch nicht so fantastisch mit der Diktatur. Also Interpol, gerade ist die Hongkonger. Die malen auf jeden Fall zu langsam und er macht sich selber. Die Hongkonger Polizei ist gerade irgendwie an dem Fall interessiert, weil sie wohl in Hongkong verschwunden ist. Ich denke, dass in Südkorea wahrscheinlich vielleicht auch irgendein Geheimdienst oder irgendwo unterwegs ist, aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt alle Hebel in Bewegung setzt. Ja. Es gibt aber jetzt dann auch nochmal eine spontane Entwicklung in diesem Fall, denn als er gerade auf dem Weg ist, diesen gefälschten Pass abzuholen, wird sein Wagen von vier langhaarigen Asiaten aufgehalten, die ihn aus dem Auto zerren, ihm ein Messer an die Kehle halten, dann ihm einen Sack über den Kopf stülpen, dann über den ganzen Körper, woraufhin er jetzt wahnsinnig wenig Luft kriegt und dann schneiden sie ihm aber ein Loch direkt bei der Nase rein und er atmet und dann gehen ihm irgendwie die Lichter aus. Also sie leiten dann wohl Chloroform in diesen Sack. Warum waren die langhaarig? Das fand ich einen witzigen Fakt. Jürgens Hass einfach auf Menschen, die Haupthaar tragen. Nein, das Thema des heutigen Abends. Es wird sich später herausstellen, dass es Perücken waren. Deswegen fand ich das schon einen bemerkenswerten Fakt. Aber Shin kommt jetzt dann auf einem Frachtschiff zu sich. Naja, so richtig zu sich. ist auch die Frage, er wird die meiste Zeit so leicht sediert gehalten. Ja, jetzt für mehrere Tage auf so einem. Ziemlich aufregend. Auf so einem Frachtschiff. Ist das gerade was von so einem James Bond-Führung? Ja? Also, du wolltest ja, dass das jetzt mal in irgendeine Richtung losgeht. So. Das ist eine sehr interessante Richtung. Er ist, für ihn ist völlig zweifelsfrei, in welche Richtung das gerade geht. Er hat eine klare Vorstellung, die Story erfunden. Wohin die Reise geht. Und nach einer Woche läuft tatsächlich das Frachtschiff im Hafen von Nambo nach Nordkorea ein. Dum, dum, dum. An Land wartet ein schwarzer Mercedes auf ihm. Zwei Männer mit dem Spruch: Willkommen im Vaterland des Sozialismus. Nein. Doch. Jetzt habe ich gedacht, sozusagen, dass hier die, sind es nicht die Volvos, die schon benutzt wurden? In Nordkorea hat er eine immense Anzahl von Volvos mal beordert und haben die niemals bezahlt. Und irgendjemand arbeitet bis heute bei Volvo und versucht immer mal wieder, keine Ahnung, die Rechnung einzufordern, eine Mahnung zu schicken. Also, ich frage mich wirklich, ob da jemand dafür abgestellt ist. Hier, das wäre einfach sehr witzig. Hier sind es Mercedes. Von Volvos war nie die Rede. Shin ist tatsächlich jetzt nach über 30 Jahren zum ersten Mal wieder in Pyongyang. Also er wird da durchgefahren, er kennt die Stadt natürlich, aber irgendwie auch nicht. Also Straßen neu, Gebäude neu, alles aus Beton, ganz viel mit Fliesen verkleidet, wie in so einem Badehaus. Keine Geschäfte, keine Menschen auf der Straße, keine Anzeigetafeln, keine Kioske, keine Bars, keine Verkaufsstände, keine Fahrzeuge, keine Tiere, keine Menschen. Das Einzige, was wirklich irgendwie auffällt, sind Statuen und Porträts von Kim Il-sung und vielleicht ab und zu mal ein Lautsprecher, aus dem propagandistische Lieder auf die Straße schallen. Ich glaube, ich weiß auch, was das hinausläuft. Oh ja. Er soll jetzt die nordkoreanische Propaganda-Filme drehen. Schauen wir mal. Shin wird jetzt in eine Villa gebracht, wo schon merkwürdigerweise Badeartikel auf ihn warten. Also genauso seine Sachen, die er zu Hause auch, so die Marken, die er zu Hause auch benutzt. Okay. Im Schrank hängen lauter maßgeschneiderte Anzüge, die wirklich wie auf den Leib geschneidert sind. Und ihm wird an diesem Abend auch direkt sein Lieblingsessen serviert. Kalte Nudeln, was wohl irgendwas ist, was ich nicht, das ist bestimmt was Koreanisches. Ich stelle es mir merkwürdig vor. Jürgen? Ja, das bin ich. Ist das auch eine Recruiting-Idee von euch? Oder für euch mal? Du, wir gucken uns ganz viele Sachen gerade an. Ja? Just saying, no one is safe. Wir überlegen gerade in viele Richtungen. Ja. Also er ist natürlich irgendwie so einerseits ein bisschen verdattert, andererseits auch gar nicht so arg verwundert. Und das ist aber wirklich fast von so einem James Bond Bösewicht. Also wenn mir jemand halt ihn jetzt Nudeln kredenzen würde, wäre ich sehr dankbar. Aber er hockt jetzt hier in so einer Luxusvilla. Ja? Du, aber ich wette mit dir, das ist sowas wie ein, ja, das ist roher Fisch, nee, das ist Sushi, das ist ziemlich geiles Zeug. Das ist bestimmt irgendeine tolle Spezialität, die mega gut schmeckt. Glaube ich auch. Die Villa ist natürlich schwer bewacht und ja, er wird jetzt da für mehrere Monate erstmal festgehalten. Was für Monate? In dieser Villa. Aber da sagt man ihm jetzt gar nicht, warum und weshalb, ja. Doch, denn die Leute, die auf ihn aufpassen, die machen sehr deutlich, wem er das alles zu verdanken hat. Und zwar Kim Jong-il. Verdanken? Dem, also, Chef persönlich? Nein. Ist jetzt verdanken? Dem Sohn. Vom Chef. Dem Sohn des Chefs. Dem Sohn des Dear Leader. Aber ist das, also im Moment ist Sun an der Macht. Ja. Das ist der Enkel. Achso, im Moment ist im Jahr 2023. Sun. Oh, scheiße. Aber wir haben ja, jetzt ich hab zwei koreanische Lieder in meiner Lifetime. Ja, also es ist das ist der jetzige und ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber ich hätte gedacht, Sun, der ein bisschen moppelig ist. Also Il-sung ist der in meiner Geschichte jetzt an der Macht ist. Das ist der. Aber ist das der Vater von dem jetzigen oder der Großvater? Das ist von der erste jetzigen in der Dynastie. Das ist der Großvater, glaube ich. Der Großvater war auch ein Rebell in der Befreiung der Japaner. Aber der, ja, pass auf. Also Kim Il-sung, das ist der erste, dann genau. Kim Jong-il und jetzt Kim Jong-un. Ja, exakt. Kim Jong-un, also, genau. Ja, danke. Ich war jetzt wirklich gerade völlig auf dem Schlauch gestanden. Genau. Und den mittleren und den jüngsten, den kennt man so. Die sind quasi in den letzten 40 Jahren gewesen. Der Papa ist an der Macht. Ich werde es gleich noch ausführlicher machen. Aber der Papa ist an der Macht und sie stellen aber sicher, dass er weiß, dass es der Sohnemann hat ihn entführt. Ja. Yeah. Der andere ist noch nicht geboren. Ja. Yeah. Und er hockt jetzt in dieser Villa nicht nur mit Bewachern, sondern. Also ganz kurz noch: Kim Jong-il war 94 bis 2011 an der Macht. Ja. Yeah. Das kommt das noch. Der Sohnemann. Okay, Entschuldigung, ich wollte es jetzt bloß gleich einsortieren. Mhm. Ich habe hier einen Schub Kim Jong-il. Ich brauche nur noch einen Absatz bis dahin. Was er auch auf jeden Fall hat, ist schon mal direkt jemanden, der ihm nonstop erzählt, wie geil Nordkorea ist. Also nennen wir es mal einen Lehrer zur Umdoktrinierung. Ja? Relativ plump. Ich glaube, ich habe das Wort auch erfunden. Nach etwa 2 Monaten wird er dann als Gast zu den Mars Games eingeladen, was irgendwie auch total spektakulär ist. Das ist eine Veranstaltung, wie die hat. Mathe, Mars. Masse. Mars. Okay. Mathe Meister. Ja, aber ich habe jetzt gedacht, ist das auch eine absurd. Mathe recht, ist auch absurd, aber das ist okay. Das ist, was ist das? Das ist eine Veranstaltung, die hat Kim Jong-il erfunden zum 60. Geburtstag seines Papas, ja, des Dear Leader. Und das sind dann relativ ordinäre Nordkoreaner in militärischen und sportlichen Choreografien unterwegs. Und das große Highlight ist aber, wenn das Publikum farbige Tafeln hochhält und damit so Mosaike formen. Das sind 20.000 Leute an diesen Choreografien beteiligt, werden teilweise schon zu ihrem 5. Geburtstag für diese Ehre auserkoren. What? Okay, das krass. Absurd. Also das kennt man ja so aus von so College Games in den USA, vor allen Dingen, dass sie da extrem Aufwand betreiben. Aber nicht mit 5. Aber nicht mit 5. So. Aber wir werden. Ich frage mich, was man da so lang trainieren kann. Ich glaube, wir können wir sollten vielleicht lieber kein Trinkspiel aus Es ist absurd machen, denn das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen heute. No. Ein Schub Kim Jong-il. Der wird am 16. Februar 1942 geboren, fast genau 30 Jahre nach seinem Vater. Und das ist die erste von vielen, vielen Lügen um und im Leben von Kim Jong-il. War gar nicht der 16. Februar. Er wird nicht am Mount Paektu geboren, nicht in einer einsamen Jagdhütte, an einem mystischen Berg in der Wildnis, nicht unter einem doppelten Regenbogen. Er geht und nicht über los, er zieht keine 2000 Euro ein. Doppelten Regenbogen habe ich auch schon mal gesehen. Und es erscheint auch kein neuer Stern am Firmament, als er das Licht der Welt erblickt. Ein Stern. In Wirklichkeit kommt er im Februar 1941 in einem sowjetischen Lager zur Welt. Wenig glamourös. Und heißt erstmal Juraj Ilsenowitsch Kim oder kurz Jura. Ach wirklich, hat er einen russischen Namen gehabt? Ja. Das ist ja krass. Seine Mutter war mal der Bodyguard von dem Papa, also vom Diktator. Kevin Costner? Ja, habe ich tatsächlich hier stehen, in Klammern nicht verfilmt mit Kevin Costner. Die beiden verlieben sich, heiraten, sie soll einmal sein Leben gerettet haben, indem sie sich ganz heroisch in die Flugbahn von ein paar japanischen Bodyguard. Kugeln geworfen hat. Sie hat aber im Flug auch noch 2 Japaner erschossen. Und 2 Regenbogen gleichzeitig. Ungefähr. Ihre Tränen haben 2 Regenbogen. Was für eine Bild. Frau. Und hat den Song You Can Call Me All dabei gesungen? Nee, wie ist der Song aus Bodyguard? I Will Always Love You. Ja. Aber der ist hier nicht mehr von ihr geschrieben. Also von Dolly Parton hat schon zweimal den Nummer 1 Hit. Sie hat quasi ihren eigenes Remake und ihr Original waren schon Nummer 1 in den USA, bis Whitney Houston quasi ein drittes Mal Nummer 1 in den USA war. Juras Mama stirbt sehr früh. Aber nicht ganz so früh wie Juras Schwester, die im Alter von 4 Jahren in einem Teich ertrinkt. Oh Gott. Das ist der Moment, wo ich sage. Das alles hinterlässt natürlich Spuren in dem eh schon etwas eigenbrötlerischen Jungen. Laut offiziellem Kanon wird Jura im Alter von 10 von seinem Vater zur Seite genommen, exakt am Geburtstag des Großvaters. Der nämlich war Widerstandskämpfer gegen die Japaner. Und der Kim Il-sung drückt jetzt dem Sohnemann die Pistolen vom Großvater in die Hand. Und das ist so ein bisschen die symbolische Geste für den anstehenden Macht- und Generationenwechsel. Du bist jetzt 10 Jahre. Es ist komplett erstunken und erlogen, denn der jugendliche Jura kommt lange, lange überhaupt nicht als Nachfolger in Betracht. So. Der ist total verwöhnt, mega ambitionslos, in allen Belangen durchschnittlich, hat nie eine Wahl gewonnen, nie zum Volk gesprochen. Das Volk tatsächlich wird seine Stimme zum ersten Mal hören, wenn er schon 10 Jahre im Amt ist. Alles, was Jura hat, ist 10 Jahre im Amt, ohne eine Ansprache zu halten. Ja. Alles, was Jura hat, ist ein Gefühl für Kino und für Storytelling. Er kennt den Stoff, aus dem Helden gemacht werden, und er weiß ihn für sich einzusetzen. Tatsächlich baut er als junger Erwachsener einen riesigen Videopiraterie-Ring auf. Er lässt im Namen der nordkoreanischen Botschaften überall auf der Welt Filme ausleihen, also die großen Rollen, ja. Dann raubkopiert er das. Die Diplomaten schaffen es in die Botschaften. Die haben überall in jeder Botschaft professionelles Kopierequipment stehen. Oh Gott, wie geil. Die müssen die ausgeliehenen Filme überspielen. Es ist ihnen aber verboten, sie anzusehen. Ja? Das ist ja noch besser. Könnt ihr mir folgen? Ja, ja. Die schicken die Kopien in so großen Diplomatentaschen nach Nordkorea, die man halt nicht so öffnen darf und so, ne? Also diplomatisch, mit diplomatischem Schutz und Unmengen davon. Und bevor Jura sich die Filme dann anschaut, lässt er aber noch einen Übersetzer und professionelle Schauspieler antanzen, die das nachvertonen. Alles in allem beschäftigt er damit rund 250 Menschen zeitweise. Ja, für wen macht er das? Für sich selber. Nur für sich selber. Für sein Privatkino. Oh Gott. Papa Il-sung findet das merkwürdig. Eher so semi-gut. Ja, fast schon befremdlich. Der Knirps zeigt kein politisches Interesse, kaum Ehrgeiz, dafür aber exquisiten Geschmack, was Spirituosen und Frauen angeht. Und Filme. Naja, da schaut er einfach alles. Jura fährt ein ausländisches Motorrad, was eine echte Schau ist in dem Land, wo für normalsterbliche Fahrrad schon sowas von unvorstellbar ist. Also gibt's nicht, ja, ein Fahrrad, da musst du irgendwie ein Günstling der Partei sein, ja, dass du überhaupt mal über ein Fahrrad nachdenken könntest. Aus Stahl. Und der fährt Motorrad. Ich möchte noch dazu werfen, dass ich es fantastisch finde, dass es spezielle Diplomatenkoffer gibt, die, wenn du sie nicht schließt, aber hochnimmst, dann auseinanderfallen. Wirklich? Damit du niemals mit einem unverschlossenen Diplomatenkoffer rumlaufen kannst. Und sie gleichzeitig aber so viel Gewicht haben, damit, wenn sie irgendwo über Bord gehen, einfach für immer sinken. Okay. Wenn du irgendwo, keine Ahnung, bist auf so einer Seereise oder sowas, irgendwie das sinkt, damit keiner auf jeden Fall deine Dokumente jemals kriegen hat kann. Hat jemand durchgedacht. Ja. Sehr gut. Kim Junior ist als Student, oder Jura, Entschuldigung, ist als Student sehr beliebt, weil er tolle Partys schmeißt, sich modern kleidet und, naja, weil er nahe an der Staatsmacht ist, müssen wir halt auch mal so sagen. Aber Papa lässt ihn einfach machen. Klar. Okay. Er ist exzentrisch, launisch, mit auffallend wenig Charisma ausgestattet. Aus dem auffallend wenig Charisma. Ich zitiere. Das ist eine seltsame Aussage irgendwie. Ich zitiere aus dem Buch zu dieser Folge. Es schien, als wäre seine Bestimmung ein Leben voller trägen, unnützen Vergnügens. Also klingt schon fast sympathisch. Aber naja, ich habe es ja schon gesagt, das Einzige, wofür er wirklich brennt, ne, das ist der Film. Neben dem ganzen teuren Luxuskram. Und deswegen freundet er sich mit Quentin Tarantino an. In einer glücklichen Fügung kommt in jener Zeit das staatseigene Filmstudio etwas vom Weg ab und es tut sich die Frage auf, wer es wohl im Sinn der Partei auf den Weg zurückführen könnte. Ich weiß es. Ja, Dominik? Der. Schade, jetzt habe ich gedacht, du sagst Jura und ich kann dann sagen nein, denn... Jetzt nimmt er seinen koreanischen Namen an. Genau. Also er wirft erstmal seinen Hut in den Ring oder seinen Namen in den Hut oder egal. Es stimmt aber nur so halb, denn er heißt jetzt nicht mehr Jura, denn der Papa hat sich so ein bisschen mit der russischen Regierung überworfen. Ja, er ist mit Khrushchev nicht ganz d'accord. Gibt's einige. Und deswegen ist es blöd, wenn jetzt der Sohn einen russischen Namen hat. Und deswegen heißt er jetzt Kim Jong-il. Im Mai 1964 schließt jetzt Kim Jong-il sein Studium ab und das ist die Zeit, wo dann doch auch irgendwann so langsam ein bisschen Interesse an Politik aufkommt. Also wird dann schon irgendwann erwachsen. Mhm. Unter der Führung seines Onkels arbeitet Kim Jong-il. Die Definition von Erwachsensein, sich für Politik interessieren. Da war ich sehr früh erwachsen. Ich sehr spät. Arbeitet Kim Jong-il in der Partei und fährt aber jetzt auch ab und zu mal mit dem Papa so zu offiziellen Meetings und er absolviert dann auch die für alle Nordkoreaner vorgeschriebene militärische Ausbildung. Ja, also das ganze Programm, allerdings nur für 2 Monate statt der üblichen 10 Jahre. Weil das so 10 Jahre? Das ist aber ganz schön lang. Ja, was war die Frage, Philipp? Das war nur die Anmerkung, da war aber ganz schön gut. Ja, genau. Wenn er das alles in 2 Monaten schafft, statt 10 Jahren. Hat er Teil der Propaganda, dass er so geil war, dass er das in 2 Monaten geschafft hat. Und er hat sogar in den 2 Monaten dann schon angefangen, andere auszubilden. Also deswegen waren 2 Monate einfach für ihn genug. Er hat das Thema durchgespielt und selbst in den 2 Monaten hat er sich auch ab und zu davon gestohlen und heimlich Filme geguckt. Aber fangen die damals quasi schon an mit diesen komplett hanebüchenen Propaganda-Aussagen? So, ja. Weil das ist ja, das ja. Wirst du ja auch noch ja. kommen. So, es gibt ja auch dieses, dass er aus dem Stand aus 100.000 Metern irgendwie immer Bullseye trifft und sonst wie. Das Beste ist sein Golfrekord. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das ist hanebüchen. Aber das will ich jetzt gar nicht zu sehr ausbreiten. Nur die Fakten. Das ist tatsächlich, ja genau. Er lernt, wie die Filme das Denken des Publikums beeinflussen. Er versteht, welche Macht in Propaganda steckt. Im Alter von 25 wird er dann tatsächlich auch in so ein offizielles Amt eingeführt. Er wird Kulturdirektor des Propaganda- und, ich habe es mal mit Aufruhrministeriums übersetzt. Ich weiß nicht. Der Goebbels Nordkoreaner. Ich weiß nicht, was das Agitation, das Agitation ja. Department, was das genau ist. Ja. Aber das Aufruhrministerium fand ich ganz coole Übersetzung. Aber also, ich weiß nicht, warum du jetzt aufschreist, weil am Ende des Tages ist es Drittes Reich, Sachen zu vergleichen, finde ich immer schwierig. Also, es ist exakt dasselbe. Es ist eine Diktatur, die über welche, Film welche und Regel ist, dass Propaganda am Ende immer ein Nazi-Vergleich kommt? Regel irgendwas Law, wie heißt das? Ja, ja, es gibt irgendeinen so Godwin? Nee. Godwin könnte es sein, Godwin? Ja. Egal. Naja, also er hat damit quasi Entscheidungsgewalt über alles, was im Land auf Leinwänden, auf Bühnen und zwischen Buchdeckeln passiert. Und tatsächlich behandelt er die Filmschaffenden im Land sehr gut. Also er sorgt dafür, dass sie in die Partei eintreten können, was sonst eigentlich der Elite vorbehalten ist. Er verbessert die Bezahlung, er organisiert Buslinien für ihre Arbeitswege, er schenkt ihnen Fernsehgeräte und anderen Luxuskrempel. Er kümmert sich wirklich aufrichtig um sie und schaut mit ihnen auch vergangene Filmprojekte an und diskutiert mit ihnen, wie man Film insgesamt voranbringen kann. Er lässt Studios mit modernster Technik ausstatten und richtet ein Areal mit einer Größe von über 900.000 Quadratmetern als Filmareal ein. Das entspricht 0,00036 Saarländern. Grüße gehen an den billiges Podcast. Und ist größer als alles, was in Hollywood, was die Studios da betreiben. Also selbst die größten Hollywood-Studios, MGM und so, haben keine so großen Areale. Die Regisseure sind total platt davon. Ne? Bisher waren da Parteifunktionäre, die das geführt haben, wo keiner irgendwie Ahnung von Film hatte. Und jetzt ist hier plötzlich so der Ultra-Film-Buff, ja, der weiß wirklich, wovon er redet. Ja, vor allem, die haben ja auch nicht in Geld und Budget geschwommen vorher. So. Ja. Es gab im Grunde keine Budgets so, ne? Gibt ja auch kein Geld. Das haben wir nicht. Gibt quasi kein Geld in Nordkorea. Mit dem ersten Film legt er jetzt auch gleich die Latte relativ hoch. Das ist das Epos Sea of Blood und das wird zum Instant-Classic. Ja, die Basis ist ein Musical, das angeblich der Papa Sea of Blood als Musical. Der Papa Kim Il-sung in seinen Guerillatagen geschrieben hat. Also es hat so, eigentlich jeder Film, glaube ich, den er macht, hat irgendwie die Geschichte, dass das der Papa irgendwann mal als Guerilla geschrieben hat. Also das ist auch ganz merkwürdige Lore. Und der trägt die Handschrift, den später alle seine Filme haben werden. Also eingängige Titelmusik, weibliche Hauptrolle, Schema F, Bösewichte aus dem Ausland. Also das war im Buch stand es mit Stock Foreign Villain, was ich auch einen sehr schönen Begriff finde. James Bond. Rassistische, nationalistische Untertöne würde ich noch dazu bringen und einen kuriosen Mix aus Schmalz und Gewalt. Ich würde es gucken. Ja, das klingt irgendwie ganz geil eigentlich. Naja, und dann verliebt sich der junge Kim in die Schauspielerin Hirim. Die ist älter als er, verheiratet, hat ein Kind, aber das ist ihm alles egal. Es ist eine leidenschaftliche Affäre, die aber ja unbedingt geheim bleiben muss. In welchem Jahr sind wir gerade? 78. Das ist eine gute Frage. Nee, das ist da alles schon jetzt ein bisschen vorher. Also das müssten so die Anfang der 70er, würde ich jetzt mal schätzen. Okay. Es muss auch geheim bleiben, als er seine Geliebte dann schwängert. Naja. Es soll jetzt nicht ewig um Kim Jong-il gehen, aber er zieht dann mit seiner Geliebten und dem Bastard quasi in die Außenbezirke von Pyongyang, wo er das von seinem Vater irgendwie alles besser geheim halten kann. Er hat seine eigene Security, er hat eigene Bodyguards, er hat eigene Verbündete in der Partei und naja, das Blöde für den Sohn ist, der hat zwar eigentlich auch alles, was er will, ne? Also das Spielzimmer, das hat Dimensionen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber er darf das Haus nicht verlassen. Ne? Er muss halt wirklich geheim bleiben. Dementsprechend hängt er viel am Papa und wird am Ende auch irgendwie ein ganz merkwürdiger, launischer, verwöhnter Junge. Und wenn er irgendwas will, kriegt das. So. Das ist der jetzige Machtinhaber Nordkoreas. Das müsste tatsächlich der sein. Der hat dann, glaube ich, auch mehrere Kinder, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das müsste der auf jeden Fall sein. Naja, Filme in Nordkorea sind ein Propaganda-Instrument. Ne? So, was bedeutet das genau? Also es gibt immer eine zentrale Botschaft in dem Film und das ist tatsächlich nicht, dass Korea irgendwie überlegen ist und nicht, dass Kommunismus irgendwie das Tolle ist und nicht, sondern dass die alle anderen doof sind. Nicht, dass die Partei immer recht hat, nee, sondern, wir hatten es vorhin schon beim Japaner, dass der Führer gottgleich über allen steht. Also es ist immer die zentrale Message, ist immer der Führer ist der Erlöser und die größte Erfüllung ist ihm zu dienen. So, das ist die eine Botschaft, aber wirklich in allen Filmen. Und damit in. Was war das vor meinem Katzenvampire? Ja. Ja, Spaghetti-Western. Und damit. So, die ganzen Genres nur mit der Botschaft. Ja. Und damit Sea of Blood mit der Botschaft alleine ist. Indoktriniert schon. Kim Jong-il nicht nur das Volk, sondern vor allem auch den Paps. Ja? Über 20 Jahre hinweg bringt er sich damit als Nachfolger in Stellung. So ein bisschen. Ja, gut. Aber so krass wird es gar nicht gelebt vor den Filmen, oder was? Wieso krass wird es gar nicht gelebt vor den Filmen? Das ist komplett gottgleiche. So. Naja, doch, das ist schon. Das ist schon da, aber er pusht quasi noch ein paar Stufen weiter. Er macht das schon omnipräsent. Ja, alles klar. Und es hilft natürlich auch, dass er dann den Bruder, der ja potenziell mit ihm um die Nachfolgerolle konkurrieren könnte, da nimmt er so heimliche Tonaufnahmen auf, die er dann irgendwie dem Vater gibt, so dass er den irgendwie ein bisschen ausstechen kann. Aber mal ganz kurz gefragt: Wird denn der Anführer Nordkoreas denn in diesen Filmen von dem Schauspieler verkörpert? Oder kommt dir gar nie vor? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der gar nicht unbedingt vorkommt. Ich habe an irgendeiner Stelle auch gelesen, dass sie irgendeinem mal das Gesicht operiert haben, dass er mehr aussieht wie der Führer. Das ist eine unglaubliche Ehre. Ja, ich glaube. Also, ernsthaft. Du willst jetzt auf dieses religiöse, kein Bildnis und so hinaus wahrscheinlich? Nee, tatsächlich was machst du mit jemand, der den darstellt und dann vielleicht halt nicht so keine Ahnung, wenn der dann irgendeine moralische Verfehlung macht oder irgendwas. Ja, ist ein guter Punkt, aber die haben ja auch keine Credits oder so. Also die Rollen, die Schauspieler werden nicht gefeiert für das, was sie da tun. Ja, verstehe. Ich kann es nicht hundertprozentig beantworten, aber ich glaube, dass der ja oft auch in der jüngeren Version dann irgendwie dargestellt wird, was ja auch so die Trennung wieder ein bisschen klarer macht. Mhm. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Ja, ist nur mein Gedanke, wenn du halt eben so eine übermächtige Figur hast, wie gehst du kulturell einfach damit, um sie darzustellen? Ja, ist eine interessante Frage, tatsächlich. Was auch interessant ist, ist, wie er seine ganzen Mitspieler und Konkurrenten aus dem Weg räumt. Also der Onkel wäre potenziell noch da, der Onkel ist in der Partei vernetzt und er sorgt einfach dafür, dass dieses ganze Netzwerk kollabiert, was ganz spannend ist. Er räumt nicht den Onkel direkt aus dem Weg, sondern nach und nach alle Unterstützer, die dann Autounfälle haben, die im Straflager landen, solche Dinge halt, ne? Also, aber für das, dass er so ein Spätstarter ist, ja, ist ganz schön clever. Ich würde sagen, dass er da jetzt schon relativ klares Ziel verfolgt. Was ich auch geil finde, wenn er diese ganze Stärke und Macht nur aufbringen würde, weil er so sehr Film liebt. Ja, das spielt schon immer auch mit rein, tatsächlich. Er selbst operiert am liebsten im Hintergrund, ja, so im Verborgenen. Er kann auch Gewalt, ja, aber das macht er eigentlich nur, wenn ihn jemand offen provoziert. Er liebt es, dass die Menschen ihn unterschätzen. Mhm. Im Gegenzug hört er sie ab, versucht sich dann irgendwie ihre Gunst zu erkaufen mit den Informationen, die er gesammelt hat. Und wenn das nicht funktioniert, dann räumt er sie jetzt aus dem Weg. Mhm. Sein nächster großer Filmhit ist Flower Girl, ein Meisterwerk, zumindest wenn man die Ziele anlegt, die wir jetzt gerade definiert haben. Kommen da die Vampirkatzen vor? Ich glaube nicht, aber was da vorkommt, sind Menschen, die schluchzend in den Kinosälen sitzen. Der Film gewinnt, was jetzt auch spektakulär ist, bei einem tschechischen internationalen Filmfestival. Also einen tschechischen Oscar. Aber auch Sowjetunion. Ja, alles Block, ne? Ja, alles aus Block. Alles, so schlecht war die Beziehung zur Sowjetunion dann doch nicht? Nee. Man teilt ja schon irgendwie noch eine Ideologie so ein bisschen, aber aber für den Kontext einfach. Genau. Ja. Also das ist der erste Filmpreis für ein Werk aus Nordkorea überhaupt und für lange Zeit auch der einzige. Aber das ist natürlich was er extrem geil findet, ne? Zitat, finde ich extrem geil. Jetzt, die Art, wie er arbeitet, bringt aber natürlich auch Probleme mit sich. Ja? Leute umbringen, ja? Ja, ich meine da jetzt so die Filmarbeit hauptsächlich. White-Facing zum Beispiel ist so eins, ne? Also sie haben nicht Zugriff auf unendlich viele Ausländer, aber stellen immer wieder böse Ausländer dar. So. Also die müssen sich dann irgendwie ganz wild schminken. Und was auch ein Problem ist, ist, dass tatsächlich, wie wir es vorhin hatten, obwohl die Darsteller jetzt nicht so als solche gefeiert werden, kommt es immer mal wieder vor, dass so einer dann in der Gunst abfällt und nachträglich aus dem Film geschnitten wird. Manchmal ergeben die Filme überhaupt keinen Sinn mehr, aber das ist allen scheißegal. Ja, Hauptsache, solche Leute sind weg. Es gibt dann so einen US-Fahnenflüchtigen, der zum Super-Filmstar dann fast, also wie gesagt, diesen Star-Kult gibt es nicht, aber jeder kennt den, weil der in jedem Film den ausländischen Bösewicht dann spielt, manchmal sogar in mehreren Rollen als einer dann in diesem Film mit dabei ist. Also ganz merkwürdig. Es gibt tatsächlich jetzt in China einen ich weiß nicht, ob es ein Amerikaner oder ein Westeuropäer ist, der genau das, was du gerade sagst, aktuell in China macht. Glaube ich. Der ist sofort. Der eine Bösewicht aus dem Westen, der unvorstellbar beliebt ist, den du noch nie gesehen hast, wenn du nicht in dem Subreddit unterwegs bist und es mal zufällig siehst. So. Man schätzt ja oft, dass es so Typen gibt, die halt immer den Bösewicht spielen. Ne? Das ist so der klassische Bond-Bösewicht, scherzhaft, aber das ist eine Welt, in der das halt wirklich so ist. Unfassbar. Ja. Was auch ein Problem ist, sie filmen alle Szenen chronologisch. Oh, das ist tatsächlich absolut unsinnig ist. Ja. Aber vermutlich sind einfach die Drehbücher bei Drehstart nicht fertig und Aufwand spielt keine Rolle. Also wann immer Japan oder Südkorea gezeigt werden, dann nur bei Regen und bei Nacht. In Nordkorea scheint immer die Sonne. Das ist total plump, aber super effektiv. Und es macht auch nichts, dass in allen Filmen immer wieder die gleichen drei Sets zu sehen sind und immer wieder die gleichen Einstellungen, weil es gar keinen Zoom gibt. Das macht alles nichts. So, ne? Ich meine, die haben ja auch keinen Vergleich. Es ist ja alles andere verboten. Es ist ja alles andere verboten. Das Publikum ist gebannt. In jeder Stadt ohne Kino werden Fabriken oder Parteizentralen zu Kinosälen umdeklariert. Nach jedem Film gibt es meist eine Pflichtkritikstunde, dass die Leute müssen dann noch sitzen bleiben und dann wird diskutiert, was sie aus diesem Film mitnehmen, damit auch wirklich sichergestellt ist, Botschaft, dass die nicht sehr sublimen Botschaften alle ankommen. Mhm. Das ist wirklich der Hammer. In den 1970ern entwickelt Nordkorea aber dann, also hauptsächlich Kim Jong-il, entwickelt ernsthafte internationale Ambitionen. Also die verbünden sich mit anderen kommunistischen Ländern, exportieren ihre Filme dann auch, schicken auch aber Zirkus- und Theatertruppen durch die Gegend. Ne? Aber die Welt kennt halt Star Wars, die kennt halt den Paten und die kennt halt Bruce Lee. Und da kann jetzt so ein koreanisches Werk, auch wenn es regional super erfolgreich ist, einfach nicht gegen anstinken. Das wäre nach dem Zweiten Weltkrieg wäre noch vielleicht annähernd irgendwie Paten vielleicht gewesen so. Vielleicht, aber ja, jetzt sind sie halt mal irgendwie 20 Jahre zu spät. Jetzt sind sie ziemlich abgehängt. In derselben Zeit boomt jetzt aber Südkorea, also in allen Belangen. Die exportieren Elektronik in die ganze Welt, mit zunehmendem Erfolg dann auch Kulturgüter. So, das ist so auch so ein Fakt, der irgendwie noch interessant und relevant ist. Und auch Japan auch startet jetzt. Plant alles, die Südkoreaner, das hat man auch schon mal das Thema. Ja. Und auch Japan startet jetzt gerade, was Filme angeht, so langsam ein bisschen durch. So in den 50ern fangen die an und die haben dann Rashomon, das Lustwäldchen, ein ganz bekannter Film. Akira Kurosawa. Kennst du ihn tatsächlich? Selbstverständlich. Aber was für ein Titel auf Deutsch. Wobei ich hier stehen habe, Akutagawa Ryunsuke als Regisseur. Ist es so? Vielleicht stimmt es auch. Okay, nicht. Nee, dann wird schon so sein, wie du sagst. Ich hab's jetzt. Er wird in der Zeit aber neben Spielberg, Lucas und Scorsese, also nein, Quatsch, stimmt nicht, er wird nicht neben denen genannt, sondern er wird von denen, unter denen als Einfluss zitiert. Wer jetzt? Der Japaner. Der Japaner, ja. Genau. Mhm. Also der war ein bisschen früher und die großen, die in Hollywood sind, sagen, hey, wir berufen uns auf den, der hat uns inspiriert. Mhm. So, das ist so, das passiert gerade um Korea rum und das hätte, glaube ich, unser Kim auch ganz gern. Also ich bin mir sicher, dass das so ist, dass er das machen will. Und er hat einen Plan, wie er da hinkommt. Und 1977 ist der Plan reif, dass er ihn in die Tat umsetzt. Und der Plan heißt Entführung und Aneignung. Genau. Also Shin hockt ja jetzt in dieser, wir gehen jetzt wieder zurück. Was ist eigentlich mit seiner Frau? Ihr erinnert euch, das wissen wir nicht. Okay. Finden wir es noch raus? Also ich weiß es schon, aber ihr wisst es nicht. Ah, jetzt hab ich mich verraten. Ja, wir finden es noch raus. Okay, das ist jetzt der Moment, wo der Cliffhanger gut für eine Toilettenpause passt. Soll man? Ja. Okay. Also, wir wechseln nochmal zu Shin zurück, der jetzt hier ja in dieser Villa festsitzt, ne? Wochen, Monate und je mehr Zeit ins Land zieht, desto mehr denkt er ans Abhauen. Mhm. Also er sammelt tatsächlich heimlich Nahrungsmittel, Verpackungsmaterial, Werkzeug, alles, was er irgendwie verstecken und irgendwie irgendwo stehen kann. Und er beobachtet, was halt so um ihn herum passiert, ganz genau. Aber Sekunde, wo sind wir denn im Land? Und wie könnte man überhaupt fliehen? Eigentlich nur übers Wasser, über Land? Das ist ein guter Punkt, denn er kennt sich natürlich A, grob ein bisschen aus, ne? Weil er ja aus dem Norden Koreas kommt. Und er lässt sich aber auch, also er hat ja so einen Lehrer, ne? Der ihm dann so die Geschichte und das alles irgendwie beibringt, so wie sie dort interpretiert wird. Und den kann er auch überreden, dass er Kartenmaterial quasi kriegt, um quasi das besser studieren und einordnen zu können. Und so kann er sich ein bisschen so mal einen Überblick verschaffen. Ne? Wo könnte man hin? Was ist so um einen rum? Und dann fällt ihm auf, dass immer ein Mercedes vor der Villa steht, jeden Abend. Und der Fahrer des Mercedes, der verbringt den Abend meistens beim Kartenspielen mit dem Koch in dieser Villa. Mhm. Und der Fahrer des Mercedes lässt immer den Schlüssel im Fahrzeug stecken. Warum auch nicht? Es gibt im ganzen Land quasi keine privaten Fahrzeuge. Also kaum jemand weiß, wie man Auto fährt. Kaum jemand kann damit umgehen. Und wenn jemand mit einem Fahrzeug gesehen wird, weiß jeder, der ist aus der Partei. So, ne? Und es gibt auch keinen Schwarzmarkt für gestohlene Autos, weil es gibt keine Währung. Also du kannst den auch gar nicht irgendwie verkaufen. Von daher existiert Diebstahl von Autos, existiert nicht. Ja. Bis jetzt. Also Shin steht sich tatsächlich eines Nachts diesen Mercedes. Ich habe gerade überlegt, was das Äquivalent von GTA in Nordkorea dann wäre zu der Zeit. Also auf jeden Fall hättest du sehr viele, sehr leere Straßen vor dir. Also er springt quasi in das Auto, lässt es erstmal ohne Motor ein Stück den Weg runterrollen, macht es dann an, fährt durch das Tor tatsächlich durch, winkt noch der Wache durch. Der Wache zu, der macht sich überhaupt keine Gedanken, dass da irgendwie was nicht passen könnte. Ne? Weil der arme Fahrer, was der für Probleme kriegt. Da fährt halt einer einfach mit dem Auto jetzt weg. So. Yeah. Keine Idee, dass das irgendwie was falsch laufen könnte hier. Also er hat sich vorher ja den Fluchtweg einstudiert, habe ich ja gerade erklärt. Aber die Straßen sind super schlecht ausgebaut, es gibt keine Wegweiser und so weiter. Und er kommt dann schon mal irgendwo durcheinander. Wie viel Sprit hat der? Da werden ja auch jetzt überall Tankstellen sein, wie verrückt. Stimmt. Und er kollidiert dann fast mit einem Traktor. Also er fährt einmal, biegt da irgendwie falsch ab in Richtung von so einem so einer Art Feldweg und da ist dann irgendwie ein Traktor und er landet tatsächlich mit dem Auto im Graben und muss dann ganz schön schuften, dass er dieses Auto wieder aus dem Graben rauskriegt. Mhm. Also er kann sich da irgendwie wieder frei mit vor, zurück und so weiter, kommt er irgendwann wieder frei und setzt die Reise dann fort bis zu einem Güterbahnhof, denn das war sein eigentlicher Plan. Da lässt er den Wagen dann stehen und er hofft, dass er jetzt mit dem Zug bis an die chinesische Grenze fahren kann und dann einfach zu Fuß über die Grenze. So, das war sein Plan. Also sein Plan geht noch weiter. Sein Plan ist, dass die anderen denken, er würde sich nach Südkorea durchschlagen wollen, ne, was irgendwie eine ganz andere Richtung ist. So, und er denkt, er geht jetzt nicht den offensichtlichen Weg und deswegen hat er ein bisschen Vorsprung. Aber seine Ex-Frau hat er aufgegeben. Naja, was will er jetzt gerade für seine Ex-Frau tun? Also, keine Ahnung, hat er jemals irgendwas erfahren, was die Person angeht? Wir kommen noch. Okay. Wir kommen noch drauf. Er schafft es tatsächlich in einen Güterzug, also er kann in so einen Waggon aufspringen, nur tatsächlich zwei Stationen später warten die Uniformierten schon auf ihn, ziehen ihn aus dem Zug. Er hat einfach nicht damit gerechnet, wie eng das Überwachungsnetz ist und es gibt auch eine ganz übliche Praxis des See something, say something. Mhm. Also denunzieren ist gang und gäbe. Ne? Wer nicht denunziert wird, kommt selber ins Arbeitslager sozusagen. Ne? Und oft, es gibt eine Quote. Und oft, wenn du bestraft wirst, wirst auch nicht nur du bestraft, sondern gleich noch zwei Generationen nach dir. So, das ist auch ziemlich krass. Ja, aber effektiv. Effektiv. Es folgt jetzt ein sehr merkwürdiges Verhör. Also er hat da so zwei Beamte und vier Wachen. Und die Beamten stellen immer eine Frage, gehen dann aus dem Raum, die Wachen kommen rein. Und dann dauert es eine Weile und dann tauschen die wieder. Also irgendwann wird ihm klar, okay, irgendwo draußen steht ein Telefon und eigentlich wird er von Kim Jong-il verhört, aber die müssen immer hier so, so ein Wechselspiel. Ja. Und irgendwann ist dieses Verhör vorbei und sie stecken ihn am 30. Dezember 1978 dann hinter Gitter. Offiziell gibt es in Nordkorea keine Gefangenenlager. Aber irgendwo müssen die 200.000 Leute ja hin. Ihr seid überhaupt, Thema mit Goebbels vergleichen, ihr seid überhaupt nicht schockiert. Nein. Es gibt ein Lager, das hat eigene Minen und Fabriken von einer Fläche so groß wie Los Angeles. Ich weiß nicht, Los Angeles ist groß. Ist fucking groß. Das sind, keine Ahnung, 20 Städte, die irgendwann mal zusammengewachsen sind oder so. Mhm. Das ist unfassbar groß. Ich glaube, wir müssen auch noch mal kurz bei Nordkorea ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, wie gut ihr Nordkorea kennt. Aber es gibt keine Währung, es gibt keine private Meinung, es gibt keine Mode, es gibt keine Steuern. Alles wird vom Staat vorgegeben, streng kontrolliert und zur Not mit Gewalt erzwungen. Wohnen, Essen, Kleidung, Gesundheitsversorgung, alles kostenlos, Arbeit aber natürlich auch. Als 1990 mal die Nahrungsmittelrationen für einige Wochen ausfallen, beschwert sich niemand, weil die Stimme zu erheben würde den Tod bedeuten. Wenn ein neuer Film ins Kino kommt, das ist mein schönster Random Fact, dann musst du in die Premierenvorstellung und danach zu diesen also in die Premiere. Zu diesen Sessions gehen, ne? Und Kinder bekommen von null ab eingetrichtert, dass der Dear-Leader über alles geht, man ihn aber niemals zeichnen darf und auf einem Foto darf er nie geknickt werden. Das geht so weit, dass es eine nationale Zeitung gibt, die nicht als Zeitung verteilt wird, sondern die hinter Glaskästen öffentlich ausgestellt wird, damit man das Foto vom Leader nicht knicken muss, wenn der in der Zeitung auftaucht. Sonst wäre er geknickt. Billigerer, das gibt doch irgendwo ein asiatisches Land, wo auch schlechter Umgang mit dem Geld, also im Sinne von den Banknoten unter Strafe steht. Weil da Funktionäre oder Regierung irgendwer drauf Regierung, ist. Regierung, ne? Ich weiß nicht mehr, welches Land es war, aber ja. In allen Geschichten, Lehrbüchern und Liedern werden die Amerikaner nur als Yankees oder Yankee Dogs bezeichnet und eigentlich ist nur die eigene Interpretation des Sozialismus als Weltbild zugelassen. Mhm. Draußen tobt die Hölle, nur uns hier geht es gut. Und das immer und immer wieder über öffentliche Lautsprecher, manchmal rund um die Uhr. Und dann das Denunzieren, das haben wir ja gerade schon irgendwie gesagt, darauf baut aber der ganze Staatsapparat. Jeder ist bereit, jeden um sich herum unter den großen roten Bus zu werfen. Freunde, Nachbarinnen, Geschwister, Partnerinnen, alles, egal. Sozialer Aufstieg ist unmöglich, sozialer Abstieg ist ganz normal. Die Führungsriege der Partei um Kim Il-sung und Kim Jong-il lebt wie die Maden im Speck, aber auch die sind nicht gefeit vor dem Wrath, ja, vor dem Zorn. Essen so viel Volvos, wie sie wollen. Und vor dem Denunziantentum der Leute um sie herum auch, ne? Gerade Jong-il verfeinert diese Technik irgendwann, also der hält sich die Leute gerne aufmerksam. Der macht ganz großzügige Geschenke und lässt sie dann aber auch den Ärger spüren, sodass die nie wissen, was gerade kommt. Dadurch bleiben die immer vorsichtig. Ja. Und als Kim Il-sung ins Amt kommt, treibt er erstmal alle Kirchen aus dem Land, verbietet Bibeln, weil er weiß, dass von Religion irgendwie große Gefahr ausgeht. Er ist nun die Religion. Und sein Sohn teilt die Ansicht aber nicht ganz so krass. Der ist nämlich mit Medien groß geworden. So, er weiß eher um die Kraft von gut erzählten Geschichten. Die Wirtschaft ist stark geprägt von sozialistischen Prinzipien und der Idee des Juche, heißt es. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Juche. Es ist so eine Philosophie der Selbstständigkeit irgendwie. Es ist so ein ganz merkwürdiges Ding. In Selbstständigkeit im Sinne des Landes. Als Staat, als Land irgendwie, ja. Also in der ersten Zeit von Kim Il-sungs Herrschaft gibt es auch ein großes Wirtschaftswachstum, weil es viel Hilfe aus dem Ausland gibt, also Sowjetunion, China, viel Geld aus dem Ausland. Dadurch floriert die Wirtschaft. Die Wirtschaft, das ist komplett zentralisiert, klar, alles geplant und kontrolliert. Gibt ein paar wenige wichtige Industrien, sowas wie die Schwerindustrie, Maschinenbau, Chemie. Es gibt auch so eine kollektive Landwirtschaft, die aber oft weit hinter den Bedürfnissen des Landes eigentlich zurückbleibt, weil die Lage ist einfach geografisch irgendwie schon mal schwierig. Suboptimal. Und ein großer Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen wird auch für Drogen gebraucht. Für Gefangenenlager. Nordkorea verdient Geld durch verschiedene Mittel, die oft sehr undurchsichtig und kontrovers sind. Export von Mineralien und Metallen, Kohle, Eisen, Länder. Aber dann gibt es da noch andere Geschäfte. Aber und, sagtest du Drogen? Ja, ja, da komme ich jetzt gerade zu. Okay. Es gibt nämlich noch die Division 39. Mhm. Das ist eine geheime Abteilung der nordkoreanischen Regierung und die spielt tatsächlich eine zentrale Rolle für die Wirtschaft des Landes. Vor allem, weil sie die Devisen fürs Regime beschafft. Also hauptsächlich für Kim Jong-il und seinen Luxuswaren. Mhm. Der hat 24 Villen mit Bowlingbahnen, Basketballfeldern, Pools mit Wasserrutschen, einen kugelsicheren Zug, eine Bahnstrecke nur für diesen Zug. Kugelsicher. Teuren Geschmack bei Whiskys, Zigaretten, Frauen, Speisen. Er gibt $700,000 im Jahr für Cognac allein aus. Ich wollte gerade sagen, Weinbrand, das ist da doch ein Riesending bei mir. Er raucht selber importierte oder geschmuggelte Rothändle und die anderen kriegen alle so ein billig produziertes Imitat aus dem eigenen Land. Also, da frage ich mich halt schon, also wann du es geschafft hast, dass die Propaganda so gut funktioniert, dass das Volk da nicht aufbegehrt. Ja. Weil, also das ist ja, das geht ja nicht innerhalb von 2 Tagen. Nein. Und ich habe ja vorhin die Französische Revolution schon, ich meine, die haben sich auch so gebahrt, so, aber dann waren sie halt irgendwann unter der Guillotine. Also das ist schon echt krass so. Ja, aber dass das funktioniert. Also die haben ja ein besseres System, was Kontrolle und Druck und so angeht. Das, und halt auch auf einer Insel ist halt auch einfacher zu isolieren tatsächlich, glaube ich. Ja, also bleiben wir mal gerade noch kurz bei der Geldbeschaffung. Yeah. Also dieses Luxusleben wird finanziert von der Division 39. Das kann die staatliche Wirtschaft, die ist nicht stark genug, um sowas zu finanzieren. Die Kohle kommt von der Division 39 und zu deren Geschäften gehört Geldwäsche, Falschgeld, vor allem US-Dollar, aber auch Handel und Herstellung von Kokain und irgendwie synthetischen Drogen, internationaler Schmuggel von Luxusgütern, Versicherungsbetrug, ganz großes Thema, Versicherungsbetrug im Ausland. Ja, das habe ich wirklich nie gehört. Also es gibt eine Story, das? Es gibt, ja, ich weiß nicht, halt mit falschen Claims und gefälschten irgendwie Unterlagen und keine Ahnung. Es gibt eine Story, da haben sie dem, oh Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, dem Kim Jong-il irgendwie zu einem Geburtstag Säcke mit $20 Millionen insgesamt geschenkt und es kam alles aus irgendwelchen dubiosen Versicherungsgeschäften mit unter anderem der Allianz und so aus dem Ausland. Säcke also mit $20 Millionen. Unfassbar. Könnte mir auch schenken. Heute gehört dazu auch noch Cybercrime. Also ich meine, es ist auch noch unterwegs, diese Division. Also man weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein, weil die lassen ja keine Details raus. Aber man geht davon aus, dass die auch heute noch aktiv sind. Der genaue Umfang von dem, was die tun, ist super schwer, das zu bestimmen. Aber man denkt oder man schätzt, dass so zu Hochzeiten diese Division 120 Tochtergesellschaften hat und 50.000 Beschäftigte. Aber woher weiß man das denn? Naja, unter anderem durch so Leute, die mal dann irgendwie in Korea waren und wieder rauskamen und so, ne? Und dann vielleicht mal die Seiten gewechselt haben und solche Dinge. Also das passiert schon mal, ne? Dass auch einer, die haben ja dann auch Diplomaten im Ausland und so, die in diese Geschäfte involviert sind, dass da mal einer die Seiten wechselt, das kommt schon vor. Ja, also diese Finanzströme kommen ganz viel aus so dubiosen Geschäften. Das ist irgendwie, also es war mir auch nicht klar, was für krasse wie die da am Start sind. Ja, Geldströme da. Also wie schlecht die eigene Wirtschaft ist und wie groß so dieses ganze kriminelle Unterfangen. Naja, jeder und jeder in Nordkorea kennt jemanden, der in so einem Gefängnislager steckt, wie Shin jetzt eben auch. Mhm. Oder der dort verendet ist. Also das ist super, zum guten Ton, super üblich, dass man da reinkommt. Ja. Du musst auch nicht unbedingt was falsch machen, um da reinzukommen. Das reicht schon, wenn jemand dich beschuldigt. Noch öfter aber ist diese Sippenhaft, die ich gerade schon angedeutet habe. Es reicht schon, wenn in deiner Familie jemand was Regierungskritisches sagt und sofort sind 3 Generationen der Familie in Ungnade gefallen. Es gibt auch so ein System, wie die einstufen, also so richtig wie so ein, in China gibt es auch, ne, so, ein, so einen öffentlichen Score. Den sagt dir aber niemand, wie dein Score ist. So, mhm. Du kriegst es nur zu spüren im Grunde und du kannst nicht aufsteigen, du kannst eigentlich nur runterfallen. Wenn du nicht blutsverwandt bist, hast du manchmal noch eine Chance, davon zu kommen. Ja, dann enteignen sie dich aber und zwangsverheiraten dich mit jemand anders oder so. Aber das ist zum Beispiel was ich nicht nachvollziehen kann, weil du keine Chance hast, es zu verbessern. Also das ist doch was, wo ich mir denke, da muss doch irgendwann die Frustration aus der Basis so hoch sein. Und das ist, ich kapiere es nicht. Aber ja, man kann es vielleicht auch nicht kapieren. Man kann es nicht. Also das ist wirklich so fremd für uns, das kann man, glaube ich, nicht verstehen. Ich denke mir auch, ne, wenn die gerade so, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Jong-Ils Plan dann, ne, mit den Filmen, nein, da kommen wir später zu, aber so diese Schimmer der Hoffnung zu verkaufen, ist ja oft eine gute Idee. Ne? Yeah, aber exakt, den Plan haben die nicht. So, yeah, das gibt es da nicht. Da gibt es nur einen, also ja, du brauchst ja, aber deren Message ist, es ist alles perfekt. So, du brauchst keine Hoffnung, weil dir geht's gut. Den anderen draußen geht's ganz schlimm und dir geht's gut, weil du musst nichts für Essen bezahlen, du musst nichts für Unterkunft bezahlen. So, das ist einfach das System. Es gibt Arbeitslager und Gefangenenlager, die Bedingungen sind aber in beiden beschissen. Nur, dass in einem werden halt die Leute zu Tode geknechtet und im anderen eher zu Tode gequält. Niemand darf darüber reden, was in diesen Lagern passiert. Sonst die Überraschung weg. Stimmt. Sonst drohen dieser Person und der Familie gleich weitere Aufenthalte. Also, das gilt übrigens auch für Selbstmord. Also, Selbstmord ist keine Option. Sonst holen sie deine Familie und stecken die auch in solche Lager. Das willst du ja auch nicht. Ja, manchmal schon. Wow. Naja, vielleicht jetzt gerade nicht, aber. Möchtest du konkret noch was dazu beitragen? Alles gut. Shin muss jetzt den ganzen Tag regungslos in einer kleinen Zelle sitzen, mit Händen auf den Knien, also auf dem Boden sitzen, Händen auf den Knien. Er darf sich nicht bewegen, er darf nicht reden, er darf die Augen nicht schließen. Hinlegen darf er erst abends nach Aufforderung. Waschen, umziehen, Körperhygiene, alles verboten. Die Bedingungen sind elend, das Essen ist noch elender. Es gibt irgendwie so wässrig, salzige Reismatsche mit kleinen Steinchen drin, oft also schlecht. Er wird dann auch krank, da kommt dann immerhin ein Arzt und irgendwann nach 2-3 Wochen in diesem Lager wird er dann auch mal zu einem Verhör abgeholt und da ist er schon eigentlich bereit, alles zu sagen, nur dass er irgendwann da wieder raus darf. Also es ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für Bedingungen sind. In diesem Verhör lobt er jetzt den Führer in höchsten Tönen, kritisiert sich selbst, kritisiert sein subversives Verhalten, betont jetzt aber auch, wie groß der Nutzen ist, den er stiften könnte. Ne? Als Filmemacher ja, könnte er ja dem Regime ganz gut unterstützend zur Seite stehen. Und das passiert jetzt immer wieder, diese Verhöre, also so über Wochen hinweg kommt es immer wieder. Und tatsächlich nach so einigen Monaten bessern sich langsam die Haftbedingungen. Er kriegt dann mal Vitaminpillen, er darf sich mal waschen. Die Steine werden weggelassen. Die Steine kommen raus, er bekommt mal neue Kleider. Und am 9. April wird er dann relativ überraschend tatsächlich entlassen. Und er kommt zurück in die Obhut seines Umerziehungslehrers, den er ja schon kennt. Und wieder, ich glaube, in eine andere schwer bewachte Villa diesmal. Aber der ist noch der gleiche. Das heißt, der Lehrer wurde ist nicht der gleiche. Bestraft oder? Nee, tatsächlich, der wurde nicht bestraft, ja. Aber eine Villa immer noch. Also eine Villa. Jetzt machen wir Zuckerbrot und Peitsche. Ja, genau. Dieses, was ich vorhin dann gesagt habe, ne, so nicht so ganz wissen, was dich erwartet, das hält dich irgendwie aufmerksam. Zurück in der Villa schmiedet er sofort neue Ausbruchspläne. Also ich mach's kurz. Hast du immer noch nicht gelernt. Er hat eigentlich einen geilen Plan, ja. Er entdeckt so ein loses Wandpanel und will sich darin verstecken und dann warten. Also er will, dass die Bewacher denken, er wäre abkauen, losziehen, ihn suchen und dann fällt mir mindestens einen Film ein, der genau diesen Clou hat. Hat es funktioniert? Also in dem Film schon. Okay. Clive Owen kommt. Hier funktioniert es nicht. Er hat nicht damit gerechnet, dass sie direkt in dem Zimmer, wo dieses Panel ist, dann die Basis für die Suchaktion nach ihm einrichten. Hockt er eine Woche im Schrank. So. 3 Tage. Na, Kacke. 3 Tage hockt er in der Wand. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Position. Ja. Und ich glaube, er schleicht sich manchmal tatsächlich nachts raus aufs Klo und so, aber er hockt da 3 Tage und dann entdeckt ihn jemand und er wird sofort ins nächste Gefängnis gesteckt. Und so geht es jetzt für 20 Jahre, bis er stirbt. 20 nicht, aber Jahre ist schon gar nicht schlimm. Wirklich? Die Bedingungen sind schlimmer als beim ersten Mal. Der ist jetzt tatsächlich aber in dem, obwohl er in einem Umerziehungslager ist, da würde man ja vielleicht denken, es ist irgendwie noch mit Hoffnung, aber die Bedingungen sind schlimmer. Ja, man möchte ja brechen, die Menschen. Zu den schlechten Haftbedingungen kommt jetzt noch Gehirnwäsche. Ich meine Erleuchtungsunterricht. Erleuchtungsunterricht. Die endlosen Tagstunden verbringt Schindler mit im Kopf, seine ganzen Filme nochmal durchzugehen und zu überlegen, was er heute anders machen würde. Das ist so sein, das wäre clever. Das ist so sein Happy Place, ja, in den er sich zurückzieht. Früher war er ständig in Bewegung, ständig in irgendwie mehr als einem Projekt und jetzt kann er fast schon, aber über einem Punkt kann er fast schon genießen, dass er mal in Ruhe nachdenken kann. Vielleicht redet er sich auch ein bisschen ein, vielleicht auch nur fast. Ein bisschen. Er wird ab und zu aus seiner Zelle geholt und in ein Büro geführt, wo er dann Briefe schreiben muss, quasi, wo er seine Selbstkritik formulieren muss. Und er ganz oft bittet er dann, dass er auch einen Entschuldigungsbrief an Kim Jong-il schreiben darf. Ne? Bitte. Irgendwann geben sie ihm tatsächlich die Erlaubnis dazu, er darf so einen Brief schreiben. Er wird ihm aber immer wieder zur Verbesserung vorgelegt. Ja? Also er muss ihn immer wieder neu schreiben, immer wieder verbessern, immer wieder neu, bis er am Ende irgendwann 15 Seiten hat und sie ihn tatsächlich an den Führer schicken. Wir wissen aber nicht, ob der ihn liest. Wie begeistert er war. Aber es muss ja einen Grund geben, ne? Dass Shin in diesem Lager und noch am Leben ist. Ja? Also zweimal versucht irgendwie abzuhauen und trotzdem lebt er noch. Das andere. Auch, also mal realistisch gesehen, dieser ganze Aufwand mit der Villa und sowas, genau, auch ein zweites Mal noch getrieben worden ist. Andere würden da kürzeren Prozess erwarten. Über die Zeit bessern sich auch hier wieder die Bedingungen. Er bekommt Seife, er bekommt Zahnpasta, irgendwann eine etwas größere Zelle, besseres Essen. Aber das ist alles sehr zäh und eigentlich so richtig Veränderung kommt irgendwie nicht. Es sind dann wieder einige Wochen ohne Ereignisse verstrichen. Dann beschließt er, dass das so nicht weitergehen kann und er tritt in den Hungerstreik. Aha. Bis er dann 3 Tage später vor Erschöpfung zusammenbricht. Aber der Plan geht irgendwie auf. Also er erhält darüber die Aufmerksamkeit von Kim Jong-il. Indirekt, weil der kommt ja nicht in so ein Lager. Aber sie peppeln ihn tatsächlich danach wieder auf, holen ihn jetzt noch öfter aus seiner Zelle und befragen ihn ganz viel auch zu seinen Filmen, zu Regisseuren aus Südkorea. Was ganz merkwürdig ist, weil die Filme hier ja verboten sind. Also die stellen Fragen. Darf man dann offiziell gar nicht gesehen haben. So. Genau, die darf man eigentlich gar nicht kennen, aber die Fragen sind super spezifisch. Also es ist schon klar, dass hier jemand unterwegs ist, der sich auskennt. Das geht jetzt 1,5 Jahre so zu. Und die Fragen verändern sich dann über die Zeit ein bisschen. Und die wohl merkwürdigste neue Frage, die hinzukommt, ist: Könntest du dir vorstellen, mit Chuet zusammen in Nordkorea zu leben? Schwer ist die Ex-Frau. Habe ich vorhin einen großen Deal darum gemacht, wie ich sie ausspreche, aber ja, genau. Ja, okay. Genau. Weil ich mache mir die ganze Zeit Sorgen, was mit der ist. Ja. Also das heißt jetzt immer noch nichts unbedingt, aber für ihn ist das jetzt schon mal so ein Moment so, what? Ja? What? Where? Am 23. Februar 1983 lassen sie Shin dann unvermittelt duschen, geben ihm seinen verknitterten Anzug zurück und setzen ihn in einen blauen Mercedes. Er ist jetzt wieder, frei. Er wird jetzt unter ganz strenger Aufsicht in einem, es ist jetzt keine Villa, glaube ich, es ist eher sowas wie ein Safehouse, ja, wird er irgendwie aufgepäppelt, medizinisch durchgecheckt, ein bisschen angefüttert, also er hat ja auch ganz viel Gewicht verloren. Und dann irgendwie ein paar Tage später findet er sich plötzlich im Fischhaus, das ist so ein Club in Pyongyang, glaube ich, findet er sich plötzlich auf der Party von Kim Jong-il wieder. Nein. Doch. Himself. Ja, wir sind jetzt mittlerweile in den frühen 1980ern, also da ist jetzt, tatsächlich hat der Kim Il-sung hat schon abgedankt, ja, und hat, lebt noch, aber hat den Staffelstab offiziell übergeben, was auch so komische Auswirkungen hat, wie es gibt jetzt dann überall neue Statuen, und die Leute müssen aber auch in ihrer Wohnung ein Porträt von dem Leader hängen haben. Also die müssen jetzt die kriegen alle neue Bilder und sie kriegen alle auch einen Lappen dazu, der speziell nur dafür gedacht ist, dieses Porträt des Dear Leader abzustauben. Das wird noch großartiger. Das wird kontrolliert. Und wenn du mehrfach gegen die Sauberkeit verstößt oder nicht sauber genug putzt, dann kannst du tatsächlich deswegen ins Arbeitslager kommen. Das ist wie bei Parks and Recreation mit diesem Botschaftern aus diesem Militär, aus diesem südamerikanischen Land, wo der auch irgendwann aufzählt, für was du alles ins Gefängnis kommst. Oh ja. Ist auch ein ganz bekanntes Ding. So. Ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange aber her. Aber ich habe heute erst gelesen, dass die Australier zum Beispiel auch das Recht haben auf ein Bild ihres vom Commonwealth-Führer. Also die Queen halt ganz lang und jetzt halt irgendwie aber das ist, hier der Kollege Charles und das jetzt super viel an Anfrage war, als die Queen gestorben ist, dass wir die letzten Bilder noch hatten von der Queen. So. Ist doch gut, dass du ihn als Kollegen bezeichnest, so zwischen Lord und König. Ja. Ist man einfach auf Augenhöhe. Aber das ist eher so rechtebasiert und nicht so pflichtbasiert. Ja. Okay. Das ist geil, wenn sie dann einfach, du musst es damit abstauben. Und es wird kontrolliert. Wir kommen einmal die Woche vorbei. Also sehr zu Shins Überraschung ist er jetzt auf dieser Party von Kim Jong-il und da sind nicht nur ein Haufen betrunkener Uniformierter und der wahre Führer, den hat er ja jetzt auch noch nicht zu Gesicht gekriegt, ja. Und er ist jetzt. Geschweige denn reden hören? Er ist jetzt fast 5 Jahre hat sich das Ganze jetzt gezogen, ne? Also weiß nicht, ob euch das klar ist, diese ganze Gefängnistortur und die Villen und das alles. Wir sind jetzt ungefähr 5 Jahre später. Und er steht jetzt zum ersten Mal Kim Jong-il gegenüber, aber auch seiner Ex-Frau. Nein. Doch. War sie etwa von Anfang an im Bilde? Von Anfang an? Was meinst du? Ist sie nicht entführt worden? Oder ist sie auch gebrainwashed worden? Ach so, das ist noch gar nicht klar. Stimmt, ist noch gar nicht klar. Ja. Also das weiß er jetzt mal noch nicht. Ne? Ja, aber ich will es ja wissen. Sie ist jetzt da. Endlich. 5 fucking Jahre, nachdem er sie zum letzten Mal gesehen hat. Es gibt jetzt eine sehr awkwarde Umarmung zwischen den beiden. Ein Wechseln nur. In einer allgemein sehr awkwarden Situation. Kurz ein paar Worte. Also die Situation stelle ich mir. Ultra, mega awkward. Ja, vor allem in jedem modernen Film würde die Situation mit einem Plattenspieler, mit dem. Ja, genau. Und die Nadel kratzt über das Vinyl das und die Musik pausiert und in dem Moment irgendwas Peinliches gesagt. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass das in dem Moment irgendwie, dass er das so inszeniert hat. Denn das ist so der Style, wie Kim seine Partys feiert. Also er ist so der Direktor. Maximal awkward. Der alles ganz genau vorgibt und auch dann so ganz spontan Trinkspiele ausruft, ja, oder ganz spontan irgendwie Leute irgendwie schickt, was zu machen oder tanzen lässt oder singen lässt. Also ist so ein bisschen der Typ für sowas, glaube ich. Und ja, er sagt natürlich auch an, okay, ihr dürft euch jetzt umarmen, die dürfen dann kurz 2, 3 Worte wechseln, aber es ist wirklich nur die Braut jetzt super kurz und dann gibt es eine Fotosession mit ihm zusammen, also hier Fotografen ran und dann zu dritt. Ja, tosender Applaus von allen, ja, es ist irgendwie super merkwürdig. Kim erklärt jetzt, dass die beiden heiraten sollen, so das ist der nächste Fakt, den er da droppt und schon im April zum Geburtstag des großen Führers, also seines Papas, soll diese Zeremonie stattfinden und das ist zufällig fast genau 29 Jahre, nachdem die sich ursprünglich mal das Ja-Wort gegeben haben, was wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Auch länger, als ich jetzt gedacht hätte. 29 Jahre ist schon, die sind jetzt auch nicht mehr jung beide. Nee, die sind schon in der Mitte ihres Lebens angekommen. Sind schon 42? Shin ist komplett überfahren, ja, also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, er wird da so ein bisschen durchgetrieben, ja, schwimmt da so ein bisschen mit und in einem ruhigen Moment zieht dann Kim Jong-il Shin tatsächlich zu sich heran und entschuldigt sich für die Behandlung, die er dem Regisseur bis hier widerfahren hat lassen. Aber er gibt zu, dass er das war? Weil das war wirklich unmissverständlich, klar. Ja. Quite clear. Er ist ja ein großer Fan, ne? Also das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Er ist ein großer Fan. Er hat einfach seine Art, das zu zeigen. Und was hier passiert ist, das war ganz viel Misskommunikation und seine Untergebenen sind manchmal aber auch ein bisschen. Das ist ja genau das, was ich sage, dass er niemals zugeben würde, dass es genau so passiert ist, wie er das gewollt hat. Sind ja auch ein bisschen unfähig mitunter. Das kommt ja mal vor. Ja, ja? Er hat 5 Tage gesagt, sie haben 5 Jahre verstanden. No hard feelings. Ja. Dann gibt es ein vom Führer verordnetes Saufgelage und anschließend fahren Shin und Choi in Kim Jong-ils persönlichen blauen Mercedes zu der Villa, zu der, das finden sie jetzt dann raus, deswegen kann ich es auch sagen, in der Choi ursprünglich mal gelandet ist. Also sie wurde auch tatsächlich verschleppt und in einer Villa untergebracht. Also in Quote, also Gott sei Dank, weil das wäre ja ultimativ gewesen, wenn sie quasi wenn sie da, wenn sie dahinter Falle steckt. Ja, ja. Nein. Auch alles schon passiert. Ja, dann bin ich interessiert an einer Indiana Jones 3. Ach so. Indiana Jones 3? Ja. Die Blonde? Die war immer mit den Nazis unter einer Decke. Stimmt. Und dann war sie zwischendurch auch mit Harrison Ford unter einer Decke. Ja. Also, wie wollte ich sie aussprechen? Ich habe es vergessen. Choi, glaube ich. Die weibliche Protagonistin? die weibliche Protagonistin. Also sie werden jetzt in diese Villa gebracht, die beiden. Die wurde extra für sie hergerichtet, rausgeputzt. Sie schlafen da im Master Bedroom. Also das ist jetzt auch, hat wirklich sowas von so einem königlichen Empfang, ja, von so einem königlichen Ambiente. Alles irgendwie Lichter an, Kerzen an, alles groß für das Paar, das hier im Grunde sich gerade verlobt hat, sozusagen. Aus berechtigter Angst vor Abhöreinrichtungen gehen die beiden jetzt erstmal nicht ins Matratzenlager, sondern ins Bad, drehen alle Wasserhähne auf und bringen sich jetzt mal so flüsternd gegenseitig auf den aktuellen Stand. Also sind beide nach wie vor nicht komplett gebrainwashed, weil das könnte ja mit anderen schon passiert sein. Quasi komplett schon. Also man könnte es vielleicht auch anders formulieren, sie tauschen sich über das Ausmaß des jeweiligen Traumas aus. Ich verstehe. So, ich glaube tatsächlich, es knistert auch zwischen den beiden. Auch wenn Shin später irgendwie sagt, dass er viel zu stolz ist und dass er sowas zugeben könnte. Aber vielleicht gehen wir auch mal kurz drum durch, was in den letzten 5 Jahren mit Chwe passiert ist. Denn die kam nämlich 6 Monate vor Shin auf demselben Weg nach Nordkorea wie er. Also sie wurde auch von Asiaten mit Perücken gekidnappt, auf einem Frachter nach Nordkorea geschifft. Und im Januar 1978 stand da tatsächlich auch ein luxuriöser schwarzer Mercedes. In ihrem Fall aber stand da ein Mann im Wollmantel und Militäruniform und hat sie mit den Worten begrüßt: Danke für Ihr Kommen, Madame Chwe. Sie müssen erschöpft sein von der Reise. Willkommen, ich bin Kim Jong-il. Also er hat sie persönlich abgeholt. Krass. Damals war er noch nicht der Leader, sondern der Nachfolger, der Sohn des Leaders. Und er hat sie dann persönlich in dem schwarzen Mercedes zu der Villa gebracht, von der ich euch gerade erzählt habe. Und auch sie wurde da erstmal so einquartiert mit Aufpasser, mit Lehrer. Und ein bisschen anders als bei Shin wurde sie auch ganz viel mit Geschenken überhäuft. Sie wurde ständig von Kim Jong-il besucht auch, hat sich ständig nach ihr erkundigt. Er hat andauernd einen Arzt vorbeigeschickt, der checkt, dass alles in Ordnung ist. Er hat Klamotten, Kosmetik besorgt, auch bei ihr. Genau die richtigen Marken, genau die richtigen Größen. Er hat dafür gesorgt, dass jede ihrer Mahlzeiten ein Bankett ist. Ja. Er hat sie jede Woche mit in diese Partys, auf diese Partys genommen, in das Fischhaus. Wo er normalerweise so die Engen aus der Partei einmal ein bisschen mit denen feiert, aber wo er auch immer so Leute hinbringt, die er ein bisschen abklopfen will, ne? Okay. Schauen, wo die stehen, so ein bisschen aushorchen, ne? Da bringt er die auch mit. Und das sind ganz wilde Partys. Also er lässt wirklich auf Fingerzeig andere tanzen und singen, Spiele spielen, alles komplett durchgeplant. Es gibt Live-Musik mit meist vielen jungen Tänzerinnen. Es gibt sogar die Joy Brigade, die dann halt Jugendliche bis junge Frauen, also ist auch eine super Ehre, ja, dass man da dann irgendwie reinkommt. Und da gibt es 3 Bereiche. Das eine ist Tanzen und Singen, das andere ist Happiness und Massage und das dritte ist Satisfaction. Ich verstehe. Und ich überlasse es jetzt euch, da euch zu überlegen, was da genau passiert. Aber das sind die schönsten Märchen in ganz Nordkorea und es ist eine große Ehre natürlich für die ganzen Familien, dass die da mitmachen. Aber warum haben sie die beiden unterschiedlichen Ansätze hier gefahren? Weil das hätten sie ja mit ihm auch machen können. Das haben sie ja mit ihm auch versucht. Nicht ganz so extrem, aber Shin hat halt dann recht schnell das Weite suchen wollen. Mhm. Und das ist tatsächlich der große Unterschied, dass Chwe sich relativ dieser Situation hingibt, ja. Also natürlich macht es auch einen großen Unterschied, weil Kim Jong-il sehr viel bei ihr ist. Yeah. Und die kommen sich tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, sie kommen sich nahe, weil dann habt ihr eine falsche Vorstellung. Aber sie lernt sich tatsächlich so ein bisschen an den zu gewöhnen. Ja? Das hätte der Imperator ja auch hätte, bei hätte ihm auch machen können. Das ist ja das, was können. Mich etwas wundert. Ja. Ist nicht so. Jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei dieser Party. Yeah. Denn was auch ganz spannend ist, ist, er hat immer so Leute dabei, die alles aufschreiben. Ja? Die alles aufschreiben, was er sagt vor allem. Denn das wird Gesetz. Auch an einem solchen Abend. Und ganz egal, ob der das nüchtern abends um 8 sagt oder mit heavy Schlagseite morgens um 2:30. Ja, jetzt kommt eine lustige Passage. Ich ahne. Denn das war tatsächlich schon die lustige Passage. Achso, ich dachte, du hast jetzt irgendein absurdes Gesetz. Nee, habe ich tatsächlich gerade nicht. Aber bei diesen Gelegenheiten wird auch mindestens einmal jemand hingerichtet. Auch direkt so mitten auf der Party. Ja, das würde mich auch total amüsieren. Und Chwe stellt relativ schnell fest, was ihre Rolle hier bei dem Ganzen ist. Also sie ist hier nicht exekutiert. Ne? Sie ist die Trophäe. Ja. Ja. Also er lässt sie auch dann so ein bisschen vortanzen, singen manchmal. Und die steht dann oft da mit Tränen in den Augen und singt, weil sie halt innerlich zerrissen ist. Und alle feiern es aber als total emotionale Darstellung und sind begeistert. Ne? Mhm. Kim lässt sie aber sogar, also das ist ja schon so der innerste Kreis, aber er lässt sie sogar noch weiter ins Innere. Also er holt sie dann einmal aus der Villa ab und bringt sie auf seine Geburtstagsfeier im kleinen Kreis der Familie mit dieser Frau, die heimlich ist, und dem Sohn, der heimlich ist. Also unfassbar eigentlich, ne? Dass die so weit in den inneren Kreis vordringt. Und also offiziell heiratet Kim Jong-il dann auf Drängen seines Vaters, aber er hängt eigentlich an dieser geheimen Familie. Und an den ganzen Affären, die er nebenher noch hat. Aber das ist ja Details. Und ich habe es gerade angedeutet, Choi gewöhnt sich mit der Zeit an dieses Leben, weil dieser Diktatorensohn irgendwie auch sich sehr viel Mühe gibt, nett zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen Stockholm-Syndrom, aber der kann umgänglich sein, wenn er will. Und was er macht, was er mit anderen auf jeden Fall nicht macht, ist, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Mm. Also sie wird so ein bisschen was wie eine Kulturberaterin, ne? Er holt sich ganz oft Meinungen zu Theaterstücken, zu Filmen von ihr ein. Und sie ist tatsächlich die einzige Person, deren Meinung er auch ernst nimmt. Also von der er sich auch Kritik gefallen lässt und anhört, ne? Aber öffentlich. Aber das ist schon super schräg, ja? Und sie darf auch das Anwesen dann irgendwann verlassen. Ja, sie hat dann irgendwann so viel Vertrauen, dass sie sogar aus diesem Anwesen raus darf, allerdings auch nur in Begleitung und nur nach Pyongyang. Was so ein bisschen ich habe es euch vorhin schon angedeutet, das wirkt so blutleer, ne? Diese Stadt, das ist so die Modellstadt für die Elite Nordkoreas. Also kein öffentliches Leben, kein gar nichts, keine Geschäfte, Kinos, ja, aber Museen auch, aber das ist irgendwie so das Einzige. Witziger Fakt zum Thema Museen: Kim Il-sung ist der Super-Nerd, was Museen angeht. Ja? Er lässt überall Museen errichten, zu jedem Zweck. Das nimmt skurrile Ausmaße an. Ja? Zum einen gibt es Museen wie das Museum der amerikanischen Kriegsverbrechen. Das weiß ich. Wo es kein einziges Foto gibt, aber gemalt die ganzen Gräueltaten, unvorstellbar, die Yankees angeblich getan haben. Es gibt auch ein koreanisches Kunstmuseum, in dem nur Bilder von den beiden Kims hängen. Und das Beste, es ist aber wirklich authentische Bilder von denen, die dann auch echt so kacke sind oder so von den besten Künstlern, und es wird behauptet. Also ich, so, das ist ja auch nochmal meine Interpretation war Bilder, auf denen die zu sehen sind. Aber okay. Ich bin nicht, makes more sense. Deine Interpretation könnte, ich weiß es nicht. Aber das wirklich beste Museum, das ist das Museum über den Bau des Museums über den Bau der U-Bahn. Ja. Also ich würde reingehen. Das Museum über den Bau des Museums über den Bau der U-Bahn. Ist doch. Ich habe hier, also ungefähr so bräuchte ich das visualisiert, um mir das hier richtig vorstellen zu können. Wir sitzen hier neben so einem Netzwerk an der Wand, so was so Punkte von so verbundene Punkte darstellt. Das ist nicht wie, ich hätte es gerne visualisiert so. Das ist nicht wie der Podcast über Lustiges aus der Geschichte, sondern es ist wie der Podcast über die Entstehung des Podcasts über den Podcast zu lustigen Dingen aus der Geschichte. My brain is already fried. Ja, in diese Museen muss natürlich Choi auch als Teil ihrer Umbildung gehen, aber sie hat natürlich auch zu Hause ihren Lehrer. Bei ihr ist es so, sie wird zu nichts gezwungen im Prinzip, aber es macht den Eindruck, als würde Kim Jong-il sie eher für sich gewinnen wollen, als sie wirklich brechen zu wollen. Mhm. Ja. Sie fragt natürlich auch regelmäßig mal nach, ne, warum wurde sie denn gekidnappt, kriegt da aber keine so richtig tollen Antworten, aber irgendwann kann sie sich so zusammenreimen, dass die arbeiten ja im Prinzip auf die Revolution hin, in der Süden Koreas dann wieder annektiert wird. Mm. Das ist so ein bisschen der politische Long-Term-Plan, ja. Okay. Weil die Nordkoreaner sind ja so das einzige wahre Volk und, und so weiter und so weiter. Und wenn die jetzt quasi Südkorea annektieren, dann sind die ja nicht unbedingt begeistert, wenn da jetzt die beiden Kims kommen und sagen, hier, hallo, wir versprechen euch das und das. Wenn jetzt aber an deren Seite die südkoreanische Promi-Schauspielerin steht und sagt, hey, es ist eigentlich ganz toll hier, und so, dann hat es ein ganz anderes Gewicht. Mhm. Irgendwie muss ich an Verona Feldbusch denken. Was? An die habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Die heißt ja auch Pot unterdessen so. Immer noch. Ja, aber ich hab mir überlegt, welche Schauspielerin wohl eine ähnliche Wirkung aufs deutsche Volk hätte. Ah. So, ich weiß gar nicht, ob ich die als Schauspielerin bezeichnen würde. Nein, aber keine Ahnung, ich habe tatsächlich erst die Tage was über sie gelesen. Aber ja, ich glaube, kann man nicht vergleichen. Also deshalb wird Chwer auch gebeten, dann in einer öffentlichen Radioübertragung zu berichten, dass sie freiwillig nach Nordkorea ausgewandert ist, ja, um sich da in die Obhut des großen Führers zu begeben. Mhm. Sie hat da natürlich keinen Bock drauf, klar. Aber sie denkt so ein bisschen drüber nach, weil das wäre ja eine Möglichkeit, dass sie der Familie zu Hause, die ja überhaupt nicht wissen, was abgeht, signalisiert, dass sie zumindest noch am Leben ist. Ja. Das, also sie denkt da gerade drüber nach. Und gerade in dieser Zeit, wo sie drüber nachdenkt, droppt aber dann Kim Jong-il bei so einem gemeinsamen Filmeabend, droppt er, dass bald auch Shin Sang-ok hier ankommen wird und dann werden sie alle gemeinsam den nordkoreanischen Film irgendwie besser machen und dann ist sie ganz so, oh, what? Und so, krass, kann das sein. Ja, das ist so ein bisschen ihre Backstory. Jo. Ich weiß nicht, wie klar euch das ist, aber so diese Verschleppungen nach Nordkorea sind häufig ein Ding. Ja, heute jetzt glaube ich nicht mehr so krass, aber durch die Geschichte gab es das sehr, sehr häufig. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Teil der westlichen Propaganda ist. Das kann natürlich sein. Chwer lernt tatsächlich also sie wird dann irgendwann in so ein Waldhütchen irgendwann mal umgesiedelt und da lernt sie dann auch andere kennen wie sie, die halt auch von irgendwoher verschleppt wurden. Ne? Aber jetzt als sie mit ihrem Mann wieder zusammen oder davor? Nee, noch davor tatsächlich, okay. Kurz davor noch. Und also es gibt super viele Geschichten dazu, die Zahlen sind schwer. Japan zum Beispiel erkennt an, dass zwischen 77 und 83 17 Bürgerinnen und Bürger gekidnappt und nach Nordkorea verschleppt wurden. Nordkorea gibt aber nur 13 davon zu. In Wahrheit sind es wahrscheinlich Hunderte. Aus Südkorea wurden allein schon im Krieg 80.000 Männer, Frauen, Kinder verschleppt, wobei nach dem Waffenstillstand die Zahlen zurückgehen, aber meistens nicht die Menschen. Aber sind es dann Spezialisten? Oder warum entführt man jemanden? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also während des Kriegs sind es dann oft irgendwie Zwangsarbeiter mitunter, ne? Es wird dann aber lang noch weitergemacht, da sind es dann oft Sklaven, ja, mehr oder weniger, also auch Zwangsarbeiter, aber auch Journalisten, intellektuelle Studierende, die man halt für irgendwas gebrauchen kann oder die man irgendwie aus dem Weg haben will. Mhm. Diplomaten, Menschen aus anderen Nationen kommen irgendwie auch noch dazu und später nimmt das Thema nochmal mehr Fahrt auf, so in den 70ern und da steckt aber meistens gar keine so krasse Überlegung dahinter, sondern eher so eine günstige Gelegenheit. Also, war gerade da, habe ich mitgenommen. Ja, Kim Jong-il hat nämlich im Studium nicht so viel aufgepasst wie im Kino und er hält wahnsinnig viel von so Cloak-and-Dagger-Operationen, ne? Wie bei James Bond, so jemanden Ding über den Kopf und mitnehmen. Das findet er ziemlich gut. Von so Spitzfindigkeiten in der Politik hält er jetzt nicht so viel. Okay. Ja, das vielleicht noch so ganz kurz. Also, wir waren ja bei Shin und Chwer, die jetzt wieder vereint sind. Die wohnen jetzt zu zweit in einer pervers großen Villa mit 5 Bediensteten, müssen aber regelmäßig zu diesen komischen Partys gehen. Aber hat man ihnen denn jetzt unterdessen mal gesagt, was sie tun? Ja, oder? Noch nicht so ganz. Weil ich meine, es ist ja jetzt schon fucking 5 Jahre her. Noch nicht so ganz klar. Okay. Sie haben jetzt erstmal noch ein bisschen, die sind jetzt quasi frisch vermählt, ne? Und die kriegen jetzt so ein bisschen Schonfrist erstmal. Die dürfen dann auch so eine Rundreise durchs Land machen, so Honeymoon mehr oder weniger. Also sie dürfen wirklich 6 Monate lang durch die Gegend fahren, um auch das Land und die Kultur und die Leute so ein bisschen kennenzulernen. Denn die sind natürlich auch vorbereitend, wenn die dann das filmisch irgendwie aufbereiten sollen. Ne? Müssen sie sich ja. Aber es ist noch nicht so ganz klar, warum. Aber sie dürfen jetzt da ein bisschen rumreisen. Shin findet jetzt natürlich das irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig und strange, aber er merkt auch, dass er es ganz cool findet, sich mit Kim Jong-il über Filme zu unterhalten. Also der kennt sich halt wirklich aus, der steht auf James Bond auf Freitag den 13. auf First Blood, das ist die Filmadaption zu Rambo. Ja. Die Shin eigentlich hatte machen wollen, bevor er gekidnappt wurde. Und der ist also in der Zwischenzeit, den amerikanischen Rambo in der Zwischenzeit noch gar nicht. Ah, wurde der jetzt gedreht, während er, also in den vergangenen 5 Jahren ist der entstanden, dieser Film, den er eigentlich hätte machen wollen. Super spannend. So. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das so eine bekannte Romanvorlage vorher war. Ja, weiß ja auch nicht, wie bekannt die war, aber in so Filmkreisen ging das halt rum irgendwie, okay. Ne, dass da ein Drehbuch dann irgendwie gemacht wird. Naja, also eigentlich sind wir jetzt in dieser Honeymoon-Phase, ja. Sie dürfen tatsächlich in der Zeit auch in Kims private Filmsammlung. Das ist ein Hochsicherheitsgebäude im Herzen von Pyongyang. Die illegalen Raubkopien. Da sind 15.000 Filmrollen drin. Das ist die größte private Sammlung der Welt, ja, in einem Land, in dem Menschen erschossen werden, wenn sie ausländische Zeitungen lesen. Also vor allem, was das Platz braucht. Also ich meine, das wäre eine 15.000 Blu-ray-Sammlung, wäre ja schon riesig. Und Shin ist neben dem Dear Leader der einzige, also Shin, ich denke, diese Namen. Ich denke, das sind die drei einzigen im ganzen Land, die, wann immer sie möchten, in dieses Archiv gehen dürfen und sich da Filme aussuchen und sich die ansehen. Das, das finde ich unglaublich krass. Und das nutzen sie jetzt dann auch. Also die schauen sich jetzt erstmal alle nordkoreanischen Filme an, die bis dahin produziert wurden. 120 Stück. In nordkoreanischen? Ja, nordkoreanischen. Aber die sind ja alle Propaganda. In drei Monaten. Das machen die freiwillig. Nein. Ja, doch. What? Okay. Doch auch. Naja, ich glaube, ihnen ist jetzt dann schon, auch wenn es Kim Jong-il noch nicht so hundertprozentig klar gesagt hat, ihnen wird dann schon klar, warum sie hier sind. Ne? Es ist so relativ deutlich. Und deswegen bereiten sie sich jetzt vor, weil sie darin natürlich dann auch die Chance, da kommen wir gleich zu. Ja. Auf der Reise, die sie jetzt durchs Land machen, kommen sie auch in so, es gibt so einige wenige Läden gibt es dann doch im Land, die sind hauptsächlich für irgendwie Ausländer, die dann da in Auslandswährung irgendwie Dinge zu völlig überzogenen Preisen kaufen können. Und gammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Sie haben da irgendwie so ein bisschen Spielgeld für die Reise mitbekommen und da dürfen sie auch wirklich frei irgendwie einkaufen und sie kaufen jetzt unter anderem einen portablen Kassettenrekorder. Weil, ein Walkman. Nee, ein Rekorder, also eher ein Diktiergerät wahrscheinlich, eher okay. Sowas. Ja. Weil jetzt dann wirklich bald diese 6 Monate sind jetzt dann rum und es steht jetzt ein Arbeitsmeeting bevor mit Kim Jong-il. Da will man wissen, was er genau gesagt hat. Sie werden nach Pyongyang gebracht ins Büro, wo früher da so die Filmleute von ihm gearbeitet haben. Jetzt sind dann nur noch Shin, Choi und der Diktator. Und also das Erste, was sie jetzt machen bei diesem Arbeitsmeeting, ist erstmal dieser Führer versucht sich nochmal in so einer Art Erklärung, Entschuldigung, ja. Das weiß man jetzt relativ genau, weil da gibt es tatsächlich dann jetzt auch diese Tonaufnahme, was schon ganz cool ist. Die aber illegal aufgenommen natürlich, wurde. Natürlich, natürlich. Also er erklärt jetzt, dass das Land in vielen Belangen so ein bisschen hinterher hechelt, ja. Also nur er darf natürlich sowas sagen, das dürfte jetzt kein anderer sagen. Aber er erklärt ihnen jetzt tatsächlich zum ersten Mal so richtig, warum er sie dringend braucht, ja. Und die beiden spielen die Rolle ihres Lebens, indem sie ihm zustimmen, indem sie ihm versprechen, das alles zu machen, indem sie Ideen beisteuern, indem sie begeistert sind von dem, was er sagt. Ja. Frau ist allen sehr gehorsam. Und Kim, das ist ja dann oft so, ne, dass sich jemand dann so auch so eine Welt zusammenbaut im Kopf. Ne? Und für Kim ist es so, er hat Shin beobachtet und mitbekommen, dass der als Regisseur super, super am Struggeln ist, dass er nirgendwo einen Fuß auf den Boden mehr kriegt, dass er keine Filme mehr machen darf, dass er irgendwie um die ganze Welt reist. Aber er schätzt ihn. Und er holt ihn jetzt quasi so ins Land, genau, um ihnen eine zweite Chance zu geben, ja. Und das mit dem Knast, ja, okay, das war irgendwie so ein bisschen ein Missverständnis, ja, sorry. So. 5 fucking Jahre. Das Problem in Nordkorea mit den Worten von Kim Jong-il ist, weil die Menschen alles bekommen, was sie brauchen, strengt sich keiner an. Das merkt man vor allem beim Film. Ja, ihr könnt ihm folgen. Er ist tatsächlich erstaunlich offen und selbstkritisch, was irgendwie schräg ist, aber er bittet, das muss irgendwie alles unter uns bleiben. Und wenn es irgendwie öffentlich wird, müssen sie immer sagen, dass sie freiwillig hier sind. Also, unter uns bleiben triggert mich. Ist es auf YouTube einhörbar? Ist eine interessante Frage, ob sie diese Aufnahmen auch nach draußen geschafft haben. Weil, ja, kommen wir auch gleich zu. Also, Kim, jetzt der Plan. Die beiden sollen ein Studio öffnen. Geld spielt keine Rolle. Sie müssen sagen, was sie brauchen und sie bekommen es. Er wird sich nicht einmischen, außer am Anfang bei der Themenauswahl. Da will er involviert sein. Der Führer ist perfekt. Was den Rest des Films angeht, will er sich raushalten. Aber zusätzlich zu diesem Megakonstrukt, was eh schon existiert. Im Prinzip. Aber sie dürfen jetzt nochmal bei Null ihr eigenes Ding machen, aufbauen. Die einzige Bitte, die Shin hat, ist, dass das Studio seinen Namen tragen darf. So, weil er ja irgendwie doch ein renommierter Filmemacher ist. Und das ist super ungewöhnlich, weil Credits gibt es nicht. Ne? Es gibt keinen Abspann. Das ist total ungewöhnlich. Deswegen wundert sie ihn auch, dass Kim Jong-il ihm auch diesen Wunsch gewährt. Er sagt ganz klar, fein, Du kriegst, was du möchtest. Du bist der Geschäftsführer und Tschwe, die Vizegeschäftsführerin sozusagen. Also. Krass. Sehr, sehr krass. Er lässt ihn auch wirklich, also er sagt es nicht nur, ne? Er lässt ihn wirklich freie Hand. Er will der Welt zeigen, dass Nordkorea im Grunde a force to be reckoned with, ja, also dass man das auf dem Plan haben muss, wenn es um Filme geht. Er stellt ihnen 2 Millionen Dollar Budget fürs erste Jahr in Aussicht, mit mehr, wenn sich der entsprechende Erfolg einstellt. Es gibt keine Arbeitslast ist kostenlos. Gibt keine Vorgaben, wie sie das Geld ausgeben. Ja. Yeah. Ja, also das habe ich immer nicht ganz verstanden, wo dann das Geld wirklich hinfließt, aber oft kaufen die dann, glaube ich, Sachen auch im Ausland und so, ne? Wenn die halt Material brauchen und Dings, das kostet am Ende des Tages schon was, aber im Land gibt es im Grunde. Aber darf jetzt nicht Klaus Kinski einfliegen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest mal drüber nachgedacht hätten, ja. Es gab jetzt auch so einen, der vorher so diesen Job hatte, des Chefs von diesem ganzen Filmwirtschaft. Der wird jetzt so ein bisschen zum Handlanger degradiert. Das findet er ein bisschen doof. Warum das aber spannend ist, weil der mischt sich jetzt immer ein, wenn Shin irgendwie die Kamera in die Hand nimmt, wenn sie eine Einstellung drehen. Der weiß es immer besser, ja. Und das ist so ein Machtspiel. Ja? Mhm. Er ist halt super unzufrieden, dass er degradiert wurde. Und der macht das eine Weile und dann lässt Shin die Situation wirklich eskalieren, okay. Und checkt halt mal, wo er steht. Wo der Chef. Und tatsächlich schlägt es in seine Richtung aus. Also der Kim Jong-il pfeift dann seinen anderen zurück. Okay. Und damit ist schon klar, dass die hier wirklich, dass die wirklich freie Hand haben jetzt, was Film angeht. Es wird jetzt noch kurioser, denn die beiden dürfen sogar das Land verlassen. Also nur auf diese Seite des Eisernen Vorhangs. Ja, also alles, was irgendwie Ostblock ist, alles, was irgendwie kommunistisch ist. Also natürlich dürfen sie nicht einfach in den Westen, aber sie können zum Drehen nach Budapest, nach Moskau, nach Ostdeutschland. Es kommen immer Leute mit, klar. Sie fliegen aber immer erster Klasse. Sie haben immer einen Haufen Bargeld als Reisekasse dabei. Das ist ziemlich abgefahren. Und Shin will jetzt tatsächlich seine Arbeit gut machen. Also seine Denke ist, wenn er jetzt hier wirklich abliefert, dann erhöhen sich die Freiheiten, die er kriegt. Und dann kann er irgendwann zur Flucht ansetzen. Aber also ich hätte ja gemutmaßt, dass er halt jetzt hier Leni Riefenstahl-mäßig Propagandafilme drehen soll. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist international oder zumindest Sowjetunions Appraisal. Im Prinzip ist das nicht das Ziel, tatsächlich, genau. Ja. Yeah. Kim hat festgestellt, dass die Propaganda, so wie sie es bisher machen, nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert, ja, dass das irgendwie sich abnutzt. Ja. Alle Filme sind gleich, das kann international, erreicht das gar nichts. Und er hat jetzt ganz klar die Welt im Fokus. Ja. Er will, dass sie ernst genommen werden, im Grunde. Der kommt mir ein bisschen vor wie so ein kleiner Junge, ja, den keiner ernst nimmt. Und der sich dann so, aber ich will aber, dass ihr mich alle ernst nimmt. Und so kommt er mir ein bisschen vor. Ja, so 2 Millionen. Shin sieht die Chancen, die er damit jetzt hat. Okay, also wenn ich jetzt hier gut abliefere, dann wird sich irgendwann eine Chance zur Flucht ergeben. Aber er ist natürlich auch ein bisschen verbrannt schon, was das angeht. Er wird nur, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass es klappt, wird er versuchen zu fliehen. Also das ist klar. Seine Frau oder seine Ex-Frau, nee, jetzt wieder Frau, die würde in Ostberlin, da sehen sie irgendwie die amerikanische Botschaft, sie würde einfach losrennen. Aber er nur, wenn er sich wirklich sicher ist. Aber er kann jetzt die Reisen schon mal nutzen, um einen Freund aus Japan zu kontaktieren und dem kann er mal diese heimlichen Aufnahmen, die er gemacht hat, zustecken, so ein bisschen als Versicherung. Also er möchte, dass er die nicht veröffentlicht, sondern dass er die aufhebt. Das war auch schon ganz schön gefährlich. Dass wenn jetzt, ich meine, die machen ja jetzt dann Filme, ne? Das heißt, die Welt wird erfahren, dass die in Nordkorea, dass die noch leben, dass die noch da sind, dass die in Nordkorea sind. Also sie schauspielert, aber er regisseurt. Genau. Okay. Und jetzt ist so ein bisschen das Ding, dass es ja jetzt so aussieht, als wären die übergelaufen unter Umständen. Mhm. Das ist ja auch das, was sie in Interviews erzählen und so weiter. Was sie auch erzählen sollen. So. Genau. Und deswegen gibt er jetzt diese Aufnahme an seinen Freund und sagt so, also wenn es irgendwie hart auf hart kommt, können wir damit beweisen, dass wir nicht übergelaufen sind. So, das ist so der Wert in dieser Aufnahme. Mhm. Und er nimmt sich jetzt, um wirklich dieses Filmprojekt anzugehen, ein sehr sportliches Unterfangen vor. Von Oktober 83 bis April 84 will er einen kompletten Film in diesem neuen Studio produzieren, was sehr kurzer Zeitraum ist, wenn man bedenkt, dass die Nordkoreaner sowas wie Stress nicht kennen. Ja? Was heißt das? Naja, denen wird alles gegeben, deswegen sind die faul und so, ne? Das meinte ich schon so, ne? Die kennen das. Die crunchen das jetzt nicht für den Computer. Genau, die kennen das nicht. Okay. Ja, das sowas ist da nicht. Und sie planen aber, dieses Studio irgendwie so auszubauen, dass sie dann bald 20 Filme im Jahr drehen können. Mhm. Ja, und das mit irgendwie 200 Leuten. Also Nordkorea hat früher mit mehreren tausend Leuten nur 10 pro Jahr geschafft. So zum Vergleich. Der Film, den sie jetzt angehen, heißt Emissary of No Return. Sagt ihr nichts? Nee, sagt mir, glaube ich, ist jetzt nicht so bekannt. Der basiert angeblich mal wieder auf einer Geschichte, die Kim Il-sung als junger Guerillakämpfer verfasst hat. Und das ist so, dass, okay, da hat sich jetzt bei der Auswahl des Themas, hat sich jetzt der Führer mit eingemischt. Das ist auch so ein bisschen so eine sichere Bank, ja, so dieses Projekt zu machen. Das für ein erstes Projekt ist das schon mal ganz gut. Aber Sie können jetzt schon mal so ein bisschen checken, ne? Der Film soll in Den Haag spielen, aber das ist jetzt außerhalb ihres Zugriffsbereichs. Also Sie dürfen nicht nach Den Haag. Ja, aber weshalb will man denn das in Den Haag spielen lassen? Naja, weil das ist die Geschichte halt so, da geht es auch um irgendwie einen Diplomaten und der reist halt auch und eigentlich ist es in Den Haag angesiedelt. Sie drehen jetzt aber zumindest irgendwie im Ostblock, ich glaube in Budapest, da bauen sie irgendwie dann halt so die Stadt in Teilen nach und so. Also sie sind schon sehr, sehr viel unterwegs jetzt auch für dieses Filmprojekt, nur halt nicht auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Und jetzt passiert was, ja, ein bisschen Merkwürdiges. Also Shin hat seit Jahren jetzt mal wieder eine Kamera in der Hand. Und er findet es geil. So, er hat eine lange, lange Durststrecke. Er ist jetzt wieder in seinem Element. Ja. Er kann jetzt wieder irgendwie Filme machen. Er dreht tatsächlich so viele Szenen, wie es geht, selbst. Also hat er zuletzt gar nicht mehr gemacht, irgendwie als er Filme gemacht hat. Aber er findet jetzt wieder richtig Gefallen an seinem Job. Und naja, dass er und seine Ex-Frau, dass die sich wieder verlieben, das habe ich ja schon ein bisschen auch angedeutet, ne? Dass die merken jetzt auch über die Zeit, wo sie zusammen arbeiten, dass früher war alles nicht so schlecht, dass die Flamme nicht komplett erloschen war. Ja. Was aber viel wichtiger ist, dass jetzt die Welt natürlich bemerkt, okay, hier die beiden sind nicht irgendwie verschwunden, die sind nicht irgendwo, keine Ahnung, durchgebrannt oder Schlimmeres, sondern die sind da. Also das ist natürlich was, das muss man irgendwie jetzt öffentlich adressieren. Ja, also da wird es jetzt dann auch irgendwie öffentliche Erklärungen geben und gerade wenn so ein Film rauskommt, gibt es ja auch immer Pressekonferenzen. Jetzt für den Moment reicht es, dass die beiden im Ostblock unterwegs sind und bei jeder Gelegenheit sagen, dass sie das alles freiwillig tun. Und Kim gibt ihnen auch relativ schnell immer größere Freiheiten. Also erstmal kriegen sie noch irgendwie neue Mercedes irgendwie geschenkt als Dankeschön, weil sie sich so einsetzen. Dann, aber die drehen immer noch den ersten Film. Die drehen immer noch den ersten Film. Okay. Dann dürfen sie aber in Osteuropa, sollen sie jetzt sich nach einem Headquarter für die neue Filmfirma umschauen, weil man dann natürlich denken würde, dass das wirklich alles freiwillig ist, wenn der jetzt nicht aus Korea raus arbeitet, sondern wenn der jetzt zum Beispiel aus Ungarn raus arbeitet. Mhm. Ja, macht einen ganz anderen Eindruck. Und das ist jetzt natürlich schon nicht schlecht. Also da steckt eine große Chance drin. Denn was sie eigentlich anpeilen ist, dass sie nach Wien gelangen. Wien hat so einen neutralen Status irgendwie so ein bisschen. Also Wien ist unabhängig gewesen. Das war auch so eine Drehscheibe für Spione aus dem Osten und im Westen. Das war irgendwie so eine Abmachung, dass die, ich weiß nicht mehr genau, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber dass die irgendwann von den Besatzermächten wurde das irgendwie unter der Bedingung dürfte das wieder irgendwie eigenverantwortlich sein, dass die sich nicht dem Osten oder dem Westen irgendwie anschließen, sondern dass die neutral bleiben, Österreich. Heißt also, The Third Man, dieser Agentenfilm? Ja, genau. Aber das war mir nie bewusst, dass das ein offizieller Status von Wien war. Das ist ja krass. Ich glaube, Österreich so an sich so war neutral. Ja, das war irgendwie der Deal, ja, dass die neutral bleiben. Und deswegen gab es ganz viele Spione, weil man da gut von Ost nach West konnte. Und da haben sich auch ganz wirre Szenen abgespielt. Kommen wir gleich noch drauf. Und ihr Ziel wäre jetzt so ein bisschen, dass sie nach Wien gelangen, weil sie da Chance haben, in den Westen zu kommen. Also da wollen sie hin. Und Ungarn ist schon mal ganz spannend, weil Ungarn und Österreich ist ja jetzt auch sehr nahe beieinander. Ungarn lässt tatsächlich Leute ohne Visa ins benachbarte Österreich. Also Ungarn ist schon mal guter erster Schritt. Österreich wäre der zweite Schritt und dann müssen sie gucken, wie sie dahin weiterkommen. Kim lässt jetzt auch die beiden Geiseln tatsächlich per Brief mit ihren Familien kommunizieren. Also über Bande, über so eine Hilfsorganisation und alles natürlich unter Aufsicht, ja, was die da irgendwie reinschreiben und so. Aber er lässt sie jetzt auch wirklich Kontakt aufnehmen zu ihren Familien. Und Shin versucht jetzt hauptsächlich irgendwie das zu nutzen, damit seine Kinder irgendwie aus der Schusslinie kommen, am besten auch aus Südkorea raus. Ja. Also er würde gern seinen adoptierten Sohn irgendwie nach Amerika weiterschicken oder sogar weiter veradoptieren, glaube ich. Weil er auch den südkoreanischen Regierungen nicht traut, wirklich. Weiter veradoptieren. Also möglichst weit weg. Südkorea wird jetzt dann auch der General Park dann erschossen beim Trinkgelage von seinem Geheimdienstchef. Auch eine ganz kuriose Geschichte. Also die Lage ist auch nicht stabil in Südkorea. Am 13. März 1984 meldet Shin an Kim Jong-il, dass der Film sogar früher fertig ist als geplant. Also sie haben sich eh schon ein sportliches Programm vorgenommen, schaffen es aber sogar noch schneller. Und deswegen gibt es jetzt dann 3 Tage später sofort die erste spezielle Sondervorführung in der Parteizentrale. Also jetzt nicht mehr chronologisch drehen. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Aber das ist auch inhaltlich, ist ein Film, wie ihn hier noch nie jemand gesehen hat. Ja? Es ist zum ersten Mal ein nordkoreanischer Film mit Szenen aus dem Ausland. Mit internationalen Schauspielern, aber mit koreanischer Tonspur. Da war so die. Da war die wirklich internationale Grenze. Schauspieler dann dahin. Ah, okay. Ja, in Osteuropa haben sie dann irgendwie Schauspieler verwendet. Es gibt zum ersten Mal Credits in dem Film. Gab es vorher auch nicht. Also da steht tatsächlich Direktor Choi Eun-hee under the general direction of Shin Sang-ok. Es stand wahrscheinlich auf Koreanisch, da nicht auf Englisch, aber so habe ich es in der Quelle gefunden. Und nach dem Film gehen die Lichter an und Kim Jong-il rastet komplett aus. Vor Freude. Also ist fantastisch, sagt er. Fast wie ein europäischer Film. Großer Applaus. Wenn der Film erscheint, flüstert Kim Shin zu, werden ein Haufen Leute ziemlich neidisch sein. Es ist schön, wie er an meinen Lippen hängt. Ich finde es großartig. 1984, gut 5 Jahre nach ihrem Verschwinden, stehen Shin und Choi also wieder im internationalen Rampenlicht. Aber jetzt, bevor das mit dem Film richtig losgeht, kommt jetzt wirklich erstmal die Nachrichten, ja, denn der japanische Freund hat jetzt dieses Tape doch an die Medien geleakt. Alle wissen jetzt von der Entführung, was natürlich jetzt für die ziemlich prekär ist. Aber ist ja nicht so clever von dem Freund jetzt, oder? Ja, denn jetzt wird Kim Jong-il erfahren, dass sie ihn heimlich aufgezeichnet haben. Und dass sie nicht auf seiner Seite sind. Also tatsächlich, Shin bangt jetzt nach der Vorgeschichte, die er hat, um sein Leben. Er geht nicht davon aus, dass er jetzt noch ein drittes Mal irgendwie, dass ihm nochmal verziehen wird sozusagen. Aber er denkt sich ja, wie sagt man, wenn man den Frosch zum Morgen, zum Frühstück schlucken, man schluckt die Kröte gleich am Anfang, das ist so ein Ding. Weißt du es, Philipp? Oder so Zeitoptimieren. Man muss die dickste Kröte gleich zu Beginn schlucken oder so. Gibt so ein Sprichwort, aber ich krieg's gerade nicht hin. Es funktioniert nur im Koreanischen. Also er ruft tatsächlich sofort bei Kim an, als er erfährt, dass das irgendwie in der Presse ist, weil er weiß, okay, ich bin sowieso ein toter Mann, also gehe ich lieber offensiv mit der Situation um. Und wieder erwarten bleibt Kim Jong-il aber ziemlich cool. Was Shin nämlich nicht weiß, auch Kim Jong-il lässt jedes Gespräch aufzeichnen. Das macht es ja nicht besser. Doch. Dass sie ihn verraten haben. Weil der geht jetzt davon aus, dass jemand aus seinen Reihen das Band an die westlichen Medien gegeben hat. Also entweder das ist die wahrscheinliche Theorie. Es gibt noch eine zweite Theorie. Die zweite Theorie besagt, dass Kim Jong-il die Wahrheit kennt, dass es aber seinen Stolz runterschluckt, weil er sieht, was für einen großen Nutzen dieses gekidnappte Ehepaar für ihn haben kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich die Variante 1. Aber sie sollen jetzt ganz schnell diesen Film rausbringen, sie sollen ganz schnell ein Büro in Osteuropa eröffnen, sie sollen ganz schnell eine Pressekonferenz in Belgrad machen. Kriegen wir noch ein Kind und dann wird alles gut. Und sie sollen die Wahrheit verkünden, ja. Und ja, es kommt tatsächlich zu dieser Pressekonferenz, es kommen nicht wahnsinnig viele Reporter und die da sind, denen fällt es unglaublich schwer, diese Lügengeschichte zu glauben. Immerhin hat Shin, als Choi seine Frau verschwunden ist, hat er einen riesen Wirbel veranstaltet. Ja? Also er hat irgendwie nach seiner Ehefrau gesucht, hat allen davon erzählt, hat bei der Presse irgendwie rumgefragt. Also das hat ziemlich einen Medienrummel damals verursacht. Und die Cover-Story ist, dass die beide vor 5 Jahren gemeinsam untergetaucht sind irgendwie. Und das ist einfach unglaubwürdig. Also keiner glaubt diese Story. Und es glaubt auch auf der anderen Seite aber niemand, dass jemand wie Kim Jong-il, der ist ja wahnsinnig daran interessiert, dass die westliche Welt eine gute Meinung von ihm hat, ne? Oder dass sie ihn irgendwie anhimmeln. Oder. Aber nein, warum denn? Der ist wahnsinnig interessiert, dass die östliche Welt ihn gut findet, oder? Die westliche ist ihm doch. Nee, der will schon. Der will schon angehimmelt werden. Okay. Ja? Und von allen. Keiner glaubt jetzt, dass so jemand die zwei so berühmte Figuren entführt und sie dann 5 Jahre lang nicht benutzt, sozusagen. Also das scheint auch unglaubwürdig. Also keiner weiß eigentlich, was gerade... Ist aber auch Bullshit. Keiner weiß, was sie glauben sollen. Yeah. Irgendwie ist die Situation super strange. Ja. Yeah. Dieser Emissary of No Return hat einige interessante Auswirkungen. Die Menschen in Nordkorea sehen zum ersten Mal in ihrem Leben Filmszenen von jenseits der Landesgrenzen und sie merken, dass das nicht die Hölle ist, die immer wieder ihnen vorgezeichnet wird. Kim Jong-il reicht außerdem den Film bei Filmfestspielen ein, unter anderem in der Tschechoslowakei. Das klingt mickrig, aber das ist ein sehr bedeutendes Event dieser Art im Ostblock. Und da fahren im Juli 1984 Shin und Choi zur Aufführung hin und tatsächlich geht der Film erstmal unter. Ja? Die anderen haben alle Poster und Marketingstrategien und keine Ahnung. Und die Koreaner haben gar nichts, weil zu Hause sehen den Film 15 Millionen Menschen am Eröffnungswochenende, weil sie müssen. Ja? Also die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass man das irgendwie bewerben müsste. Ja? Mhm. Abgefahren, der Film kriegt trotzdem den Preis für die beste Regie. Und in dem Fall kriegt den tatsächlich Choi, weil sie in den Credits zuerst genannt ist. Aber also, kann man den Film sehen auf YouTube? Also den Film gibt's, den findest du auf der IMDb und so weiter. Also den kann man sehen, würde ich sagen. Diese Erfolgswelle spült die beiden jetzt dann bis auf ein Filmfestival nach London. Also sie fliegen tatsächlich nach London. Und da dürfen sie jetzt hin. Ja. Da ist ja zum Abhauen relativ einfach. Und sie wittern jetzt auch hier tatsächlich ihre Chance zur Flucht. Aber sie rechnen nicht mit den Vorbereitungen, die der Führer für diese Reise trifft. Also der schickt erstmal so ein Sonderkommando eine Woche früher dahin, die alles vorbereiten. Und dann kommen sie mit 40 Bodyguards nach London. Rund um die Uhr sind Leute um die rum. 40? Ihnen wird sofort nach der Einreise der Pass von denen abgenommen. Und sie sind quasi nur in einem Hotelzimmer umringt von diesen Leuten. Oder in einem großen Bus, wo sie alle zusammen zum Filmfestival fahren. Also sie sind nie alleine. Und tatsächlich, dieses Filmfestival, da wäre ich so gerne dabei gewesen. Es muss ein riesen Trubel gewesen sein, wie eine Zirkustruppe, müssen die da durchmarschiert sein, weil die auch gar nicht wissen, wie so das mit den Reihen und Sitzen und Nummern und Plätzen und so funktioniert in dem westlichen Kino. Also die haben da einen riesen Radau veranstaltet, haben während den Filmen immer reingerufen, weil man das wohl so macht in Nordkorea. Also ein riesen Heckmeck. Und dann eigentlich sofort danach werden sie wieder in den Flieger gesetzt und wieder heimgeschickt, weil eigentlich haben sie auch nur für einen Tag ein Visum. Also ja, theoretisch wäre das ihre Chance zur Flucht gewesen, aber irgendwie praktisch hat sich's nicht ergeben. Es gibt doch die 47 Ronin. Ja. Das ist die 40 Bodyguards. Die 40 Bodyguards. Ein so ein Ding ist noch, dass sie jetzt heimlich, in Budapest haben sie etwas mehr Bewegungsfreiheit, da können sie sich tatsächlich heimlich einmal von den Dreharbeiten davon stehlen und in einer Kirche heiraten. Das machen sie jetzt wirklich nur für sich, ganz, ganz heimlich. Moment, total romantisch. Welche Konfession gehören dir an, oder? Die sind nicht christlich und die verstehen auch die Sprache nicht, aber die finden es irgendwie cool und feierlich und deswegen gehen die da hin und lassen sich von dem, ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Trauung, das ist keine Trauungszeremonie. Aber die gehen zu dem Pfarrer hin und lassen sich, glaube ich, segnen irgendwie so. Okay. Ach und stimmt, habe ich fast vergessen. Eine der Frauen, die Choi in dem Wald, in dieser einen Hütte, wo sie da eine Weile wohnt, da geht sie mal spazieren und trifft andere Frauen, die auch entführt wurden. Und eine davon ist katholisch und die tauft sie tatsächlich. Also sie ist dann mehr oder weniger, ist ja alles nicht offiziell, aber sie ist ja mehr oder weniger katholisch und deswegen kommen sie dann, glaube ich, auf die Idee, in diese Kirche zu gehen. Okay. Aber ich glaube, ich habe durch die Sommerpause nie erzählt, dass ich glaube, dass ich jetzt russisch-orthodox bin. Ist das so? Aber ich bin nämlich, ich habe bei uns in einem See gebadet und gleichzeitig war eine, wie ich vermute, russisch-orthodoxe Taufe. Und du wurdest aus Versehen collateral ich war damage. Gleichzeitig im Wasser im September, wie dann quasi es passierte. Oh, so. Oh. Tada. Tada. Es kommt jetzt tatsächlich so, wie Shin sich das ein bisschen erhofft hat. Er darf immer freier sich bewegen. Ja, dieser Erfolg, den dieser Film hat, lockert seine Fesseln. Er soll jetzt sogar tatsächlich nach Westeuropa alleine reisen, damit es so aussieht, als wäre er nicht gegen seinen Willen unterwegs. Tatsächlich wird er aber da zur Sicherheit immer seine Frau einbehalten. Naja, dann wieder als Geisel, ne? Ja, aber man muss schon die Frage stellen, dass wenn er jetzt doch verliebt ist und die Frau seines Lebens bei ihm ist und es ihm an nichts mangelt, ob er dann wirklich so sehr noch fliehen will. Das ist ja das Schräge eigentlich, ne? Dass die ja irgendwie, also er macht den Job, den er liebt, er hat unbegrenzte Mittel, also, er lebt im Luxus. Das würde ich mir jetzt schon langsam überlegen. Es ist schon ein bisschen schräg, ja? Seine Kinder aber, dann halt noch irgendwo so. Ich glaube trotzdem, dass Freiheit einfach so ein großes Gut ist. Aber wo ist dieser Punkt? wo ist dieser Punkt, wo es kippt? Ja, da kann man schon mal überlegen, den? Jetzt zumindest so. Ich finde das super spannend. Und naja, Kim hat super große Pläne. Die nordkoreanische Wirtschaft, die ist gerade so ziemlich am Abflauen. Und wenn die jetzt aber mehr erfolgreiche Kinostreifen als Exportgut hätten, dann könnten die ganz viele Fliegen mit einer Filmklappe schlagen, sozusagen. Chapeau. Danke. Deswegen soll Shin jetzt ein Büro in Wien eröffnen. Und das ist jetzt ja geil, weil das ist ja das, wo er hin will. Ne? Und er kriegt einen Koffer voller Bargeld, damit er dort ein Konto aufmachen kann, und wird tatsächlich losgeschickt. Und Shin ist weiter fest gewillt, jetzt mitzuspielen und seinem Entführer möglichst zu gefallen. Also so lange, bis die Gelegenheit perfekt ist. Das ist schon nach wie vor der Plan. Aber immerhin kann er in der Zwischenzeit machen, was er liebt. Ja, er kann Filme machen. Und mit seiner Frau rummachen. Und er hat immensen Erfolg in Nordkorea. Die Menschen, die gehen ja da sonst eigentlich gezwungenermaßen ins Kino. Ja, das sind alles Cineasten, die sehen alle Filme, die erscheinen, aber es ist alles gezwungen. Jetzt gehen die freiwillig hin und immer wieder, auch in den gleichen Filmen. Sie lieben Shins Filme, weil die nicht doof Märchen wieder coin, sondern weil sie die Welt zeigen, naja, wie sie denken, dass sie ist. Mhm. Und unfassbar. Es gibt dann Bilder aus der weiten Welt, es gibt nackte Haut, es gibt mitreißende Musik. Das so in der Form, ich meine, Kim hat das schon für die Verhältnisse damals sehr, sehr gut gemacht, aber das ist nochmal ein anderes Level. Ja? Und die Leute lieben es. Sie lieben Shin, er und Choi, das sind die einzigen und ja, die einzigen, die tatsächlich, also die werden auf Bildern zu Hause bei den Leuten an die Wand gehangen. Ja, wie so Bravo-Starschnitt-Poster, müsst ihr euch das vorstellen. Quasi, naja, ein bisschen heimlicher als die Bilder von den Führern, aber im Prinzip neben den Führern. Aber hängen also die. Spätestens da würde ich mir jetzt dann Sorgen machen, weil der Personenkult ist ja auf die Herrscherfamilie ausgelegt. Ob es da nicht irgendwann mal so weit ist, dass er dann doch ein bisschen eifersüchtig wird, der Gute. Angehimmelt. Was ist denn eure Theorie, wie das Ganze ausgeht? Weil ein guter Zeitpunkt mal, wenn du schon sagst, du hast Angst um ihr Leben. Philipp, was glaubst du? Die Vermutung ist schon, dass ihnen irgendwann die Flucht gelingt. Meinst du, die kommen beide lebend raus? Wenn du so fragst, nein. Nur einer wird es schaffen. Oder ich glaube, sie finden es einfach mega geil und bleiben bis zu ihrem Tod beide da. Das wär ein geiler Turn, tatsächlich. Nee, weil ich glaube, über die Zeit hinweg werden die unzufriedener. Ich glaube, dass irgendwann er die Lust verliert oder ihm das zu blöd wird, dass sie so angehimmelt werden. Das scheint mir ziemlich offensichtlich, dass das passieren kann. Okay, ich sag's euch. Er verliebt sich in Kim Jong-il und die beiden fangen was miteinander an. Das fände ich auch super. Kim Jong-il liest Shin filmisch alle Wünsche von den Lippen. Auch wenn es ein zweischneidiges Schwert ist, weil die Menschen im Land natürlich jetzt viel von dem von außerhalb sehen. Ne? Aber wenn die wirklich halt auf der Karte der Filmschaffenden auftauchen wollen, dann muss er dieses Risiko eingehen. Wenn Shin einen Ventilator braucht, schickt Kim einen Hubschrauber. Wenn er nach Kunstschnee fragt, schickt Kim die ganze Filmcrew auf den Mount Paektu, wo Schnee oben liegt. Wenn Shin nach einem Modellzug fragt, den er mit Sprengstoff irgendwie in die Luft jagen kann, kriegt er einen echten Zug unter das Dach voll mit Sprengstoff. Unfassbar. Für den Film Salt erhält Choi den Best Actress Award auf dem Moskauer Filmfestival. Einer der prestigereichsten Preise ever in der Geschichte des nordkoreanischen Kinos. Also gerade bei ihr wird aber der berufliche Höhenflug auch begleitet von gesundheitlichen Tiefschlägen. Sie landet zwischen 83 und 86 mehrfach im Krankenhaus, unter anderem mal, glaube ich, mit Gallensteinen und so. Mhm. Sie wird dann oft ins Ausland gebracht, haben wir auch eine Folge dazu. Damit sie auch wirklich die beste medizinische Versorgung kriegt, was auch schon wieder cool ist, ja. Coole Message an die Leute im Land, ja, die ja alles haben. Wenn es wirklich ernst ist, haut ab. Und bei Shin ist auch so, dass das Alter langsam zuschlägt. Also im Feld tatsächlich während der Arbeit oft die Kamera runter. Er hat oft so Schwäche, so Schwächeattacken. Wir sind jetzt 86, nee, so schlimm ist 1960, glaube ich. 26 ist er geboren. Okay. Bis 1986 hat Shin dennoch 6 super erfolgreiche nordkoreanische Filme produziert. Also wir machen wieder große Schritte, ja, aber er spielt mit für 6 große Filme lang und mit dem 7. wird er sich endgültig in die Annalen der Filmgeschichte schreiben, produzieren, Jurassic verewigen. Park. Das ist erstaunlich nahe dran. Jetzt bin ich echt gespannt. Also was fällt dir ein, wenn ich sage Kino aus Japan für 200? Ja, ich habe tatsächlich mit Rashomon nachgeguckt, das war wirklich Akira Kurosawa. Hatte ich recht oder du? Ne, ich hatte recht. Scheiße. Aber vielleicht gibt es ja auch ein Original von Rashomon. So. Das kann sein. Ran, die sieben Samurai, das sind halt die klassischen Akira Kurosawa, ja, die man so kennt. So. Trotzdem, was fällt dir ein? Kino aus Japan für 200, dann frage ich Philipp. Naja, die ganzen Monsterfilme. Sehr gut. Godzilla. Godzilla. Zwischen 54 und 75 gab es 15 mega erfolgreiche Godzilla-Filme. 1984 erscheint der 16. Der 16. The Return of Godzilla. Der ist ein ziemlicher Reinfall. Aber es ist der erste Godzilla-Film, der mit einer nordkoreanischen Tonspur daherkommt. Oder einer koreanischen. Ich weiß nicht genau, ob Nordkorea, Südkorea, ob das zwei unterschiedliche Sprachen sind. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also tatsächlich, der Film 6,8 bei IMDb, so schlecht kann er nicht sein. Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass die nochmal unterschiedlich vertont worden sind bezüglich der Aussagen, die da drin gefallen sind. Das kann sein. Es gab ja auch bei Filmen selbst eine West- und eine Ostsynchronisation in Deutschland. Aber wirklich? Ja. Aber also meine Überlegung war eher, ich glaube, niemand im Ausland würde eine nordkoreanische Tonspur produzieren, weil das ist ja kein Markt, wenn die keine Filme importieren. Deswegen wundert es mich, dass da eine nordkoreanische Tonspur da ist. Also entweder haben die selber die produziert, nur für sich irgendwie, oder ich, was wahrscheinlicher ist, die wurde halt irgendwie für Südkorea produziert und genau. Kim hatte irgendwie die Finger da drauf. Und das ist, Kim sieht diesen Film und ist begeistert, ja. Und jetzt will Kim Jong-il eine nordkoreanische Antwort auf Godzilla. Die heißt Pulgasari, untertitelfrei übersetzt, der Eisenfresser. Ich habe mal den Film kurz von ChatGPT zusammenfassen lassen. In einem fernen Land, wo Eisen mehr wert ist als Gold, entsteht aus Reis und Lehm ein winziges Monster namens Pulgasari. Dieser metallhungrige Winzling, erschaffen von einem alten Schmied, wächst jedes Mal, wenn er Eisen verschlingt. Stellt euch vor, ein kleines Reismonster, das sich in einen riesigen, eisenfressenden Giganten verwandelt. Die Dorfbewohner, die ihre Eisenwerkzeuge vor einem tyrannischen König verstecken, finden in Pulgasari einen unerwarteten Verbündeten. Dieser kolossale Kumpel hat einen Appetit, der so groß ist wie seine Füße, und er macht sich daran, den bösen König und seine Armee zu bekämpfen. Aber Vorsicht, wenn ihr Pulgasari zum Abendessen einladet, er könnte euer Besteck verschlingen. Das klingt nach etwas, was Ed Wood machen würde. Ich bin immer begeistert, wenn du ChatGPT sagst, du darfst es auch gerne witzig machen, dann stehen so Sachen drin wie kolossaler Kumpel und Vorsicht, wenn ihr ihn zum Abendessen einladet. Humor, ChatGPT ist irgendwo zwischen brennende Mülltonne und irgendwie dadurch aber auch schon fast wieder brillant. Also tatsächlich, ich meine, die Zusammenfassung, die kannst du im Grunde so nehmen. Ich würde da jetzt 3-4 Dinge ein wenig rausstreichen und ein wenig umstellen, aber jetzt mal als Arbeitsgrundlage. Ein Kollege von mir von der Arbeit hat die Tage einen Erlebnisbericht von einer Messe veröffentlicht, die so geschrieben war, und es war dann sehr schnell, entweder, also er hat noch nie vorher was geteilt, so, entweder er hat eine extrem komische Schreibe oder er hat ChatGPT gesagt, dass er es luftig sagen soll. Und zweiteres war tatsächlich die. Okay, krass. Also hat er aber versucht zu verheimlichen, den Umstand, oder? Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Okay. Der Film ist, und das ist für Shin jetzt absolutes Neuland, der Film ist trotz aller Mittel, trotz aller Erfahrung, trotz allen Einsatzes fürchterlich. Ja, der klingt auch furchtbar. Shin macht Pulgasari in unter 12 Monaten, was jetzt noch nicht aber Sekunde, so dramatisch ist. Er jetzt, also ist der Film jetzt aus, er kam doch jetzt mit Nord, nein, er kam doch mit koreanischer Tonspur daher. Nein, Godzilla. Das ist jetzt Godzilla. Die Antwort. Das ist und, die Antwort auf Godzilla. Gut. Dann habe ich schon richtig verstanden. Genau, er dreht jetzt die Antwort auf Godzilla. Er holt sich dafür extra die Special Effect Guys aus Japan, die auch Godzilla gemacht haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie er die holt. Oder holen lässt. Naja, so ein bisschen. Es ist tatsächlich. Theoretisch könntest du ja auch sagen, du drehst in Wien und holst sie dahin. Ja, so ein bisschen ist es. Sie drehen erst in China und setzen sie dann einfach in ein Flugzeug, fliegen sie nach Nordkorea und nehmen ihnen die Pässe weg. Also, aber haben sie danach wieder heimgebracht? Erzähl mir, dass du sie entführst, ohne Entführung zu nennen oder so, ne? So ungefähr. Sie haben sie dann auch wieder gehen lassen, ja, alles gut. Glaube ich zumindest. Na, vielleicht sind sie auch verschwunden. Das war, guck mal nach, ob irgendwie die Crew von Godzilla irgendwann verschwunden ist. Und sie holen sich aber auch noch den Typen, der im Godzilla-Anzug gesteckt hat. Mhm. Ja, den braucht man auch ganz dringend. Ja. Und das aus Japan, was quasi der Klassenfeind ist. Also das ist schon ein ziemlich großes Ding eigentlich, dass das durchgeht. Ich empfehle sehr, sich Videos anzugucken von Leuten in solchen Anzügen. ich finde es fantastisch. Das spielen ja auch nicht selten Frauen, weil die einfach in der Regel nicht so groß sind und in diese Anzüge besser reinpassen. Okay. Und dann gibt es einfach eines, die spielt so ein, ich kenne den Namen des Monsters nicht genau, aber so ein vierbeiniger, dinosaurierartiges Wesen. Und natürlich macht dieses Tier dann auch so Geräusche im Film. Aber die macht sie natürlich auch bei diesem Dreh. Und es ist halt fantastisch. Sie sieht halt nichts in diesem Anzug. Das heißt, es muss jemand von außen reinrufen, stopp! So ein, wenn sie irgendwo bis zu einer Kante vorgehen soll. Und dann steht da diese Frau in diesem Gummikostüm, also klar, sie sieht nur das Kostüm, und macht dann aber halt auch ein wow, wow. Und du denkst, ja, das wird alles nachvertont, das sieht bestimmt toll aus. Aber es ist einfach super witzig. Aber es wird nachvertont, oder? Ja, ja. Okay, aber ja, ja. Du, weil der Originalton dabei ist, okay. Von jetzt Morgan Freeman. Aber das finde ich, das finde ich sehr schön. Das, weil das klingt tatsächlich mit sehr lustig. Original, wow. Aber also diese Story ist ja nichts, was ich auch nur annähernd schon mal gehört habe. So, bei Godzilla krass. Ist ja immer die hier Atomkraft und bla bla. Was ist denn, wie kommt man denn auf Eisen? Gibt es da irgendwie Folklore in Korea? Ja, wenn der Schwerindustrie so ein großes Ding ist. Ja, ja, also das wäre meine Frage. Oder wie kommt man auf diese absurde Story so? Ich wüsste nicht, dass die irgendeinen Bezug hat, aber ja, ich denke, das passt gut zu der ländlichen Realität irgendwie oder zu den Industrien, die es in Nordkorea so gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der passende Eisen. Daher, ich weiß nicht, ob das eine Folklore, ich meine, das haben sie ja auch. Okay, aber weißt du nicht. Nee, weiß ich einfach nicht, aber ja. Haben sie ja öfter auch gemacht. Aber willst du ja vielleicht auch gar nicht so spezifisch für Nordkorea haben, wenn du international Anerkennung gibst. Ja, genau. So. Wobei bei Godzilla ist ja auch so, ne? Das ist schon sehr japanisch, aber funktioniert auch international. So diesen Sweet Spot hätte man, glaube ich, ganz gerne. Aber das Film ist zäh. Also, weil alles, was sie für Special Effects brauchen, muss erst bestellt werden bei der Partei quasi und dann besorgt. Also das dauert ewig. Weil B, die nordkoreanischen Arbeiter, die nehmen Werkzeuge oder eigentlich alles bis zu Nägeln runter einfach abends mit nach Hause und bringen es nicht wieder. Und weil C, die Japaner nicht mit den Koreanern reden und auch nicht umgekehrt. Also am Ende in dem Film sehen die Szenen absolut unterschiedlich aus. Weil die verschiedenen Crews einfach weil die nicht miteinander reden. Also Japaner, Koreaner verstehen sich einfach nicht besonders gut und haben sicherlich auch sprachlich die eine oder andere Hürde. Shin könnte das ja irgendwie managen, der ist aber absolut überlastet, weil er parallel noch einen anderen Film dreht und gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist. Also Pulgasari ist wirklich Trash, absoluter Müll. Und in aber so Müll, dass es wieder geiles sehenswert ist? In Nordkorea ein Instant-Hit. Ja, Philipp called it. Und wenn ich sage Instant-Hit, meine ich, dass Menschen auf dem Weg in die Kinosäle totgetrampelt werden. Alter. Kein Scheiß. Schwerlich. Kim Jong-il findet den Film ebenfalls großartig. Er sieht sich selbst und die Partei in dem Monster, das den unterdrückten Bauern zu Hilfe eilt. Wahrscheinlich hat Shin es aber andersrum gemeint, also dass das Monster, obwohl es erst gut und hilfreich ist, immer mehr zur dauerhungrigen Zerstörungsmaschine wird, die am Ende nur durch ein Blutopfer gestoppt werden kann. Aber er wird sich nie dazu äußern, also ist vielleicht auch ganz heilsam. Okay, mit anderen Worten, okay, jetzt hast du, glaube ich, das Ende der Story etwas... Echt? Habe ich? Es gibt viele Optionen, wie das ausgehen kann nach. Ja, wie gesagt, die verlieben sich und reiten in den Sonnenuntergang auf einem Zebra. Dieses Monster, oder? Ist auch dabei. Als Shin die beiden neuesten Streifen, also den er parallel dreht und diesen Bulgasari dann in Vorabversion an den Führer schickt, lässt der als Antwort drei Lastwägen zurückschicken. Mit Rosen. Mit einem Brief, wo er aufschreibt, wie super begeistert er von diesen beiden Filmen ist und dass er den 700 Angestellten und Jin zum Dank etwas Gutes tun will, was auch immer erstmal super gruselig klingt. Aber in diesen Lastwagen werden dann ausgeladen und da steht dann tatsächlich so dieser ehemalige Chef der nordkoreanischen Filmwirtschaft steht dann da und muss diesen Brief vorlesen, diese Ladeliste und den langen Brief von Kim. Und ausgeladen werden derweil 50 Rehe, 400 Fasane, kistenweise Orangen und jede Menge andere Fressalien. Aber schon zubereitet? Nee, ich glaube nicht, aber zur eigenen Schlachtung. Dinge, die man da sonst halt irgendwie nicht kriegt. Also Fleisch gibt es da mal zu den höchsten Feiertagen. Aber die Menschen weinen vor Freude, singen spontan Loblieder auf ihren Führer. Also die sind super begeistert. Pulgasari, da ist Kim Jong-il sich sicher, ist der Film, auf den er und die Welt gewartet haben. Er soll Nordkorea endgültig fest in der internationalen Filmlandschaft verankern und den mittlerweile echt, muss man sagen, bankrotten Staat mit einem frischen Geldsegen belohnen. Also bankrott ist natürlich auch zweischneidig, ne? So die, haben ja kein Geld. Die, ja, dem Land geht's einfach super dreckig, ja. Und dieser ganze illegale Geldstrom, der ist halt, der kann langsam diesen Lebensstil nicht mehr komplett finanzieren. Also da ist, ist schon noch Geld da für Dekadenz, aber im Prinzip ist das Land bankrott. Zum Einordnen, jetzt Bulgasari 1985, das ist die Zeit von Zurück in die Zukunft. Ja? 210 Millionen im Boxoffice. Und wenn man vergleicht, dass Bulgasari in der Produktion ein Schnäppchen war, wird es auch reichen, wenn es ein bisschen weniger einspielt. Ja? So wär auch okay. Aber nach dem Film ist vor dem Film. Shin soll jetzt, während dieses ganze Veröffentlichen und so noch läuft, soll er eilig jetzt wirklich nach Berlin, um dort ein Büro zu eröffnen. Er soll einen österreichischen Co-Investor fürs nächste Projekt finden. Und das nächste Projekt ist tatsächlich eins, kommen Sie zufällig drauf, von dem Shin und Kim beide schon sehr lange träumen. Wer hätte es gedacht? Eine Neuverfilmung von Genghis Khan. Ich dachte erst Rambo 1. Ja, der ist leider zu spät. Mit einem Budget von astronomischen 16 Millionen US-Dollar. Ja, also vorhin hatten wir 2 Millionen im Jahr, jetzt haben wir für einen Film 16 Millionen. Vergleich. Das ist ja das Mitte der 80er. Star Wars 1977. Ja. Was glaubt ihr, was der Budget hatte? 11. Ich hätte jetzt tatsächlich genau du hast viel, zu lange. 16, hätte ich gesagt. Du hast zu lange. Ja. Stimmt, das wäre ein guter Vergleich gewesen, ne? Wenn ich gesagt hätte, das ist genau das Budget weniger, von Star Wars. Weniger als Star Wars, okay, krass. Nein, der Film mehr als Star Wars. Star Wars hat weniger gebraucht. So genau. Schon. Ja. Aber um ein bisschen blöd rum klug zu scheißen, auch die kochen nur mit Wasser. Ich habe die Tage gelernt, dass das Lichtschwert von Luke, warte mal, das Batteriefach von einer alten Blitzschuh von der alten Kamera aus den 40ern war. So ein bisschen, okay. So ein bisschen schaut, ja, da ist was dran. Krass. Schaut so ein bisschen so aus. Cool. Und deswegen sind das krasse Sammlerstücke inzwischen diese. Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, sind ja nur die Batterie. Weil die kann man ja auch noch richtig benutzen dann. Hat ja einen Zweitwert sogar. Naja, für irgendeine Kamera aus den 1940ern und davon brauchst du einen Blitzschuh und davon das Batteriefach. Ich habe tatsächlich ein Lichtschwert im Auto liegen. Weil eine Kollegin von großer um Star Wars Fan ist, haben wir quasi jetzt ein Lichtschwert gekauft. Und du hast es behalten, weil du es cool findest? Hoffentlich hört sie das nicht, bevor wir sie übergeben haben. Zum ersten Mal dürfen Shin und Chue jetzt zusammen nach jenseits des Eisernen Vorhangs reisen. Über Deutschland nach Wien. Am 29. Januar 1986 geht's los. Erst nach Berlin zum Filmfestival, dann weiter nach Wien. Und die beiden haben Gewissensbisse. Ja? Also sie wollen tatsächlich jetzt fliehen. So, die haben sich durchgerungen, sie wollen fliehen. Aber sie wissen, dass es besser nicht werden wird. Ja, auch. Aber sie haben jetzt natürlich mit wahnsinnig vielen Menschen zusammengearbeitet und viele davon sind ja auch nur arme Schweine. Ne? Also sie haben tatsächlich sich nahe oder vielen Menschen genähert und dann eine echte Beziehung aufgebaut. Und die wissen genau, was denen droht, wenn die beiden jetzt nicht mehr zurückkehren. Also dieses ganze Sipmaf-Ding, ne, das wird auch in diesem Fall natürlich angewandt. Ja, davon ist auszugehen. Aber jetzt erstmal, sie müssen Termine wahrnehmen, sie müssen Budgets und Drehorte besprechen, sie müssen so tun, als wäre alles irgendwie noch ongoing. Sie müssen den Vertrieb für Bulgasari organisieren. Und ab dem Moment, wo sie von Ost nach West-Berlin wechseln, sind sie auch wieder sehr viel enger von Begleitern umringt und auf Schritt und Tritt überwacht. Sie beschließen aber jetzt von Berlin nach Österreich zu fahren auf dem Landweg mit nur 3 Bodyguards, einfach weil das weniger Aufsehen, weniger Tumult ist. Ja. Aber das dürfen Sie beschließen, weil das letzte Mal waren ja 40. Das beschließen mehr oder weniger die Bodyguards oder die Führung. Sie checken dann im Intercontinental ein in Wien und da haben sie dann so ein bisschen Glück. Sie erfahren nämlich, dass es keine verbundenen Räume gibt. Also sonst sind sie immer in Hotels gewesen und die anderen mit Tür verbunden, dann die Bodyguards nebenan. Mhm. Und jetzt haben sie wirklich so separate Zimmer. Das dürfte ihnen noch ein paar mehr Freiheiten verschaffen als bisher auf der Reise. Und das Hotel ist eh interessant. Das ist super bekannt eigentlich für Spione und Fahnenflüchtige. Da kommt oft mal einer durch die Hintertür reingerannt, fragt an der Rezeption um Hilfe, wird dann auf dem Zimmer versteckt und dann kommt irgendwann die Landesbotschaft, die passende, und sammelt die dann ein. Und The Continental. Ja, das kommt tatsächlich ein- oder zweimal im Monat vor. Okay. So viel zum Thema, Österreich und Wien ist eine Drehscheibe für sowas. Das war mir nicht bewusst. Für einen der kommenden Tage verabreden Shin und Schwer ein Interview mit einem japanischen Journalisten. Und sie erklären ihren Bodyguards jetzt, das ist super wichtig, ja, weil wenn sie jetzt einen von draußen, von außerhalb dieses ganzen Ostblock-Dings überzeugen können, dass sie das alles freiwillig machen, dann wird die ganze Welt ihnen glauben. Ja, das ist jetzt super wichtig, dass das gut funktioniert. Und das glaubt ihnen aber ja keiner, wenn die jetzt mit drei Nordkoreanern im Schlepptau da zu dem Interview auftauchen. Außer der vorher auch keinen interessiert. Ja, aber das überzeugt sie jetzt. Sie überzeugen die jetzt. Also sie machen aus, sie fahren in zwei Fahrzeugen zum Restaurant und dass die Bodyguards draußen vorm Restaurant warten, während das Interview drinnen läuft. Das ist der Plan. Ja. Als sie dann aus dem Hotel gehen, steht der Journalist schon am Taxi, wartet auf die und sie steigen dann zu dritt in das eine ein und die Bodyguards dann hinten ins nächste und der Taxifahrer fährt los und das ist jetzt der Moment. Also wenn ich jetzt, wann dann? Sie fahren jetzt ein bisschen planlos durch die Stadt und ich glaube tatsächlich, dass sie da im ersten Moment noch etwas zögerlich sind und das finden die Nordkoreaner dann schon merkwürdig und sie sehen, wenn sie sich rumdrehen, dass die schon wild rumfuchteln und schon merken, okay, da ist irgendwas im Busch, irgendwas stimmt nicht. Und Shin erklärt jetzt erstmal dem Journalisten die Lage, also der war vorher ja auch nicht eingeweiht, die konnten ja nicht wirklich frei kommunizieren. Und als das Taxi dann über eine rote Ampel fährt. Auf Englisch oder? Ja. Also Shin spricht, also die sprechen zwar beide relativ schlecht, aber die sprechen dann schon Englisch mit dem. Wobei bei dem Japaner, ob die Japanisch können, weiß ich nicht, ob sie Japanisch können, aber die können sich auf Englisch verständigen. Mhm. Also als dann das Taxi über eine rote Ampel, also so als letzter über eine Grünwelle, wird die Ampel rot und dann ist klar, okay, das ist jetzt der Moment, wenn dann jetzt. Jetzt kommt ein Funkruf in diesem Taxi an, der quasi aus der Taxizentrale so nach dem Motto, hier das zweite Fahrzeug aus eurem Konvoi hat den Anschluss verloren, die wollen wissen, wo ihr seid. Und jetzt drückt der Journalist dem Fahrer ein Batzen Geld in die Hand, erklärt ihm so ungefähr, er soll jetzt bloß sagen, dass sie irgendwie in die andere Richtung fahren und soll schauen, dass sie zur US-Botschaft, zur amerikanischen Botschaft fahren. 5 Minuten ist die nur entfernt, es fühlt sich an wie 5 Stunden. Das Taxi bleibt wenige zig Meter vor der Botschaft im Verkehr stecken. So, jetzt Türen auf und Beine in die Hand. Shin und Trash sprinten los, ohne sich nochmal umzudrehen. Sie sprinten in die Botschaft, erklären dem Rezeptionisten keuchend in gebrochenem Englisch ihre Situation. Ihr Gegenüber erkennt ihre Namen tatsächlich und holt sie nach drinnen in, ja, und sagt, das kommt hier 2-mal im Monat vor. Genau, das seid ihr ja endlich. Wo bleibt ihr denn so lang? Jahrelang wird Trey ihrem Ehemann damit aufziehen, dass er vor ihr durch die Tür in die Botschaft gerannt ist, um als erstes seine Haut zu retten. Aber sie haben es geschafft. März 1986. So, das habt ihr jetzt nicht kommen sehen, wa? War eine der Optionen. Schade ist, wir wissen nicht genau, wie Kim Jong-il darauf reagiert hat. Wir haben jetzt so ein bisschen wir haben Augen und Ohren in Nordkorea verloren, was ja bisher eigentlich echt cool war, mal so das von innen, diese Geschichte zu erfahren. Aber wir wissen, es ist der Anfang vom Ende von Kim Jong-il als Filmmogul. Also es dauert zwar noch 20 Jahre, bis die Filmwirtschaft wirklich am Boden ist und kollabiert, aber... Aber weiß man von irgendwelchen Überläufern, wie man darauf reagiert hat, dass jetzt zwei der Poster weg sind? Weil das muss ja überliefert sein. Das was? Naja, das waren ja auf einem Beliebtheits- und Bekanntheitslevel, dass man Poster aufhängen durfte, ja, von denen. Und das muss ja irgendein Überläufer irgendwann mal vielleicht. Also das so im Land, dass die dann irgendwie sagen, was das mit den Leuten irgendwas mit den gesagt, Leuten genau, gemacht haben. Genau, du musst ja denen irgendwie gesagt haben, was mit denen war. So. Die Blöße, dass die getürmt sind. Darüber kam tatsächlich das kam in meiner Quelle nicht vor. Ich habe eine Theorie, okay, kann ich dir gleich dann noch beantworten. Es ist jetzt so, dass das natürlich jetzt auch in die Medien geht. Ne? Japan hat die Story als erstes, klar, weil der Journalist war ja irgendwie mittendrin sozusagen. Und es kommen jetzt einige Tage mit vielen Schuldzuweisungen und Anfeindungen zwischen den Botschaften von Nordkorea und USA. Also Nordkorea wirft USA vor, dass die gekidnappt haben, was ich, das ist genau mein Humor. Und derweil werden die Fahnenflüchtige, also sie sind jetzt zwar irgendwie in der Botschaft und irgendwie dann werden die in ein Safehouse gebracht, aber es ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen gefährlich. Ja, die sind ja jetzt noch nicht irgendwie aus dem Land oder nicht komplett außerhalb des Einzugsbereichs. Also sie werden tatsächlich durch mehrere Safehäuser geschleust, so über die nächsten Tage und dann irgendwann in Verkleidung zum Flughafen gebracht. Mit langen Haaren. Mit langen Haaren. Asiaten mit langen Haaren. Rund um die Botschaft werden in der Zeit immer wieder bewaffnete Asiaten aufgegriffen tatsächlich. Also angeblich soll Kim Jong-il eine halbe Million Dollar Kopfgeld ausgesetzt haben auf die beiden. Und naja, sie gehen jetzt dann aber in Sicherheit an die Öffentlichkeit, geben selber eine Pressekonferenz und daraufhin ändert sich dann auch der Ton aus Nordkorea, die so nach dem Motto, ja, diese treulosen Südkoreaner, die sind ganz undankbar und abgehauen und haben auch noch 2 Millionen Dollar unterschlagen, weil das ungefähr das Geld ist, das auf diesem österreichischen Konto von Shin Films eingezahlt wurde. Mhm. Also das Konto, auf dem er Zugriff hat tatsächlich. Aber er findet, das ist eigentlich ein ganz fairer Ausgleich für die vergangenen 8 Jahre. Also das hat er mitgenommen quasi. Naja, das liegt auf dem Bankkonto in Österreich. Das kann man ja bei ASAP sperren lassen. Ja, das ist, läuft aber komplett in seinem Namen, ach, das Konto. Okay, das heißt, es ist nicht so einfach, das von, ja, er kommt dann trotzdem nicht ran, weil Österreich, also weil die Staatsschulden von Nordkorea und Österreich sehr groß sind und deswegen wird das Konto dann doch eingefroren von Österreich. Aber Nordkorea kommt auch nicht ran. Das ist die gute Nachricht. Shins Name wird umgehend aus den Credits von Pulgasari entfernt. Der Film ist in Nordkorea zwar ein Megaerfolg, in den vorgeschriebenen Ideologie-Sessions kommt Shin aber nicht sehr gut weg. Und das ist vielleicht ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Also ich denke, dass den Leuten sehr nahegelegt wird mit Nachdruck, dass die beiden nicht mehr cool sind. Ja. Yeah. Also ich glaube, das wird einfach unterdrückt so. Aber jetzt hast du mehrfach erwähnt, was andere Filme gekostet haben, dass da auch viel Aufwand betrieben worden ist mit Filmen. Wie viel hat er denn jetzt eingespielt? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber der hat den Status tatsächlich so eines Kult-Trashs. Also nicht so erfolgreich, wie er in Nordkorea ist, ist er nicht überall, aber ich glaube, dass der schon auch ein Stück weit bei so wirden Filmfreunden ganz gut Anklang gefunden hat. Kannst du mal gucken, ob du das rausfindest? Die 5, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Wie ist der Pulgasari? Pulgasari. Mich würde vor allem ultra dieses Monster interessieren, wie das aussieht. Ist euch klar, wie hart Nordkorea in den folgenden Jahren abstürzen wird? Sehr hart? Sehr hart. Staatsschulden von mehr als 10 Milliarden Dollar, Bodenschätze, Wälder, Minen, alles raubbaumäßig ausgebeutet. Die können bald keinen Strom mehr erzeugen, nichts mehr exportieren und nichts mehr importieren. Die Lichter gehen aus, das Essen sowieso, die Menschen verhungern. Viele retten sich ins Ausland, Krankheiten wüten im Land. Die Froschpopulation wird innerhalb eines Jahres aufgefressen. Auf dem Schwarzmarkt gibt es Menschenfleisch. What? Gibt Verhaftungen von Menschen, die ihre Kinder gegessen haben sollen. Leichen verwesen in den Straßen. Also hart trifft es, glaube ich, nicht ganz. Aber auch hier, ich kann nicht nachvollziehen, wie man da nicht mal einen Umsturz machen kann. So. Nie gesehen. Sag mal. Ja, doch, das hat man schon mal gesehen. Ich habe es nur gelesen. Kam nicht auf die Idee, das mal. Aber wie haben sie denn die Kurve gekriegt? Weil es so schlimm ist ja jetzt aktuell nicht. Die haben jetzt auch die Atombombe jetzt schon seit ein paar Jahren und so. Das einzige Einkommen in der Staatskasse, 2 Milliarden Hilfsgelder von den verhassten Yankees. Also es kommt tatsächlich dann ausländische Hilfen und naja, irgendwann dann auch nochmal ein Regierungswechsel. So, also die fangen sich dann halt wieder. Aber der Regierungswechsel ist ja der Sohn, der Enkel dann. Ja, der ist aber nicht so hardcore wie der. Ja, die beiden Kims waren schon sehr hardcore. Ich glaube, der Sohn ist nicht ganz so schlimm. Also ist auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Und dass sie von den Amis Support annehmen, das ist ja auch was mir nicht bewusst war. Ist abgefahren, ja. Also jetzt schnell gesucht habe ich keine. Also da gern mal, wer da mehr weiß, ne? Das habe ich jetzt auch nicht mehr in der Tiefe recherchiert, sowohl zu dem Film als auch zur Wirtschaft in Nordkorea. Oder falls irgendjemand aus Nordkorea geflohen ist und live dazugeschaltet werden. Oder jemand da gerade bei einem Erdbeben in Nordkorea sitzt. Oder falls uns jemand in Nordkorea hört. IMDb sagt 5,2 von 10. Echt? Sternen. Ich war auf der Seite, da war 6,8, aber vielleicht ist das auch nur wieder so eine Meta-Wertung. Remake? Und eine, nein. Vielleicht. Das Remake? Ja, es gibt ein Remake. What? Also, kann ja nicht so schlecht sein. Kim Il-sung stirbt tatsächlich 1994 im Alter von 82 Jahren. Die letzten 20 Jahre seines Lebens hat er im Kim Il-sung Longevity Institute verbracht, das sein Sohn für ihn gegründet hat. Er war da im Prinzip umringt von Doktoren und der Joy Brigade, also Sex-Partys. Ja, ich glaube, dass das klingt jetzt nicht so schlimm. Das war viel, viel Medizin, Gesundheitsversorgung und Sex. Seinem Tod folgen im Land Massenhysterien und Selbstmorde. Das kann man sich fast nicht vorstellen, dass dem noch dann so nachgetrauert wird. Ein Propagandafilm von seinem Sohn Kim Jong-il der behauptet, dass der Leader zurückkäme, wenn alle nur hart genug trauern würden. Also, sure. Ja, sie haben nichts gelernt jetzt quasi in den guten Jahren ihrer Filmwirtschaft, glaube ich. Sie gehen wieder zurück zu alten Mustern. Es werden russische Biochemiker extra eingeflogen, um den Leichnam zu balsamieren. Die Beerdigungszeremonie kostet 100 Millionen. Ich habe keine Ahnung, wo sie die hernehmen. Also was sie mit 100 Millionen gemacht haben. Ja, da habe ich eine grobe Ahnung. Ich habe das jetzt sehr verkürzt wiedergegeben. Also da gibt es irgendwie abgefahrene, Mausoleum und aufgebahren. Und also es ist wirklich absurd. Die Propagandamaschine muss dann jetzt nochmal auf Hochtouren laufen, um diese Hungersnot zu erklären. Ja, also du musst ja irgendwie auch dann erklären, was da irgendwie gerade abgeht. Es hat so mäßig Erfolg. Die Yankees sind schuld. Ja, es klappt alles nicht mehr so gut mit der Propaganda, weil die Chinesen mittlerweile VHS-Player und ausländische Filme ins Land schmuggeln und jetzt so langsam zerfällt so wirklich auch in der Breite dieses Weltbild, ja, das von Korea, aber auch von den anderen vorherrscht. Also ein Wort vielleicht, um Nordkorea in dem Stadium zusammenzufassen, ist ein Trainwreck. So ist es einfach. Da ist viel, viel kaputt. Shin und Choi landen erstmal in Washington. Der Deal ist, dass sie da Informationen gegen Asyl kriegen. Also sie müssen jetzt ganz, ganz viel auch wieder Verhöre mit der CIA. Ja, die waren ja so nah dran an Nordkorea wie sonst noch nie jemand, den die da irgendwie hatten. Und dafür holt man dann auch ihre adoptierten Kinder nach. Zwar ist sie selber unterdessen schon Enkel genannt. Naja, die Tochter ist verheiratet tatsächlich in Südkorea. Die geht dann auch wieder zurück. Aber der Sohn wird hierher ziehen und in den USA mit ihnen leben. Sie holen sogar die unehelichen Kinder von Shin mit nach, die auch bei ihnen leben werden. Weil deren Mama ist dann irgendwie ein bisschen drogenmäßig, glaube ich, abgestürzt. Es ist eine merkwürdige Zeit in der Patchwork-Familie, erst recht, weil die CIA-Agenten dann bei ihnen im Garten stehen und für sie grillen und das ist irgendwie so, ich stelle mir das echt wie so ganz weirdes Familienfest vor, das die da haben. Das mit den 2 Millionen Dollar, habe ich ja gerade schon gesagt, das wird leider eingefroren und sie heiraten. Was leben wir denn da? Naja, von der CIA so. Wie in Nordkorea, Essen und Logis. Ja, nicht ganz so luxuriös, glaube ich. Sie werden da natürlich auch noch ein bisschen beschützt auch, ne, also könnte man sich ja auch vorstellen, dass da nordkoreanische Assassinen unterwegs sind, irgendwas, ja. Im Alter von 60 er und 65 sie heiraten sie nochmal, so richtig mit Zeremonie und Verkleidung. Dann in der italienischen Botschaft, was irgendwie auch Verkleidung? Laut CIA der sicherste Ort ist, Verkleidung in Anführungszeichen, also mit rausputzen. Ah, okay. Ja, aber Angst, dass er nach diesem Monster verkleidet sich hat. In der italienischen Botschaft, das finde ich auch so ein weirden. Ja, aber hätte ja auch sein können, dass die sagen, so hier, so Motto-Party, venezianische Heirat ungefähr mit Kostümen oder irgendwas. Wenn die da ein Faible für haben, warum nicht? Und jetzt noch Limbo. Großartig in der italienischen Botschaft. Nach 3 Jahren in einem CIA-Safehouse in Washington ziehen sie dann nach Kalifornien, ja, wo Milch und Zelluloid fließen, habe ich hier stehen. Das ist ein Gag, der nicht zündet. Der fließende Zelluloid. Shin versucht seine Filmkarriere jetzt unter dem Pseudonym Simon Sheen fortzusetzen, aber er strengt sich unglaublich an, kann aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Ja, ich glaube auch einfach, dass du hast halt immer deine Zeit, glaube ich, auch bei sowas, wenn du irgendwo gerade, wenn du so einen massiven Höhenflug hast und einfach später 20 Jahre nicht an dem aktuellen Geschäft sozusagen irgendwie mitgewachsen bist und dazugelernt hast, was jetzt eine Sache ist. Das Feedback, das du kriegst, so der Erfolg in diesem abgeschotteten, ist ja dann auch nochmal das, was du machst oder was du immer schon gemacht hast. Unlimitierte Mittel, nicht irgendwie Kompromisse eingehen müssen. So. Er dreht weitere Filme, darunter 3 Ninjas Knuckle Up. Also es gab so drei Ninja-Filme. Ich habe was vor Augen, ich weiß aber nicht, ob die das sind. Also das war so Disney-Produktionen, glaube ich, tatsächlich. Es gibt so viele Filme, das ist echt unglaublich. Ja, aber nichts davon hat wirklich groß Erfolg oder Anerkennung oder so, das ist durch. Choi Eun-hee versucht ebenfalls ihre Schauspielkarriere in den USA fortzusetzen, hat aber genau die gleichen Herausforderungen und tatsächlich ist so diese Entführung und das Leben in Nordkorea, das überschattet irgendwie alles, was die sonst so anfassen, ne? Irgendwie ist es immer diese Geschichte, die im Vordergrund steht. 1994 darf Shin nochmal neben Clint Eastwood in Cannes in der Jury sitzen, was irgendwie nochmal eine ganz schöne Ehre für ihn ist. Wahrscheinlich die größte in seinem letzten Lebensabschnitt. Er verschafft Pulp Fiction, eine goldene Palme. Sitzt mit in der Jury. Krass. Was schon irgendwie ganz cool ist. Da hast du dann Tarantino von. Ja, fantastisch. 1999 kehren beide in ihre Heimat nach Südkorea zurück. Was einst eine Militärdiktatur war, ist jetzt florierende, demokratisierte, aufstrebende Nation. Aber naja, sponsert bei Samsung. Sie landen da und werden auch erstmal von der südkoreanischen Version des CIA einkassiert und auch da stundenlang befragt. Sie tragen noch immer die Rolex, die sie von Kim Il-sung irgendwie mal bekommen haben, ganz am Anfang. Die werden ihnen auch abgenommen. Sie werden tatsächlich als Spione verdächtigt und nur unter der Auflage freigelassen, dass sie öffentlich mehrfach alle Beziehungen zu Nordkorea von sich weisen. Aber ja, die machen das, die Öffentlichkeit glaubt ihnen nur nicht. Also die stehen jetzt da in der Öffentlichkeit und die Leute sagen, hey, niemand, der 8 Jahre gefangen gehalten wurde, sieht so aus. Das ist, und hat die Credits fett in den Filmen. Genau. Und ihr hattet Mittel und das ist ja jetzt so ein bisschen die Krux. Aber die Lachse wollen wieder an ihren Deichgrund. So, weshalb gehen sie denn nach Südkorea? Naja, weil USA für sie auch nicht funktioniert. Naja, aber ich meine, da gibt es ja auch noch andere Länder auf diesem Planeten. Aber ich gesagt, er hat es getan. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, sie sind etwas entwurzelt jetzt. Wo würdest du denn hin, wenn du sagen würdest, Deutschland, auch kein Bock mehr? Italien, Slowenien, also keine Ahnung. Aber denkst du, es würde dir leicht fallen? Naja, also du nach Slowenien auswandern? Bevor ich irgendwie Anfeindungen habe. Hä, naja, aber also die haben also ja Anfeindungen ist jetzt nochmal was anderes. Das klang jetzt schon so. Naja, also die Öffentlichkeit hat jetzt halt nicht die beste Meinung von ihnen, die glaubt ihnen halt nicht. Aber das, ich glaube nicht, dass die jetzt angefeindet werden. Ja. Das glaube ich nicht. Okay. Na dann nicht. Die haben zwar auch ein Buch geschrieben über ihre Entführung, also echt ein Wälzer, 900 Seiten. Das hat aber kaum jemand gelesen. Und, außer Jürgen Kraus. Und das war meine Quelle, nein. Und die Leute sagen, naja, das war eh nur der Versuch, Kohle zu machen. Wir haben es nicht gelesen, aber egal, wir glauben euch das alles eh nicht. Lalalala. Derweil geht Pulgasari erst in Japan und dann in den USA steil. Also er hat schon Erfolg. Der Film wird vielerorts ein Instant-Klassik, also in so Trash-Film-Kreisen hauptsächlich. Aber Shin verdient daran keinen Cent. Er versucht nochmal seinen Namen auf den Film zu klagen. Also ich weiß nicht, ob er Nordkorea verklagt oder wen er da genau verklagt. Aber sagen, wen denn? Er scheitert auf jeden Fall. Er macht dann noch einen letzten Film in Südkorea, aber der wird nicht mal mehr veröffentlicht. Shin Sang-ok verstirbt am 11. April 2006 in Seoul. Kim Jong-il stirbt 2011. Choi Eun-hee lebt bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 in Südkorea. Noch ein abschließender Fakt aus Kim Jong-ils Biografie, der lange Zeit so auch auf der offiziellen Regierungswebseite stand. Kim hat niemals in seinem ganzen Leben geschissen. Mhm. Danke. Der Arme, als ob das was Erstrebenswertes wäre. Ich finde es immer total spannend, wie viel Sachen im Bereich von Kino wir als selbstverständlich sehen, auch mit einem ganz krass westlichen Blick auf Kino und wie Kino aufgeführt wird. Und eines meiner liebsten Sachen, die ich zuletzt gefunden habe, als Thema sind Filmposter. Naja, da gibt es auch schöne Sachen, gell? Oh ja, und zwar um genau zu sein, Filmposter aus Ghana. Filmposter aus Ghana? Ja. Das wird großartig, from here schon. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und zwar sind es halt oft geschwedet. Das sind halt einfach mobile Kinos, yeah, die halt in der Gegend letztlich rumziehen, da Sachen aufführen und dafür halt einfach, irgendwie das bewerben wollen. Mhm. Also nehmen die halt, keine Ahnung, bei uns würde ich sagen alte Bettlaken, aber das sind wahrscheinlich halt eher sowas wie, keine Ahnung, du nimmst halt so einen Getreidesack, wo du sagst, der ist jetzt leer, du malst auf den drauf oder ähnliches. Und das sind wirklich aus heutiger Sicht absurde Kunstwerke, weil das einerseits sind die natürlich jetzt nicht von jemand gemalt, der tagtäglich nur sein Geld damit verdient zu malen. Es ist auch nicht super viel Zeit, weil du malst jetzt halt mal eben einen Filmposter. Und vor allem, es muss ja die Leute ins Kino locken. Mhm. Und wenn der Film halt nicht spannend genug aussieht, dann malst du ihn halt einfach spannender. Und ich möchte einfach dir mal hier einfach ein paar zeigen und möchte kurz, dass du vielleicht beschreibst, was da zu sehen ist. Das ist der Mitte der 90er Film Mrs. Doubtfire mit Robin Williams, Sally Field. Und tatsächlich ist ja so, dass Robin Williams, ich glaube, in Scheidung lebt und bei seinen Kindern sein möchte und sich als Hausfrau, als ältere Hausfrau verkleidet, ist der Film im Eigentlichen. Aber in diesem geschwedeten, möchte ich es mal nennen, Poster, hat er einen Besen in der Hand und hat ihn durch das Auge einer männlichen Person getrieben, die extrem stark blutet. Zeig mal her. Also es ist eine Brutalitätsversion, die wirklich mit dem Film nichts zu tun hat. Es gibt jede Menge Filme, wie gesagt, so Filmposter, wo halt ganz viel drauf ist, was auch einfach nicht in dem Film vorkommt. Da wird mal Michael Jackson einfach in E.T. mit drin gemalt und ähnliches. Einfach Hauptsache ein, ey, geht in den Film, da geht's bestimmt voll ab. Es ist ganz fantastisch. Die haben heute auch einen gewissen Kultsammlerwert. Ja, ist doch super. Heute sehen ja irgendwie alle Filmplakate gleich aus. Exakt, so, ne? Aber exakt. Und das ist so genau das Gegenteil davon. Dieses Alien-Poster, was du hier auch hast, das ist tatsächlich, da ist, glaube ich, nichts dabei, was nicht schon so ist. Aber das würde ich mir aufhängen zu Hause. Ja. Also das ist wirklich großartig. Schön, schön. Ja, das hat ein bisschen auch sowas von Dali, mach mir mal ein fiktives Filmposter mit einem Alien und irgendwie einer anderen. Du mit dem Kartoffelsack gesägt hast, da gab es auf Reddit war auch, dass jemand auf einem, also wenn du kannst ja auf einem Projekt, wie heißt das, wenn du ein Bild an die Wand wirfst, was ist das? Projizieren. Und hat jemand auf einer, normal achtest du ja drauf, dass dieses, die Leinwand schön gerade ist so, und schön glatt ist. Und jemand hat es auf einer unebenen Leinwand, die sich, glaube ich, so minimal bewegt hat. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Hat Twilight abgespielt. Das sieht super aus. Und dann sind die Gesichter so deformiert, wie sie mordsdramatische Gesten machen, was ja bei Twilight immer so normal ist. So. Mhm. Also es ist, man beümmelt sich so. Ich mag auch sehr gern bei diesem Video, ich weiß genau, welches du meinst, die Person, die das anschaut und sich nicht mehr einkriegt. Das ist sehr schön. Das fand ich sehr witzig. Ich habe zwar vergessen, das Ende Dankfest zusammen zu kopieren und vielleicht fehlen ein, zwei Leute, die zuletzt noch was, aber ich lese mal hier live aus meiner Liste vor, dass wir uns natürlich auch noch bei ganz vielen Leuten bedanken. Bei Andreas, Angelika, Arne, Benjamin, Björn, Britta, Christoph, Cornelia, Dagmar, Dirk, Dominik, Market, Felix, Freiherr Felix, Gero, Gianna, Helen, Helmut und Ulrike, Henning, Jens, Jonathan, Katrin Anne eigentlich, Lena, Markus, Martin, Martina, Matthias, Monika, Miriam, Nathalie, Noelia, Oliver, Pascal, Rico, Sibylla, Steffen, Thorsten, Tobias und Tobias und Tom. Kim Jung. Vielen lieben Dank. Kim und Jung, wenn ihr jetzt noch einen Rausschmeißer braucht, empfehle ich euch in der Wikipedia mal die Liste. Der Artikel heißt Liste von Titeln und Anreden von Kim Jong-il innerhalb von Nordkorea. Und es ist nur eine Liste von Titeln, also hier in der Spalte, siehst du vielleicht zumindest Deutsch. Zentrum der Partei, überragende Person, lieber Führer, respektierter Führer, weiser Führer, brillanter Führer, einzigartiger Führer. Das ist auch noch lieber so ein, Führer, das der eine perfekte so Verkörperung des Erscheinungsbilds ist, das ein Führer haben muss. Ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen genau heißt. Ich hatte eine englischsprachige Quelle, aber tatsächlich ist der aktiv an der Macht ist. Mhm. Das ist, der ist als Dear Leader immer beschrieben. Und wenn der stirbt, kann er noch in den Stand des Supreme Leader quasi erhoben werden. Okay. Das ist auch irgendwie noch so ein weird Fact. Aber ich habe in den Shownotes auch noch einen Link mit so den 10 Highlights aus Kim Jong-ils Biografie. Und da sind so Sachen wie seine Golfrekorde zum Beispiel drin. Also der hat, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau, ob ich es jetzt zusammenkriege, aber 34 unter Par müsste bei seiner ersten Partie Golf, die er jemals gespielt hat, ich glaube 34 unter Par, das sind irgendwie 18 kann nicht sein, aber irgendwie 11 Hole-in-Ones dabei. Und er hat 17 Zeugen, die zufälligerweise seine Bodyguards sind. Okay. Und nach dieser wirklich rekordträchtigen Partie hat er beschlossen, das Spiel sein zu lassen und sich neue Hobbys zu suchen. Also diese Liste ist besser als Philipp, die auch nur angeteasert hat. Ja, also ja, ist ja unvorstellbar geil. Ja. Vor allen Dingen, also es gibt immer Phasen so. In der dreijährigen Tower-Phase nach seinem Tod hat er andere Spitznamen gehabt, wie während seiner Herrschaft, wie nach seinem Tod. Ja, ja, der wird nach seinem Tod nochmal befördert, sozusagen. Also, dieser Titel werden seit Jahr 2000 verwendet, unter anderem Leuchtende Sonne des 21. Jahrhunderts, Führer des 21. Jahrhunderts, erstaunlicher Politiker, finde ich erstaunlich plain im Vergleich, glorreicher General, der vom Himmel abstand, leuchtende Juche-Sonne. Ja, Juche, das ist ja das ist unsichtbarer ja der und immer triumphierender General. Immer triumphierend ist mein Adjektiv des Abends. Jürgen, vielen herzlichen Dank, es war fantastisch. Das war wirklich, wirklich schön. Vielen Dank, Jürgen. Lieber Vater steht übrigens auf dem Löser. Das höchste Verkörperung sind der revolutionären Kameraden. Sind Sachen, die du willst, dass sich deine Tochter mit anspricht? Boah, ich okay, das halt eiskalt. Ein Löser. Großer Mann, der Tat, finde ich auch schön. Wisst ihr, dass der eigentlich auch eine tatsächlich jetzt ohne Flachs und Übertreibung eine Stilikone ist? Ja. Also dieser Stil, Haarschnitt, Klamotten, Brille und so, das ist... Das war mal eine Zeit lang super im Trend. Aber ich auch nicht. Nee, auch darüber hinaus. Ja, oder so Hipster und so. Und das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So Hipster kann ich gar nicht sein, dass ich das machen möchte. Na, der Style, der hat schon was. Sie gut, oder? Das ist ja das Merkwürdige, das auch mehrfach, also das Buch ist fantastisch, es ist super lang. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, aber der steht auch in den Shownotes, dass ich da gelesen habe. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und da wird schon auch ausführlich beschrieben, dass so, warum man ihn dann auch doch irgendwie charmant finden kann mitunter. Ne? Also der schmeißt sich richtig ins Zeug, wenn er dich beeindrucken will. Und meistens will er dich auch beeindrucken, bevor er dich dann aus dem Weg räumen will. Also, aber das ist literally every Diktator ever. Aber es gibt gibt's nicht dieses Video von dem einen, der gemeint hat, der hat mit ihm immer Basketball gespielt, weil der war auf diesem Internat in, nee, nicht Dennis Rodman, der war doch auf einem Internat in der Schweiz, glaube ich. In der Schweiz. Und er hat halt auch ich weiß jetzt gar nicht. Ja, also ich glaube, da gibt's ein Video von jemandem. Oder mit Dennis Rodman Basketball, das würde ich tatsächlich gerne sehen. Ein Video, wo... Dennis Rodman ist ja jetzt immer noch der Meinung, dass er ganz toll ist, so. Ja, es gibt noch so ein paar wirre versprengte Leute, ja. Ja. Wenn der Current Führer von Nordkorea dich einladen würde, um sein Podcast-Imperium aufzubauen. Ich glaube, er würde mich nicht so einladen, dass ich eine freie Wahl hätte. Von daher, ja, let's go. Würdest du das machen, Philipp? Nein. Also, das ist ich ja auch... Ich habe jetzt Familie, von daher, ich hab's ja, Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so, irgendwann, glaube ich, ist das schon... Also eine der grundlegenden... Da musst du schon dann irgendwie... ich sehe das schon ein. Das klang gerade wie ein, ich habe Familie, ich will da eben. Also die haben ja in dem Land viel Freiheit. Aber im Moment auf das Familie würde ich noch kurz hin, weil es gibt so einen Moment, wo ihm, glaube ich, dann auch mal dem Beschinn der Arsch kurz auf Grundeis gegangen ist. Weil da hat er dann irgendwann mal nach Jahren, hat er gesagt, so nach dem Motto, ja, er würde ja seine Familie so vermissen oder er würde gern zurück zu seiner Familie oder so. Hm. Und die Antwort von Kim war, na, du hättest ja nur Fragen brauchen, dass wir die Familie zu dir bringen. So. Hä, aber und, das ist kein obvious. Ja, aber ich glaube, da hat er ja dann ein bisschen Sorge, dass das vielleicht noch passieren könnte. So. Naja, also ich fand das bemerkenswert und vor allem war mir das null klar, bis ich das, ich weiß gar nicht, auf wahrscheinlich irgendwo Reddit oder so mal drüber gestolpert bin, über diese Story. Also es gibt so viele schöne internationale Stories. Das ist wirklich ein perfektes Beispiel. Bei Asien hat man noch nie, oder? In Asien haben wir ganz wenig. In Australien haben wir halt weil so. Weil es mit den Namen auch so schwer ist. Ja, aber das hast du so gut gemacht. Oh, nein, habe ich nicht, aber okay, ich mache es halt so gut ich es kann. Aufruf an die Menschen da draußen, die Koreanisch sprechen, sag mal, wie schlimm es war. Es wäre witzig, wenn es wirklich komplett richtig ausgesprochen worden wäre. Ja, echt, das Schwierige ist, ich habe irgendeinen Online-Dienst halt, wo man dann so Play drücken kann, um das auszusprechen und ich weiß nicht, ob das nicht mindestens genauso falsch ist, wie wenn ich es einfach so sage. Aber ich hatte wenigstens das Gefühl, dass du konsequent ich habe mir Mühe gegeben. Hast, so. Ich hab mir ernsthaft Mühe gegeben. Gut. So, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. Kann ich hier schlafen? Können tust du das bestimmt, ich aber würde jetzt einfach dann will, glaube ich, niemand. In eine horizontale Lage mich quasi hier an Ort und Stelle bewegen. So gemütlich ist hier dann auch wieder nicht. Nee, ich würde schon gerne noch nach Hause. Alles klar. Also, gute Nacht. Ich weiß gar nicht, wann ich so lange wach war. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht.